Das Land ist immer noch schön, denn blau umgürtet es die See, und das Laub grünt so frisch, und edle Frauen, schöne Mädchen, Männer und flinke Knaben bewohnen die Inseln der Dänen. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Denen kann er was anhaben kann. Hallo und Abend. Denen, die einiges besser machen als wir. Ja, von denen lernen heißt Tränen lernen. Es reimt sich aber. Du machst dich an eine Dänin ran. Das noch legal? Da kommt ihr Freund und droht dir Prügel an. Ja, heute nur zu dritt. Ja. Aber ich dachte schon, ob wir es auch eine kurze Show machen, ist vielleicht fraglich. Alles an Nachrichten. Wenn wir die Heute erste Hälfte überleben, dann. im Programm. Zwei Top-News von Elon Musk also dabei. Also wir haben ja, Seid also gespannt. wir erzählen Interessantes das sonst nicht, aber Neues. wir waren nach gestern Abend halt schon beim Physiotherapeuten, so ein bisschen aufgespritzt worden, damit wir heute überhaupt eine Genau. Show machen können, weil der Kracher gestern war nicht nur hier am Ja gut, Ende. die Sachen mit den Kracher sind so eine Ausnahme, aber ansonsten haben wir ja auch solche Re Sachen wie Reaction-Video oder so, das sind ja so immer nur alte Sachen. Wir haben ja meistens die neuesten Neuigkeiten Der Chris hat auch noch chronologisch nachgerechnet, ne? Hast du gesagt vorhin? Ja, also nach meiner Rechnung war das gestern unser 500. Livestream. Also alle zusammen, Sonderstreams, Genau. Sonntagsstreams. 500 Mal, ihr Spinner. Ja, hätte man eigentlich feiern müssen, ne? Ja, machen wir ja jetzt. Tröd. Stellt euch jetzt so Konfetti vor und Luftschlangen und so eine angestrahlte 500 im Hintergrund. Und Steak mit Gold überzogen. Wir sind halt nicht Woko und Marx, wie gestern das jemand im Chat ausgedrückt hat. Wir haben nicht so ein Budget für sowas. Ja, und der Ja, Preis ist nicht da, aber ich weiß trotzdem, welcher Tag heute ist, hat er uns freundlicherweise schon mitgeteilt. ist nämlich dein Tag. Genau, heute ist mein Tag, der internationale Caps Lock So. Tag. Don't use Caps Angeblich. Lock. Never ever. Not Price. Ich benutze das eindeutig nur für dramatische Aussagen. Alles andere ist ja Lärmbelästigung. Oder zum Schreien, ja genau. Fünfhundert. Verrückt. Ja, und ich habe vorhin schon zu Chris gesagt, eigentlich war das gestern genau das Richtige für den 500. Stream, weil es waren wieder all die gleichen Räuberpistolen, die uns diese Leute schon seit 2014 erzählen. Ja. Ja, das ist auch so eine Art Ja, Schnellzusammenfassung. wenn also jemand wirklich nur wissen will, Also. worüber regen sich die Weltraumaffen jeden Sonntag so auf, dann kann man eigentlich auch das Video klicken. Wie so ein, wie wenn man stirbt, ne? Dass man nochmal das ganze Leben an sich vorbeilaufen Ja, sieht. das läuft dann mal so. Also es könnte Ja. jetzt, die Bewegung könnte jetzt schon langsam sterben. Also, wenn wir irgendwann mal sterben, dann kommt hier, sind wir an dieser Überfahrt und dann kommt das Boot und dann steht da Veronika oder wie und will uns rüberbringen. Nee, wir nicht. Wenn wir Nur ihr einen der Taler geben. Kulturmarxismus muss sterben, nicht wir. Das dachte ich, ist klar. So viel Hass, echt in einer Person, Wokiness. ganz übel. Ja, Und im wer es nicht Nachhinein sind mir gesehen noch hat, viel, ne? In-Celebration. viel mehr Sachen eingefallen. Zum Beispiel die Tatsache, dass also es ging ja irgendwie darum, um die bösen Männer mal wieder, ne, aber ihr, die keine Freundin haben und so, obwohl die ja selber nur so scheiße sind, aber die denken auch, sie wären scheiße, obwohl sie es gar nicht sind oder irgendwie so, es ergibt nicht wirklich Sinn. Und da ist mir wieder eingefallen, dass ja die gute Andrea Dworkin, einer der schlimmsten Feministen überhaupt, die war ja auch mal verheiratet. Mit anderen Worten, du kannst selbst so eine übelst dicke Männerhasserin sein und es gibt immer noch irgendwie wen, der meint, müsstest du dich heiraten von den Typen. Edith Walken, die war sympathisch, ne? Ja, mega. Ungefähr so wie die Kahne. Das kommt vom Menschenlieben. Dann kriegt man so ein Gesicht. Ja, genau. Bei der Krache hat es auch schon angefangen. Ja, ich glaube mal, nach gestern hat die Kracher ja auch Anspruch auf Hilfe von Hate Aid. Seit wir mit ihr fertig sind, meinst Ja. du? Und zu aller ihrem Glück wurde jetzt das Geld für Hate Aid weiterhin verlängert. Der Bundestag hat entschieden, dass doch ein paar Taler übrig sind, weil Hate Aid ja nur die armen Menschen vor den Bösen schützt. Das sieht man auch an der Auswahl der Leute, bei denen sich Hate Aid hier bedankt. An alle, die sich im politischen Prozess so engagiert für unsere Arbeit eingesetzt haben, besonders Anke Domscheit-Berg von den Linken, beziehungsweise linken Fraktionen der Partei ist sie ja nicht. Bruno Hönel weiß ich jetzt nicht. Carmen Wege ist, glaube ich, auch von den Linken. Esther Diercher weiß ich auch nicht. Karamba Diawi ist einer von der SPD. Konstantin Notz ist einer von den Grünen. Dann diese Leni ist eine von den Grünen. Bina Kahn weiß ich jetzt auch nicht genau. Kühnerst ist natürlich auch einer von den Grünen. Till Steffen ist der ehemalige Justizsenator von Hamburg von den Grünen. Und Thorsten Lieb weiß ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Aber da sieht man mal, ne? Das ist so die Klientel, die sie stark machen für Hate Aid, dass sie weiterhin öffentliches Geld bekommen für ihre einseitige Scheiße. Ob die wohl auch irgendwie, frage ich mich so gerade, die wohl, wenn sich mal der Wind gedreht haben sollte und man muss eben deutsche Propaganda machen oder sowas, ob die dann auch mitmachen, so Hate Aid. Misbah Kahn ist übrigens Mitglied der Grünen. Ah, okay. Ja, ich kenne die auch nicht alle. Ich kenne sowieso schon viel zu viele von diesen Leuten. Ja, es ist auch nicht unbedingt Teil der Allgemeinbildung, irgendwelche Nee, Namen zu ich habe wissen das von auch Leuten oder so. gegoogelt. Eigentlich nicht. Ja. Ach so, ich dachte, die wäre jetzt irgendwie schon bekannt, weil sie Nee, irgendwelche nee, Krempel nee. gemacht hat. Ich dachte, ich mache mich nützlich. Dann google doch nochmal nach Thorsten Lieb, weil ich glaube, das könnte sogar einer von der CDU sein oder so. Das ist doch eine Mischpoke. Ja, oder eine Allparteienkoalition, ja. Naja, von der FDP ist da, glaube ich, keiner dabei. Außer Thorsten Lieb. Ach, der ist von der Ach FDP. so, so. Wunderbar. Müsste einer muss hier rein. Wen kann ich Hervorragend. noch reinschreiben hier von der FDP? Ah, super. FDP Frankfurt, Chris. Extra für dich. Ich habe ihn ganz doll lieb. Beste. Ja. Und das ist ja einer der schönsten Trolls, die ich je gesehen habe. Leider zu einem sehr ernsten Thema. Aber die Botschaft von Israel in Deutschland hat hier ein Bild gepostet von zwei Leuten von der Hamas. Der eine am Telefon und oben drüber haben sie geschrieben: Hey, Deutschlandfunk, Israel war es. Wir werden später Beweise liefern, vertrau mir, Bruder. Und da geht es natürlich jetzt um diese Geschichte mit dem Krankenhaus, wo ja verschiedene Medien relativ schnell die Eilmeldung verbreitet haben, dass Israel da ein Krankenhaus beschossen haben sollte und dass es dabei 500 Tote gegeben haben soll. Und da hatte sich ja dann später herausgestellt, Also das Ding mit der Verunglückten. verunglückt, ja. Ja, Weiß ich oder? nicht genau, ob das verunglückt war, aber. So, das weiß ich auch nicht genau, das hatte ich nur so an, glaube ich, immer. Oder hätte ich jetzt so eingeschätzt, dass das irgendwie so Selbstbeschuss kann man natürlich aus Vollzweckgründen Außerdem machen. war das ja wohl auch ein christliches Krankenhaus, allem, was ich gehört habe. Also, deswegen, keine Ahnung, ob das wirklich verunglückt war. Aber die Meldung war auf jeden Fall schnell da und Deutschlandfunk hat sich entschuldigt. Erst haben sie geschrieben, die Nachrichtenlage wäre so gewesen. Dann haben sich irgendwelche Leute darüber beschwert, warum das als Nachrichtenlage bezeichnet wird, wenn sie sich da auf diese offiziellen Kreise halt von der Hamas irgendwie berufen. Und dann hat der Deutschlandfunk gesagt, dass das halt über irgendwelche Agenturen wohl gegangen sein soll. Und das mag ja sein. Also das konnte ich jetzt nicht nachprüfen. Okay. Deutschlandfunk, der ruft doch bei einer seiner linksradikalen Freundinnen an und fragt mal, ob sie nicht einen kennt oder so. Den sie mal fragen könnten, ja. Kann ich mir schon vorstellen, ey, Ja, die wenn waren noch das nicht die ein. einzigen, ne? Also das haben ja viele Medien haben das ja berichtet. Und dementsprechend ist ja auch der von Konstantin Kissinger, das fand ich sehr lustig, weil der sagt halt eben richtigerweise, dass die gleichen Leute, die sich jahrelang schon darüber aufregen, dass überall Missinformation und Desinformation ist und die halt eben erwarten, dass dagegen vorgegangen wird, Und die haben also alle den ganzen Tag gebraucht, um das richtig zu stellen. Und so lange haben sie das da verbreitet. Einfach irgendwelche Anschuldigungen von einer terroristischen Organisation. Und ja, wenn Deutschlandfunk oder New York Times oder irgendwer irgendwas erzählt, dann hat das natürlich ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit normalerweise, als wenn irgendwelche Accounts halt irgendwas erzählen. Aber uns wird ja seit Jahren gesagt, dass da halt die Demokratie von stirbt, wenn irgendwie Onkel Rainer irgendwelche Ansichten hat, die vielleicht nicht ganz, nicht ganz, ganz, ja, verifiziert Oder und recherchiert sind oder so. vor Ort Privatreporter nicht mehr irgendwie auch gesehen werden, berichtet werden, so weiterhin berichtet werden. Nämlich Bei Onkel Lori, Rainer muss ne? ich gleich an Glatze denken. Ich weiß auch nicht warum. Glatze? Weißt du nicht mehr Onkel Rainer und die Glatze? Nee, Der Herr sagt mir Schauder? nichts. Ach so, Rainer Schauder. Ach so. Ja. Ja, Achso. okay. Ja, ich weiß nicht mehr. 500 Streams Ja. Weltraumaugen kommen dann so ein paar Bonbons aus der Vergangenheit hoch. Ach ja, Der der gute Rainer. Solanum hat den immer so geärgert damit, ne? Ja, ich Bis glaube, er mehrere irgendwann nicht mehr Leute. zu uns gekommen ist. Ja, ich habe ihn ja auch Oh. geärgert und ihr habt ihn auch geärgert. Irgendwie haben ihn alle geärgert. Wir mochten ihn alle ganz gerne, aber er hat sich irgendwie von uns geärgert gefühlt. Weiß gar nicht, macht der noch was? Nee, der hat doch schon kurz danach irgendwie alles dicht gemacht. Echt, der hat doch dann unter seinem richtigen Namen irgendwie noch Zeug gemacht, oder? Hat er? Irgendwie so eine, auch wieder so eine Spielegeschichte. Hast du ein Okay. Déjà-vu gehabt oder was? Kann Anders. sein. Jetzt gehen wir aber auch sehr off track, weil er hat ja eigentlich mit diesem Ja, Thema weil überhaupt nichts zu tun jetzt, so nein, wirklich. nein, völligem Gar gar nichts. nicht. Ja. Das Ja, ist dass doch der mal Effizienz, den du nochmal 500. beschreibst, ist doch das, was jetzt auch in der EU sozusagen festgelegt wurde oder werden soll, wurde mit irgendwie Verified Media Verified Outlets oder so. Flaggers und so, ja. Ja, sowas, ne? Nämliche Leute eben. Der Digital Service Act. Ja, wie Oder wie hört ich man sage, den? das schwarze Auge, weil dafür steht DSA bei mir, seit ich 14 oder 12 oder Ja, so bin. passt auch besser, glaube ich. Ist näher dran an Ist auch mir. lustig, dass das schwarze Auge halt so ein Gerät ist, mit dem man halt an ferne Orte sehen kann und verborgen ist und so, ne? In dem Zusammenhang. Ja, das ist dieses Ja. Wahrheitsministerium, vor dem ja viele Ja. Leute gewarnt haben, Ja, das jahrelang, braucht ne? man dann, wenn man das nicht mehr, wenn man die Wahrheit sozusagen nicht mehr richtig zulassen will, ne? Dass die eben die kleinen Leute auch mal was berichten, sozusagen, was eben nah Ja, dran die sein Leute kann. überschätzen sich halt, ne? Also in der besten Leseart überschätzen ihre eigenen Möglichkeiten, halt die Realität zu erkennen. Weil im Endeffekt, wie ist denn das? Also bei den seltensten Dingen stehst du ja irgendwie daneben und kannst genau sagen, irgendwie, ja, da ist das, das und das passiert, ne? Und selbst die Leute, die irgendwas Genau. wirklich bezeugen können, das ist ja auch so, dass es da ja auch ganz viele unterschiedliche Aussagen dann gibt und so, und sich Leute Klar. irren und sich nicht mehr genau Einflüsse, erinnern, was jetzt irgendwas Unsicherheiten, war oder so, ja. nicht genau aufpassen auf jedes Detail und so weiter und so fort. Ja. Na, also, das ist richtig schwierig bei vielen Sachen, da so genau zu sagen, irgendwie, was da passiert ist. Und ja, das ist mal wieder so ein schönes Beispiel für irgendwo wird was verbreitet und es ist eine Quelle, der man vertraut, und dann wird das halt weiter verbreitet und immer mehr Quellen, die man vertraut, verbreiten es weiter und dann verbreiten es noch mehr Leute weiter, die man Ja, es ist aber vertraut auch so eine und Art von Eingriff von Markt, irgendwie, dass da, ja, wie soll man sagen, dass da eben Quell und dass da solche geschützt, so Geschäftsbereiche geschützt werden. Natürlich ist das interessant für die Leute, wenn dann eine spezielle Nachricht rauskommt von einem Augenzeugen oder sowas. Natürlich wird das dann auch millionenfach irgendwie angeschaut oder so. Und dann eben nicht irgendwie das Original oder das der Bericht in der Zeitung oder sowas. Und da ist da dann auch das, was sie eben nicht wollen, ne? Dass eben, sie wollen die Klicks für sich haben, sozusagen. Da gehe ich schon von aus, dass es eine Rolle spielt, ne? Diese wirtschaftliche Sichtweise dabei. Sagt ja die. ja, und apropos dabei sein und bezeugen. Demos für Schauen wir Israel und mal. Palästina verlaufen friedlich, ist hier Hannoversche Allgemeine von heute. Und warum sage ich apropos bezeugen? Weil ich es mir nämlich angeschaut habe gestern. Diese Demos für Israel und Palästina, die da friedlich verlaufen sind, wie hier das Redaktionsnetzwerk Deutschland in Form der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung unter SPD-Beteiligung uns hier sagt. Und dann schauen wir doch mal, was sie so schreiben und gleichen das mal ab mit dem, was der gute Caps Lock ja heute an seinem Ehrentag ja erlebt hat. Und ja, also was steht hier? Mehr als 1000 Menschen haben am Sonnabend friedlich demonstriert. Die einen drückten ihre Solidarität mit Israel aus, die anderen mit der palästinensischen Bevölkerung. Naja, der palästinensischen Also. Bevölkerung, man weiß es nicht so genau, denn da wurde einiges auf Arabisch gesagt, was ich nicht verstanden habe und was die Umstehenden natürlich auch nicht verstanden haben und die Redakteure im Redaktionsnetzwerk Deutschland wahrscheinlich auch nicht verstanden haben. Und da fragt man sich natürlich, warum machen die das? Und das kann sich ja jeder selber überlegen, warum die das machen. Ja, vom Tonfall so ein bisschen wie die neuseeländische Nationalmannschaft vorm Rugby spielen, ne? Ja, schon so ein bisschen. So, Hannover, Punkt. Der israelisch-palästinische Konflikt hat am Sonnabend mehrere hundert Menschen in die Innenstadt Hannovers gebracht, um friedlich zu demonstrieren. Bei der Solidaritätskundgebung für Israel am Georgsplatz sind nach Angaben der Polizei am Nachmittag rund 220 Männer und Frauen zusammengekommen. Das Junge Forum Hannover der deutsch-israelischen Gesellschaft hat dazu aufgerufen. Ja, soweit so richtig. Und das Schöne bei diesem Bild hier ist, das hat derjenige, der das Bild hier geschossen hat, der stand direkt neben mir. Also ihr könnt ja sogar sehen, quasi, was ich da gesehen habe, nämlich genau dieses hier, diese zwei Personen und diese Israel-Fahne vor diesem Baum hier mit den leicht welken Blättern. Das war schon ein eindringliches Bild. Und schreiben Sie, am Opernplatz haben sich fast zeitgleich fast 1000 Demonstranten, also ein paar mehr, ein paar viel mehr, versammelt. Zahlreiche palästinensische Fahnen wehten, ja. Und übrigens keine israelischen, sondern nur solche. Und zahlreich, ja, ist eigentlich ein bisschen übertrieben. Es war fast, das ganze Ding war voll mit denen. Manche Jugendlichen haben sich in die Fahne gewickelt. Die Kundgebung, zu der die palästinensische Gemeinde Hannover aufgerufen hat, startet mit einer Schweigeminute. Ja, gut, davon habe ich nichts mitbekommen. Ansonsten haben die nicht viel geschwiegen. Mitgefühl mit allen Opfern. Wir stehen weder auf der Seite der terroristischen Hamas noch auf der israelischen Regierung, die seit Jahrzehnten das Völkerrecht bricht. Aha. Das ist ja sehr relevant, sagt Astrid Wortmann von der Palästinenserinitiative Hannover. Angesichts des immer brutaleren Krieges sind wir erschüttert. Aha. Kein Wort, ne? Kein einziges Wort darüber, was Palästinenser getan haben am 7. Oktober. Kein Wort. Wortmann fordert die Bundesregierung auf, ein Ende des Raketenbeschusses Israel auf Gaza herbeizuführen. Den Opfern beider Seiten spricht sie ihr Mitgefühl aus. Naja, wer die Gewalt anfängt, fängt den Krieg an, ne? Das ist irgendwie auch normal, aber. Warum sollen nur die Israelis mit den Raketen aufhören? Soweit ich weiß, hat die Hamas auch immer weiter Raketen auf Israel abgeschossen. Jetzt sollen die Israelis aufhören, obwohl die angefangen haben, auch nicht aufhören. Interessante Theorie, Frau Wortmann. Funktioniert der Iron Dome wieder, oder? Die deutsche Staatsräson in Bezug auf Israel dürfe jedoch nicht zu einer Entrechtung der Palästinenser im Gazastreifen führen. Wortmann kritisiert, die Bundesregierung lege Doppelstandards an. Ja, das kritisiere ich auch, aber nicht so, wie ihr das meint. Für ihren Beitrag erhält sie viel Beifall, ja. Hat man den dann wahrscheinlich auch verstanden, dann war der wohl auch auf Deutsch. Ein Redner leitet die Demonstration zum Sprechchor an. Stoppt die Nakba. Stoppt den Genozid. Freiheit Palästina. Skandieren die Leute. Ein Genozid, ein Völkermord. Ich habe die Woche dazu was gepostet. Da gibt es einen, mir fällt der Name gerade nicht ein, jemand, der den Völkermord definiert hat. Und der sagt, dass halt ein Merkmal des Völkermords ist, dass du den Gegner halt komplett vertreiben und ihm deine Kultur oder dem Land, wenn der Gegner vertrieben ist, deine Kultur aufzwingen willst. Und dieses Ansinnen sehe ich halt eben nicht bei Israel, weil die wollen nicht Gaza übernehmen und da jüdisches Land draus machen. Sondern ich sehe das bei der Hamas, die möchten jeden einzelnen Juden aus Israel vertreiben oder umbringen. Hatschi. Deswegen finde ich das ein bisschen frech, Das hier von ist einem stark Genozid zu sprechen. untertrieben, würde ich sagen. Ja, Ja. Ja, dich ich diplomatisch versuche ja auszudrücken, ich irgendwie, weiß. weil es gibt in dem Thema so viel Aufreger, Ich habe mich schon so viel darüber aufgeregt, ich versuche irgendwie. Die schwergewichtigen Wörter sind doch auch irgendwie genug gewechselt oder so, finde ich. So. Als Nakba zu Deutsch Katastrophe wird im Arabischen die Flucht und Vertreibung von Palästinensern aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina bezeichnet. Ja, das wird so bezeichnet. So, am Georgsplatz, also bei der Israel-Demonstration, sagt Janina Anisuma am Rande der Pro-Israel-Kundgebung: Ich stehe hier, weil ich gegen den Hamas-Terrorismus bin, nicht gegen Palästinenser. Damit spricht sie vielen Menschen dort aus dem Herzen. Okay. Versammelt haben sich Gläubige aus der liberalen jüdischen Gemeinde, Frauen von Omas gegen Rechts, ja, das stimmt, die habe ich da auch gesehen, und auch bekannte Bürger wie Rechtsanwalt Matthias Wallraff und Ratsmitglied Juli Klippert von Die Partei, ja, Die Partei, genau. Auch am Georgsplatz gibt es eine Schweigeminute, während Redefetzen von der Pro-Palästinenser-Demonstration herüberwehen. Dreimal dürft ihr raten, was da so herübergeweht ist. Oh, Redefetzen, ja. An Redefetzen. War Gott wieder schön groß, oder was? Gott war richtig groß, sofort richtig geraten, ja. Ja, jetzt ist auch der richtige Moment, euch mal zu zeigen, wie das hier so geografisch nämlich aussieht hier in Hannover. Also das hier ist das Opernhaus, das ist hier der Opernplatz. Also hier in diesem Bereich, den ich jetzt in der Mitte vom Bild habe, da fand diese Palästina-Geschichte statt, so in der Hälfte davon. In einer Hälfte davon gibt es dieses hier, Mahnmal für die ermordeten Juden Hannovers, also dieses Holocaust-Mahnmal, direkt hier an diesem Platz, wo die sich da versammeln durften. Und wenn man dann hier ein bisschen weiter scrollt, dann ist man hier beim Georgsplatz. Das hier ist der Georgsplatz, also an dieser Stelle war diese Israel-Demo, also wirklich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Also konnte man das auf jeden Fall gut hören da und das war schon sehr bedrohliche Kulisse auf jeden Fall. Mit diesem Allahu Akbar-Gerufe da. Wie ist das aber schon immer so gewesen? Das ist auch nicht die Nazi-Demos in den 90ern oder so, die haben sie auch direkt, also waren die anderen auch immer direkt dran. Ja, die aber anderen wollten dann dagegen demonstrieren. Ja, genau, sie einfach, dass sie an demselben Platz auch demonstrieren, ihre Demo anmelden wollten, sozusagen. Ja, gut, aber die Antifa versucht ja immer so nah wie möglich an die ja, rechten Demos anzumelden. Aber ich glaube, hier ist das eher, wenn man ein vernünftiges Sicherheitskonzept in der Stadt hätte, hätte man das wohl weiter auseinandergelegt und auch gerade die Palästina-Demo vielleicht nicht von dem Holocaust-Mahnmal stattfinden lassen. Ich meine, nur die Polizei hat sich auch dann gewöhnt und ihre Taktik darauf eingestellt oder so, dass sie dann danach zusammen sind. Standen wenigstens Polizisten einmal um dieses Mahnmal rum? Das bei dem Mahnmal kann ich dir das jetzt nicht sagen, aber das war auf jeden Fall also quasi so auf dieser Linie hier, was jetzt in der Mitte vom Bild ist. Da war diese Bühne aufgebaut und dahinter war halt alles leer und da standen ein paar Polizisten, ja. Also da hättest du jetzt nicht einfach so durchrennen können oder so zu diesem Mahnmal hin oder hättest du auch nicht einfach durchrennen können zu der anderen Demo halt eben hin. Aber was du hättest machen können, ist auf die Straßenseite wechseln, hier einfach ruhig und gemächlich lang gehen und dann wärst du halt dann ziemlich bald dann hier gewesen, ne? Aber klar, hier standen natürlich auch so Polizisten ringsherum, die natürlich auch aufgepasst haben, aber hier war auch überall Fußweg ganz normal, sind die Leute halt lang gegangen. Ne? Also wenn da jetzt einer gewollt hätte, dann hätte er da schon halt reinrennen können in die ganze Geschichte und da irgendwas anstellen können. Ja, also Teilnehmer zu der anderen Demo müssen ja auch irgendwie Zugang haben, ne? Sozusagen. Also du kannst die Leute ja nicht wegsperren. Das stimmt, aber also bei irgendwelchen Nazi-Demonstrationen und so, die habe ich natürlich in Deutschland, sag ich schon, in Hannover auch schon oft genug erlebt. Da wäre das nicht so einfach gewesen, mal eben schnell irgendwie vom einen zum anderen zu gehen oder so. Also das war schon bedrohlich und bei irgendwelchen Nazi-Geschichten oder so, da rufen die Leute halt auch irgendwas, aber so ein organisiertes Allahu Akbar-Gerufe, wie ich da halt gehört habe, ja, das habe ich auch noch nicht erlebt. Also es war schon ziemlich bedrohlich und diese 200 und Leute, was sie hier schreiben, ja, also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie nah das halt beieinander war, ne? Weil ich habe auch so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, da hinzugehen. Und weil nämlich diese erste Demo, die sie hatten von einer Woche irgendwie am Steintor, die war wesentlich größer. Und da war ja auch hier unser super toller grüner Oberbürgermeister und alle möglichen Leute. Und bei der Geschichte jetzt... Michael Schenker. Nee. Ja, ich meine, es ist ja erstmal nur ein Schlachtruf und dadurch haben die ja noch nichts gefunden oder so, aber ein Schlachtruf hat natürlich auch eine Art Symbolkraft, ne? Ja, aus meiner Sicht war es eine Machtdemonstration, was sie da gemacht haben, inklusive dieses ewige Arabisch-Sprechen da. Habt ihr gestern die Bilder vom Brandenburger Tor gesehen? Haben wir dazu was? Nee, da haben wir, glaube ich, nichts so. Jetzt lass mich erstmal hier das zu Ende bringen. Ja. Ich wollte nur dieses Bild, da haben 150 Leute irgendwie ihr Gebet verrichtet, so direkt vorm Brandenburger Tor, Mit dem Hintern zum Brandenburger weil du Machtdemonstration Tor. Ja. gesagt hast. Ja, mit dem Hintern zum Brandenburger Tor. Na gut, die Ja, müssen ja Richtung Richtung Osten wahrscheinlich, Osten. ne? Ja. Wir Ja, hätten das war natürlich aber, auf der glaube ich, anderen nur Seite beten zufällig. können, Ja. das Die wäre Richtung vielleicht besser Osterhasen. gewesen. Ja, Demonstrant Matthias Rau aus Hannover trägt eine große Israel-Fahne. Die Gewalt der Hamas hat sich gegen unschuldige Menschen gerichtet. Er finde es furchtbar, welcher Hass jetzt gegen Israel gestreut werde. Ja, da bin ich bei ihm. So, und der SPD-Politiker Michael Hönsch beschreibt in seinem Redebeitrag die grausame Attacke der Hamas, die sich gegen Zivilisten richtete, ob Kinder, alte oder feiernde junge Menschen. Wir haben 6 Millionen Gründe für Israel zu sprechen, sagte Hönsch und erinnert damit an die Ermordung von Juden in ganz Europa durch Deutsche. So, das war ein Typ, den kannte ich noch gar nicht, aber der ist da wohl auch von der jüdischen Gemeinde und halt, wie hier steht, ein SPD-Politiker. Das hatte mir erst nach dieser ganzen Veranstaltung jemand gesagt, den ich da wieder getroffen habe, den ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen hatte, mit dem ich mich da kurz unterhalten hatte. Der kannte sich da irgendwie besser aus. Und der meinte auch, dass dieser Hönsch wohl auch mal Linken-Mitglied gewesen sein soll. Und ja, der war also auch eine ziemliche Erscheinung mit so einem großer Typ. Mit so einem Sauerstoffgerät, was er irgendwie umhatte, was die ganze Zeit so komische Geräusche von sich gegeben hat. Und dieses Zitat, was sie hier geschrieben haben, das hat er zwar so gesagt, aber er hat auch noch ein paar andere Dinge gesagt. Zum Beispiel hat er gesagt, dass er dieses bunte, ne, hier, wir sind bunt und so, da gibt es irgendwie so ein Bündnis in Hannover, Bunt statt Braun oder so, wo sie sich ja alles unglaublich zugehörig fühlen und so. Und wo ja auch diese ganzen religiösen Verbände da alle irgendwie mit drin sein müssen und man ist gegen rechts und tralala und so. Und ja, dass er das halt eben nicht sieht. Vor allen Dingen, wenn, also es ist halt ein Anspruch, den man aber nicht erfüllt, weil ja, die da auch noch zu diesem Holocaust machen, mal da gelassen werden und lauter so ein Kram. Und dann hat er halt noch gesagt, dass es den Leuten zu denken geben sollte und dieses. Ja, es ist ja alles schlimm und so weiter und so fort, findet er halt verkehrt und dass man Millî Görüs und diese ganzen Leute da eingeladen hat ins Rathaus zu diesem Anlass, findet er halt auch furchtbar, weil nämlich man jetzt in diesen Tagen nicht irgendwelche Moscheen mit der Polizei gegen israelische Jugendliche schützen muss, sondern du musst halt irgendwelche Synagogen mit der Polizei vor muslimischen Jugendlichen schützen. Und das haben sie natürlich nicht hingeschrieben. Aber das wäre vielleicht was, was die ganze Sache ein bisschen besser einordnet. Und außerdem hat er noch ein paar interessante Sachen gesagt, wie er wäre ja so Fan vom öffentlichen Rundfunk, aber was sie da in letzter Zeit irgendwie verbrochen haben, wäre überhaupt nicht schön, wo ich mir dann so dachte, ja, hast du wohl die letzten paar Jahre nicht aufgepasst mit Melker Mahanwe und diesen ganzen Leuten. Und dann hat er noch Ja, gemeint, so ganz sind die Probleme dann nicht, ganz neu sind die nicht. überhaupt nicht neu. Und dann hat er noch gemeint, na verdammt, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach ja, es sei jetzt auch aufgefallen, dass diese ganzen guten Leute, irgendwie die Linken, dass die ja auch ein Problem mit Israel hätten, wo ich mir dann auch dachte, so ja, hast du unterm Stein gelebt überhaupt. Aber als ich dann hinterher gehört habe, dass der Typ bei der SPD ist und vorher bei den Linken gewesen sein soll, da wurde mir da alles klar, ne? Sondern hat er wahrscheinlich einfach, war wahrscheinlich einfach blind für den Kram oder die wollten es ihm nicht erzählen oder so. Der Ahmad Mansur hat zu dem Thema was Schönes gepostet, Den habe ich nämlich. gleich noch. Hast du gleich noch? Okay. Den habe ich gleich noch. Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, aber das kannst du Ja, mir dann wahrscheinlich sagen. schon. Wahrscheinlich schon. Ja, auf dem Georgsplatz waren die Veranstalter zum Abschluss auf dem Heimweg jüdische Accessoires zu zeigen. Eine Frau schiebt ihre Kette mit Davidstern unter dem Rollkragenpullover und fragt, wo ist die bunte und tolerante Gesellschaft Hannovers geblieben? Ja, es ist eine starke Untertreibung, so wie sie das hier schon schildern. Im Endeffekt hat auch dieser SPD-Politiker gesagt, er wäre schon mal verprügelt worden und er hätte da keine Lust mehr drauf. Und deswegen würde er auch sein. Er hat so ein Israel Defense T-Shirt da irgendwie angehabt. Das würde er dann jetzt verpacken, wenn er da vorbeigeht. Na, und wie gesagt, also, das nochmal zu zeigen, vorbeigehen bedeutet im Endeffekt, man geht hier die Straße hinüber und geht dann hier entlang und dann kommt man da halt vorbei. So wie ich da quasi dann da auch weggegangen bin, wo ich mir dann hier halt noch dieses Arabische da angehört habe. Ja, Kritik an Israel. Am Opernplatz sagt, also jetzt sind wir wieder bei den anderen. Sagt Yazid Chamoud in Bezug auf die aktuellen israelischen Gegenangriffe und die Blockade im Gazastreifen. Unsere Herzen schmerzen, unsere Wut ist unermesslich. Ja, zwei Sachen, ne? Ja, aber wenn die Israelis sagen, unsere Herzen schmerzen, unsere Wut ist unermesslich, dann ist das Genozid. Schon klar. Der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde Hannover betont, Kritik an Israel sei nicht gleich antisemitisch, davon grenze er sich ab. Also er betont, bitte wirf mir das nicht vor, wenn ich sage, from the river to the sea, oder was? In Städten wie Bremen und Braunschweig sind Pro-Palästina-Demonstrationen verboten worden. Bremen und Braunschweig, ich beneide euch. Auch hier in Bremen, dass man da was Gutes mal hört. Chamoud bedankt sich bei der Polizei und Stadt. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch tun. Die sich die Demo in Hannover erlaubt haben. Und er lobt die Teilnehmenden für den friedlichen Verlauf. Stopp den Krieg, Rufe hallen auch noch nach Ende der Kundgebung über den Platz. Ja, die Allahu-Akbar-Rufe haben da auch gehallt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot in der Innenstadt präsent. Ja, das war ja auch leider nötig. Am Ende des Demo-Tages war Einsatzleiter Bernd Kirsching zufrieden. Unser Einsatzkonzept ist aufgegangen und wir freuen uns, dass wir trotz der parallel stattfindenden Versammlung im Kontext einer hochemotionalen Thematik sagen können, es ist alles friedlich und störungsfrei verlaufen. Störungsfrei. Also, Schweigeminute und so wurde da schon ein bisschen gestört. Durch Störungsfrei ist für die Polizei was anderes, ne? Wenn da irgendwelche Leute Allahu sind, die sie Akbar-Rufe. nerven, die sie Ja. festnehmen müssen, das ist eine Störung, glaube ich, Ja, ne? wahrscheinlich, ja. Störungsfrei. Alles störungsfrei. Keine Störer da. Keine Die den Störer. Ablauf, die den geregelten Ablauf stören. Ich habe eine Breaking News. Und Oha. zwar haben hat die Schweizer Volkspartei nach ersten Hochrechnungen 8% zugelegt bei den Wahlen in der Schweiz. Und die beiden grünen Parteien haben etwa ein Drittel ihrer Sitze verloren. Genau. Und die Mitteparteien, Sozialdemokraten, Mitte und FDP sind relativ stabil gewesen, aber die einzigen, die was hinzugewonnen haben, ist die SVP, also ein ähnlicher Trend wie in Deutschland. Und die Grünen Rechtsruck, haben beide eine ordentliche Schelle Rechtsruck, bekommen. Rechtsruck. Ja, die Bilder, die man sieht, ne, die beeinflussen nun mal die Wahl. Selbst wenn die Medien alles tun, um so wenig von den hässlichen Bildern zu zeigen, die gelangen halt doch nach draußen. Dummerweise. Ja, Dewey der Katzenbock, es gibt zwei grüne Parteien in der Schweiz, die haben halt Geld, die können sich sowas leisten. Extra grün. Also es gibt eine grüne Partei und eine grün-liberale Partei. Na, Was? okay. Frag mich nicht nach den Unterschieden. Das ist die Die Fusion. eine ist marxistisch, die andere ist neomarxistisch. Der Abi wäre jetzt, wenn wir den Abi da hätten, der könnte uns jetzt wahrscheinlich erklären, was da am Bach ist. Aber müssen wir mal einladen, mal ein Machen Schweiz-Special machen mit Schokolade und Käse und so. alles zusammen. In Schokolade getunkter Käse. Ja, dann war die hier, also ich hatte mich dann bei Twitter noch ein bisschen drüber aufgeregt über das Arabisch und dieser Herr hier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, freier Journalist und Filmemacher, hat mich dann korrigiert und gesagt, auf der Demo wurde 3/4 der Zeit auf Deutsch gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich dabei waren. Nee, ich habe es nur 5 Minuten ausgehalten. Das hat mir auch gereicht. Also, da habt ihr eure Richtigstellung. Es wurde da 3/4 der Zeit auf Deutsch gesprochen. Tatsächlich, bei einer Demonstration in Hannover. Ist ja fast erstaunlich. Ja, und Wolfgang Kubicki hat diese Woche darauf hingewiesen, was hier in unserem Grundgesetz steht, zum Thema Versammlungsfreiheit. Nämlich hat in Artikel 8 in dem ersten Absatz alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz und aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Und das Wichtige ist ja natürlich, wie ich auch schon betont habe, das ist ein Recht, was den Deutschen zusteht in Deutschland. Und das ist also kein prinzipielles Recht, auf den sich auch Ausländer hier berufen können. Und insofern, Also man muss es nicht erlauben. genau, man muss es nicht erlauben und es wurde ja auch Ja. in verschiedenen Städten halt nicht erlaubt. Und ich hätte mir auch eigentlich gewünscht. Aber in verschiedenen Städten auch, wurden auch diese Verbote wie in Frankfurt von Gerichten wieder einkassiert, ne? Okay. Ja, kommt halt darauf an, wenn das natürlich irgendwelche Leute mit einem deutschen Pass anmelden, dann ist es wahrscheinlich Ja, den schwieriger. irgendeinen wirst du immer finden, der das anmeldet. Aber Ja. die Frage ist, ob du halt, ob die halt teilnehmen dürfen überhaupt im Endeffekt. Ja. Weil ich meine, das ist ja auch ein Sinn, das hat ja einen Sinn. Das ist ja nicht rassistisch oder diskriminierend. Das sagt einfach, wir möchten eben genau dieses Szenario nicht, dass Leute, die hierher einwandern, hier ihre Konflikte in irgendeiner Form austragen. Nur ist es halt glücklicherweise bis auf die Molotow-Cocktails zu wenig Übergriffen gekommen hier. Ja. Aber trotzdem hat man ja bei manchen Bildern das Gefühl, dass hier nicht nur speziell auch jüdisches Leben, sondern auch einfach westliches, ungläubiges Leben allgemein eingeschüchtert werden soll. Oh ja. Und da muss man halt dann halt auch die Knute auspacken als Rechtsstaat. Genau. Und ich kann das also nicht nachvollziehen, dass man bei so einer Demo da auf Arabisch einfach darum labert, weil ich meine, gut, bei der anderen Geschichte, bei der Israel-Sache haben sie auch irgendwelche Musik abgespielt, die auf Hebräisch war. Aber das ist ja kein Redebeitrag. Na. Und also für mich ist es eindeutig Verschleiern von dem, was man da erzählen will. Und es ist halt mit zwei Zungen reden, quasi einmal auf Deutsch halt für die Leute so von wegen, ja, Friede und Freude, Freude, Eierkuchen. Und dann nochmal für die Leute, die es verstehen, dann das rote Fleisch quasi, ne, wie man sagt. Und da Ja, war wäre ja halt. eigentlich auch ganz einfach, dass man einfach verlangt, dass in Deutschland solche Redebeiträge halt auf Deutsch oder halt dann in irgendeiner Form übersetzt, simultan übersetzt, keine Ahnung, vorgetragen werden. Weil einfach auch die Deutschen halt einen Zugang zu dem haben müssen, was auf ihrem Grund und Boden gesagt wird. Also Ja, geben das, was du sagst, und da war dass eine halt. Bühne halt, wie gesagt, ne, da war eine Bühne, da war eine Tonanlage, eine richtig, richtig, richtig große, ne, also die haben da ordentlich weit geschallt mit ihrem Scheiß. Und ich habe das also einige 100 Meter weiter halt immer noch gehört. Und es war ganz schön beängstigend auf jeden Fall. Diese ganze Nummer. Und ich glaube halt auch, dass das Absicht ist, dass das die Leute halt auch einschüchtern soll. Und dafür ist unser Staat da, ne? Also das ist ja gerade immer diese ganze Scheiße da. Mediana Schneider hat das die Woche auch kritisiert, dass unser Bundeskanzler die Leute irgendwie dazu aufgerufen hat, jetzt das israelische Leben irgendwie zu schützen hier in Deutschland. Wo man sich dann halt auch fragt, so, ja, wofür bezahlen wir denn hier so viel an Steuern und so weiter und so fort? Ach ja, damit wir es Palästinensern überweisen können. Oder der Ja, oder so. Ukraine oder weiß ich nicht wem oder Hate Aid und Ja. den ganzen Scheiß. Als Minister könnte man dann mal die Stadt, der Bürgermeister abtelefonieren und fragen, was sie sich gedacht haben, da das durchzuziehen. Bunt, wir sind Das so kostet ja Geld. bunt und wir haben Das uns kostet ja alle immer noch lieb. Geld. Na gut, der Bundesminister hat für sowas gezahlt. Das Ach ja, und verifiziert mich nicht. zum Bürgermeister von Hannover und was da alles so Geld kostet, kommen wir nachher auch noch. Aber in einem anderen Zusammenhang. Ja, Ja. nichts, wo die ADL nicht auch Scheiße bauen kann, passiert auf diesem Planeten. Hattest du das auch eingereicht? Nee, hatte ich nicht, aber. Ja. Genau, die Anti-Defamation League aus Amerika sagt, eine Woche nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas in Israel veranstalten White Supremacists fortgesetzt ihre Ja, Kundgebungen gegen Israel und die jüdische Community. Treffen sich in den Städten im ganzen Land, um ihre rassistische, antisemitische Propaganda zu verbreiten. Also, sie haben in dem Thread auch ein paar Fotos von irgendwelchen Weirdos, die sagen irgendwie Geld für Amerika, nicht für andere oder so. Aber ist halt kein Vergleich damit. Klar, dass es Antisemiten in Amerika gibt, wissen wir, dass es da irgendwie ja, Spinner gibt, die extremistische Ansichten haben auch. Aber hier sagt auch ganz klar, die Community Notice auf Twitter sagt, in den USA sowie in den EU-Ländern ist der absolut überwältigende Großteil der Demonstrationen, die antijüdischen und pro-Hamas-Inhalt haben, von Muslimen veranstaltet und linksextremen oder linken oder linksextremen Gruppen, nicht von Leuten, die die weiße Überlegenheit predigen. Und das ist halt auch so. Klar mag es hier und da auch einen spinnenden Judenhasser geben, der irgendwie da in Amerika rumspringt und sagt, irgendwie, ich habe die Protokolle gelesen, ist alles ganz schlimm und so. Aber der Großteil der Leute, die irgendwie davon träumen, Juden Gewalt anzutun in diesen Tagen oder die von irgendwelchen Oberflächen der Welt zu putzen, das sind Muslime und das muss man auch ganz klar so sagen. Und das sind nicht Islamisten, sondern es ist was im ganzen Islam drin steckt. Das ist in der, wenn was strukturell ist, liebe Politiker, ihr redet immer von den ganzen strukturellen Sachen. Aber hier ist es angebracht, weil dieser Judenhass ist bereits in dem Heiligen Buch und in den Auslegungen des Heiligen Buchs angelegt. Das ist strukturell. Das heißt, jedes Kind bekommt das, jeder Soldat bekommt das, jeder Schüler bekommt das in irgendeiner Form immer wieder. Das ist strukturell. Der Ja. Judenhass im Islam ist strukturell. Ja, die Hamas bezieht sich ja auch explizit darauf. Auf diese ganzen Sachen aus dem Heiligen Buch. Ja, und zu der White Supremacy-Geschichte. Den Juden wirft man das ja vor, dass sie White Supremacy da sind. Also sogar in Amerika eigentlich müssten die es ja wissen. Das ist ja diese Dekolonialisierungsscheiße. Die meinen ja dann von wegen so, ja, ihr habt doch helle Haut. Also seid ihr Teil von der White Supremacy, außerdem seid ihr ja erfolgreich und so, ihr seid White Supremacy. Ja, Das Gruppen werfen die denen ja Zuweisungen sind vor. immer eine schwierige Sache, sage ich ja. Vom Einzelnen auf die Gruppen schließen, umgekehrt ist es schwierig. Also, falscher kann man es halt gar nicht erkennen, ADL. Und ich meine, also diese Anti-Defamation League ist halt auch gekapert schon seit Jahren, von denen haben wir ja auch schon die wirrsten Sachen gehört. Zu diesen ganzen Kulturkampfthemen sind die ja alle auf der Woken-Seite. Haben ja zuletzt auch erst versucht, Elon Musk irgendwie zu assassinieren, vergeblich. Aber Und auf Antonio. Deutsch heißt die ADL. Aber die Antonio-Stiftung, ja. Genau. Genau, die haben hier nämlich solche. Ist da noch ein Video von? Nee, hatte ich nicht. Das nächste ist ja Mansur. Ja, ja, es gab ja solche Proteste mit irgendwie. Oder das hatte ich doch, glaube ich, auch noch. Ich glaube, es kommt irgendwann noch mit German Guild. Aber Free hast du nicht eben Palestine das vom Video German da Guild. gehabt? Nee, das war der Du hattest doch. Mansur. Nee, das da. Ah, doch, okay. Aber ist ein Video drunter halt. Deswegen dachte ich. Ja, aber ist nicht das, was ich meinte. Ja, Free Palestine from German Guild war diese Sitzblockade in Berlin, ne? Genau. Ja. Dachte ich, hätte ich auch. Das ist auch echt. Infamer geht's kaum, ne? Also. Palästina von der deutschen Schuld befreien. Das sind Leute, die den Schuss nicht gehört haben. Ja, aber dazu schreibt jedenfalls die Amadeo-Antonio-Stiftung, solche Parolen haben nichts mit Menschenrechtsaktivismus zu tun. Ja. Auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag, Wie so richtig. viele Dinge, die ihr sonst uns immer so vermitteln wollt. Ne? Bei euch ist ja immer alles Menschenrechte. Amadeo-Antonio-Stiftung. Es geht diesen Leuten vor allem darum, Deutschland und damit letztlich sich selbst von der historischen Schuld und Verantwortung zu befreien. Dass sie Israel endlich unverkrampft verurteilen zu können. Ja, so sieht's wohl aus. Und bei anderen Dingen, die ihr da alle unterstützt, müsst ihr euch auch mal überlegen, was das Ziel davon ist. Es ist die vulgäre Variante, sich eigentlich als progressiv verstehender Menschen der rechtsextremen Schuldkultparole und gefährlich für jüdisches Leben in Deutschland. Endlich ungenierter Antisemitismus mit gutem Gewissen, der vermeintlich richtigen Seite. Ja, wie diesen ganzen Kram in ihr verbreitet ist, auch alles mit gutem Gewissen auf der vermeintlich richtigen Seite. Veronika Kracher, Hashtag. Antifeminismus. Ja, aber in der Meldestelle, oder hast du das gesagt? In der Antifeminismus-Meldestelle, die Kracher? Oder nicht was? Nee, Ach Antisemitismus-Meldestelle so. war das doch sogar, oder? Das hatte doch Maas gestern irgendwie rausgesucht. Sie betreut die Ach, Antifeminismus-Meldestelle. So. Antifeminismus-Meldestelle. Ich dachte Antisemitismus-Meldestelle. Nee, diese berühmte Meldestelle Ach Antifeminismus, so. über die wir so schon so viel gesprochen Kracher! haben. Fantastisch. Die sind in Analysen auch, ey. Naja. Analysen ist da das richtige Wort, weil die Ja. stecken sich gegenseitig so weit. Aber sie sind wieder so nah dran, ne? Es ist die vulgäre Variante, sich eigentlich als progressiv verstehender Mensch. Ja, es ist auch so, zu wissen glauben, was andere Leute meinen, obwohl sie es gar nicht sagen oder zeigen oder so. Das finde ich auch interessant. Kracher, Kracher. Ja, wir interpretieren Der ja Incel nur sucht eine ein. Frau zum Unterwerfen beim Sex. Erinnert ihr euch noch? Ich könnte Das war jetzt schon gestern wieder Abend. einen Hals kriegen von der Scheiße, ey. Ja, der French Taunter hat vorgeschlagen oder hat gesagt, ja, wie ist es hier, wenn ich morgen meine muslimischen Kollegen mit Shalom begrüßen würde? Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee, das sollten wir eigentlich alle machen, so lange, bis es ihnen entweder aus den Ohren rauskommt oder sie verstanden haben, worum es geht. Shalom! Shalom, zwei Döner bitte! Shal Schalömchen. ja, Shalom dann! Gute Idee, das mit einem Dönerladen zu machen. Ja, nee, aber wenn das alle machen würden, wenn das alle anständigen Leute eine Woche machen würden, das würde denen so zu den Ohren rauskommen, die würden es so hassen, Die es wäre Schalom bitte. großartig. Das Salz würde fließen. Ja. Shalom! Nein, Robert, man kann sich nicht bei der antifeministischen Meldestelle melden, wenn man einfach nur keine Freundin hat. Dann, im Zweifelsfall hat die Frau Kracher dann deine Nummer, Robert, und das willst du nicht. Aber Ja, du das kannst dich ist über keine. Mammon kurz schließen. Der wollte da gestern eh schon die ganze Zeit drüber spekulieren, über Frau Krachers Das Liebesleben. ist nämlich keine Selbsthilfegruppe, die antifeministische Meldestelle. Ja, komm, Kinder, sagt es euren Freunden, sagt es euren Mitarbeitern, immer schön Shalom, bis es ihnen aus den Ohren rauskommt. Ja, der Chebli jeden Morgen unter ihren Twitter posten. 1000 Leute. Shalom. Sazwan. Sazwan. Ja, der Noah, der Herr Dingens. Wie heißt er? Mansur. Hatte ich das eingereicht? Nee, aber war das das, was du meintest? Ja, das war das, was ich meinte. Und das ist einer der wichtigsten Sätze, die auf Twitter in der letzten Woche gesprochen worden sind, geschrieben worden sind. Auf X. Das heißt ja Hm. jetzt X. Ist mir egal, ich nutze mal auf Twitter. Solche Menschen, ich weiß jetzt aber noch nicht, was gemeint ist, aber ich bin sehr gespannt. Solche Menschen. Ja, solche Menschen, wie man da sieht. Ich glaube, das ist hier irgendwie in Kalifornien. Das könnte sogar hier in der Ja, nur Bay nicht. Area dabei bei der Stanford-Universität sein. Ich bin geneigt zu sagen, don't judge a book by its cover. Mach doch mal, ist das ein Video oder nicht? Das ist Ja, es ist ein Video, also, ja, das sieht man ja schon, was die da machen. Das sind irgendwelche woken weißen Leute, die diese Dinger da abnehmen, diese Fotos, wo sie da die so. Ich dachte, verschleppten. die läuft da nur vorbei, ey. Nee, läuft doch nicht. Er hat doch schon So. so ein Bündel in der Ja. Hand von dem Zeug, was sie da abgerissen Okay. hat. Und im Hintergrund sind Dublin. Ja. Ja, das ist irgend so ein Geschäft. Und ich Ja. meine, das ist wahrscheinlich in Stanford, da an der Stanford-Universität, würde ich mal tippen. Oh Aber Gott. weiß ich nicht genau. Sieht auf jeden Fall so, sehr stark so aus wie Kalifornien. Ja, er hatte recht, ne? So. Ja, klar, ich meine, da kannst du Hashtag Weltraumaffen drunter schreiben. Ja. Worum beschäftigen wir uns ja seit Jahren? Mit NGOs, Thinktanks und Universitäten. Wir haben es aber noch Zerstörerischer gar nicht Aktivismus. vorgelesen, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Okay, er sagt, haben wir uns als Gesellschaft eigentlich haben wir als Gesellschaft eigentlich verstanden, dass solche Menschen in NGOs, Thinktanks und Universitäten sitzen und unsere Zukunft prägen? Erkennen wir, dass genau diese Leute die Antirassismusbewegung anführen? Ja. Genau. Genau, das ist eigentlich die Frage, die wir seit jetzt nunmehr, was, wie lang? 7 Jahren oder so stellen. Was macht ihr da eigentlich? Warum lasst ihr diese offensichtlich, ja, keine Ahnung, wie man das ausdrücken will, aber hasserfüllt, trifft schon ganz gut, diese hasserfüllten, gescheiterten Existenzen unsere Zukunft formen, Ja, es weil die ist euch auch. irgendwie überzeugt haben, dass sie unterdrückt sind und jetzt Macht brauchen, weil Menschen leiden. Es ist auch, so, das habe ich ja gesagt, zerstörerischer Aktivismus. Das ist doch irgendwie keine Aktion im Sinne irgendeines Guten oder so, habe ich nicht den Eindruck. Und wir haben ja Zerstören. hunderte von diesen Leuten bei uns in dem System. Bei Anetta angefangen, über eben Veronika Kracher, über Kübra Gümüşay, Malcolm Muhanwe, Muhammed Amjahid, Hemgam Hentai Das ist so Game, Bobby hilflos Farad irgendwie. und wie die alle Das, heißen. Wir haben hunderte davon und wir füttern die alle dafür, dass sie uns dieses Gift in die Gesellschaft spritzen. Seit Jahren. Weil die irgendwie haben sie die richtigen Leute mit ihrem Scheiß überzeugt und haben von ihren beschissenen Professoren, die auch diesen ganzen Grütz glauben, irgendwie Abschlüsse bekommen, obwohl sie sie überhaupt nicht verdient haben, weil sie nicht mal wissen, was die Realität ist. Oh Mann. Er hat genau recht, der Herr Mansour. ja, das nächste Ding, was man schon ewig hätte wissen können. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected. Nicht Oder 72 kürzer, how dare you? Stunden. Ah, das Ja. ist sehr gut. Ist das von dir oder hast du den Nee, irgendwo nein, her? nein, nein, nein, Twitter. Nee, Ach nee. so. Ich schmück mich hier nicht mit fremden Federn. Das hätte ich Ja. gleich auch gesagt. Der Ich ist nicht wollte von gerade mir. sagen, also, weil wenn das wirklich von dir wäre, dann wäre ich auch sehr beeindruckt. Ja, aber ich finde Also es nicht, dass ich klasse, dir nicht dass. zutrauen würde, aber das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Jetzt Also. eine Linie Nee, von vielen nee. Seiten kommen wahrscheinlich. Nee, Nur aber über hier, Anfang. jemand hat auch gepostet, sie sieht immer mehr wie so ein Folksänger aus den 70ern aus. Und dann habe ich mir ein Bild von Phil Collins aus den 70ern rausgesucht und habe mich vor Lachen fast eingekellt. Kann sie schon Gitarre spielen oder was? Phil Collins spielt Drums, aber die sind Also das wollte ich jetzt auch nicht hören. Wegen Hippie aus den 70er eben. Da haben sie mal aber auch, Lagerfeuer und also sie so. kann mit Veronika Kracher und Sarah Bosetti und Anne Wiczorek auf jeden Fall im toten Augenwettbewerb mitmachen. Also dieser Blick ist wirklich, uah. Aber die sind alle so diesen 1000 Yards der irgendwie. Und Greta guckt ihr direkt in die Pupillen und verbrennt das CO2 in deinem Zu viele Gehirn. Fototermine vielleicht. Danke für die Climate Einladung. Justice. Ja, Das das ist halt hat ja das noch so einen Ding, ne? kleinen Shitstorm gegeben, Ja, ne? das Wegen auch. ihr, Aber lass wegen mich ihrem kurz nochmal Begleiter. sagen, generell diese Sache mit dem Climate Justice, ne? Also ist auch die Frage, was denken die Leute, was diese Gerechtigkeit bedeutet, mit dieses Gerechtigkeitsding da drin? Also entweder wir haben irgendwelche Erwärmung und da kann man irgendwas gegen tun und dann könnte man das eventuell tun, dann gibt es irgendwelche politischen Fragen oder so weiter und so fort. Aber was hat das mit verdammter Gerechtigkeit zu tun? Und das müsste Naja, eigentlich aber jeden halt du, schon aber. aufhorchen lassen, dass da halt eben diese ganze Ideologie drin steckt. Ne? Ich habe das diese Woche bei Twitter hier als Autopilot bezeichnet. Das ist dieser Gerechtigkeitsautopilot, der da einfach eingeschaltet wird und der einfach nur sagt, guck dir an oder hör auf uns große, weise Leute, die wissen hier, wer unterdrückt ist und wer nicht, weil wir haben uns ihre Hautfarben angeschaut und deswegen haben wir das jetzt Nee, das ist doch Nord festgestellt. gegen Süd, oder Und nicht bei Klima? jetzt wird einfach. Also. Jetzt wird einfach durchgepowert und dann schauen wir mal, in welcher Welt wir hier dann irgendwann landen, wo uns unser Autopilot hier hingebracht hat. Justice. Ich weiß ja nicht, also ich will Ihnen das, im Zweifel für den Angeklagten, ich weiß Ja. nicht, ob Sie massiv unterwandert worden sind, ob Sie wirklich mit diesem Öko-Ding angefangen haben und dann den Weg der Piratenpartei gegangen sind, in dem eine progressive Clique sich da reingemobbt hat und die komplett entkernt hat. Aber wir haben ja schon öfter, also wir haben ja schon vor einiger Zeit von Fridays for Future auch gehört, dass Sie mit Palästina stehen und so, das war ja schon lange vor dieser Geschichte. Ja, Und es ist System ja auch immer Change, ne? wieder, Climate Change, ne? Das haben wir sie werden ja. gleich Wann war ich noch. da? Und das war übrigens auch auf Ja. diesem Goethe-Platz. Da war ich mal bei der Fridays for Future-Demo, die riesig groß war im Vergleich zu diesem bisschen von Leuten da. Und da hat überhaupt da keiner sich gegen gewehrt. Da hatte ich damals ja auch Fotos gezeigt, die ich da gemacht habe. Und da war dieses ganze Ding mit System Change und Climate Change, da sind da auch schon diverse Leute mit rumgelaufen. Deswegen habe ich ja hier auch schon ewig immer gesagt, wenn die Leute meinten, ja, jetzt radikalisiert sich's. Ja, es war schon immer so. Also dieses ganze Ding mit Antikapitalismus und so, das ist da schon immer drin. Und bei denen ist es ja so, was sie hier, Veronika Kracher, da gestern mit ihrer Red Pill Community, so als ob die alle dasselbe wollen. Dabei sind das komplett gegensätzliche Leute, die da drin sind. Aber hier bei dieser Scheiße, da ist es halt von wegen so, ja, unser Planet stirbt und wir sind die junge Generation und wir sind so benachteiligt. Ja, aber die schwarzen Leute sind noch benachteiligter. Ja, stimmt schon irgendwie. Ja, aber die Frauen sind noch benachteiligter. Ja, kann schon sein. Ja, aber die Leute in Gaza sind noch benachteiligter. Na, das ist ja diese ganze Scheiße. Das ist Und Intersektionalismus und so. Und deswegen ja halt eben der Gerechtigkeitsautopilot. Ne? Das ist dann halt irgendwann einfach immer nur so, ja, aber du kannst jetzt aber nicht sagen, dass die es nicht noch schlimmer haben. Das kannst du nicht sagen, weil dann sonst bist du hier wieder in einer privilegierte Machtposition, tralala. Na, also da sind die halt ob es super jetzt, anfällig dafür. ob Also es ja das. persönliche Eigenschaften oder weiß ich nicht, Merkmale gibt, wegen denen man abgelehnt werden könnte oder so. Also kann ja durchaus sein, dass irgendwie das durchschnittlich ist so, dass, was ich bei Wohnungen oder so, die Araber häufiger abgelehnt werden, aber man kann auch einfach unangenehm auftreten und dann abgelehnt werden. Auch wenn man ein Araber ist oder so. Das ist alles ein bisschen zu kurz gedacht, sowieso, das meine ich ja nur. Und wenn du halt eben auch irgendwie ins Gesicht brüllen musst, dass dein Gott groß ist, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn manche Leute sagen, du lass mal. Habe ich lieber mal eine Ruhe als einen ruhigeren Nachbar oder so. Aber es sind doch Menschen, ihre Hautfarbe ist brauner als die von Europäern. Also. Sehr schön finde ich auch, This Jew stands with Palestine, weil wir haben ja mal erzählt Während man bekommen, wenn sitzt. Während man sitzt, vor allen Dingen. ja, das ist doppelbödig, ja. Aber ich finde es halt auch cool, weil immer wenn man gesagt hat, ich habe ausländische Freunde oder ich kenne doch genug Schwarze oder wie auch immer, je nachdem, auf welchem Kontinent das gesagt wurde, Das gilt nicht. heißt es immer, das gilt nicht, das ist anekdotische Evidenz und überhaupt. Aber Das geht ja auch nicht. Man kann es dir noch nicht eine recht machen. Jüdin, die sich hier hinsetzt und sagt, sie steht mit Palästina, während sie sitzt, ändert alles, Ja, die kann ändert auch nicht genug alles. kriechen da bei diesen Leuten. Weil das ist nie genug. Das ist ja nie genug. Aber Greta sitzt auch im Job von Stand, ne? Ach, das ist mir gerade noch eingefallen. Hier der Weinstein. Der eine von denen, ich glaube, Eric war das. Der war ja jetzt auch bei Trigonometry. Hier bei dem Podcast und der hatte gemeint, dass jetzt also gerade, da ging es noch um die White Supremacy-Geschichte, dass jetzt gerade viele von diesen Leuten hier, Identitäre und so, sich bei ihm quasi melden und die sind eigentlich alle total israelfreundlich, weil sie halt eben das da mit Bewunderung drauf schauen, auf diese Tatsache, dass man halt ja quasi das Symbol von seiner eigenen Ethnizität auf so eine Fahne vom Land halt drauf gemalt hat. Und ne, das ist ja diese Ethnostaat-Geschichte, was sie da meinen. Also die unterstützen das halt im Endeffekt, dass man das dann reinhält von allem anderen oder so. Also da sind sie dann irgendwie mit dabei. Also so viel zum Thema White Supremacy und wo die White Supremacy irgendwie dahinter steht, liebe ADL. Ja. Und wie gesagt, Ärger gab es noch wegen dem kleinen Freund, den Greta mitgebracht hat, weil man hier auch wieder die antisemitische Krake erkannt hat. Jetzt ist es wohl so, dass diese Viecher von Autisten des Öfteren mitgeführt werden, weil die kann man wenden, die gucken dann böse oder traurig, um für die Umliegenden irgendwie eine böse, traurig, fröhlich irgendwas, um die Stimmung halt auszudrücken. Ah, ich weiß nicht, ob diese Symbolik, ja, wäre ziemlich unappetitlich, wenn, aber Ja, ich kann es mir aber auch eigentlich nicht vorstellen, weil warum sollen die so ein Dog-Whistling noch machen, wenn das andere Zeug so offensichtlich ist, ne? ja, eben, also ja, genau, was Ned Aronak sagt, die Story mit dem Stofftier war ehrlich gesagt albern, sehe ich auch so. Ja. Also Ja. da steht auf den Schildern tausendmal Schlimmeres drauf, hinten auch diese Faust. Ja? Climate Justice Now mit einer Faust. Faust ist das Symbol für ja, aktiven Widerstand, für das vielleicht in deinem Kopf, was die Hamas gemacht hat, da drüben, Mädchen, keine Ahnung, viele von denen denken ja, dass das, was die Hamas tut, aktive Dekolonisation ist und das ist ja was Gutes, ne? Ich Genau. kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Genau, das ist diese Geschichte. Und das Lustige ist aber halt eben auch mit diesem Oktopus. Ja, sie erzählen uns ja die ganze Zeit, dass es diese Codes gibt und wir immer auf die Codes achten müssen und so weiter und so fort. Ne? Und das war dann hier schon ganz lustig, dass wir dann bei ihren Schützlingen hier dann auch quasi jetzt damit anfangen müssen. Aber ich habe auch eigentlich größtenteils halt nur, ja, also Amadeo-Antonio-Stiftung und so, deren Broschüre wurde dann halt verteilt, wo das mit dem Oktopus halt drin steht. Aber jetzt nicht von Amadeo-Antonio-Leuten selber, sondern eher von, also ich habe da zum Beispiel den einen von der FDP in Hamburg, der hat das irgendwie verteilt und auch quasi dazu geschrieben, hier, das ist ja eine Quelle, der ihr ja eigentlich sonst glaubt, ne? Also quasi an die Greta-Fraktion und so gerichtet. Also jetzt noch nicht mal so, dass er das jetzt irgendwie wirklich so sieht. Ja, das waren eher so die Sachen, die ich jetzt dazu gesehen habe, aber. Ja, und das muss man sich halt schon fragen, ne? Ja, wenn das doch immer so offensichtlich ist, ne, und irgendwelche Steam-Gruppen und keine Ahnung wie was, und das alles immer so klar ist, was da angeblich dahinter steckt und so. Diese jungen Menschen treffen sich auf sogenannten Demonstrationen, wo das radikale Gedankengut multipliziert wird und dann geraten sie, ja, und so weiter und so fort. Ach, hier wollte ich, glaube ich, den Beitrag haben, ne? Das Video, also das ist wieder eine andere NGO. Diesmal haben wir irgendwie, wie heißen die wieder? End Auch irgendwie, Fossil Fuels irgendwie. genau, S End Fossil International End heißen Fossil die. International. Ja, wollen Die, wir einfach also mal auch hören, was voll oder? mit Palästina zu tun hat und all so ein Kram. Ne? Also fossile Brennstoffe werden ja in Israel hauptsächlich produziert, das ist ja Hauptexportgut von Israel. Wir haben ja ganz viele Kohlekraftwerke da. Deswegen wahrscheinlich der Fokus. Und ja, wir können, ich meine, ja. Yo, Germany. After the horrible attacks last week, the Israeli state has escalated the violence towards Palestinians in an unprecedented and gruesome way. As members of End Fossil, we fight for climate justice. We see this struggle as an intersectional struggle for justice, peace, and freedom for all. This is why a number of us in End Fossil feel it is important to raise our voices in this moment, as the people of Gaza are experiencing horrific levels of mass killing by the Israeli military. While at the same time, we are experiencing heavy repression against Palestinian voices in Europe. This is not an equal conflict for 75 years. It is a continued attempt of ethnic cleansing. A war between the oppressed and their oppressor. One side has all the power to turn off the electricity and water, to deny. Ja, es ist wiedergekäute Scheiße, immer derselbe Dreck. Ist so krass, oder? Ja. Es ist so krass. Es wird mit keinem Wort wird auf die Bestialität der Angriffe eingegangen. Das, im ersten Satz wird gesagt, ja, da gab es irgendwie horrific attacks, aber dann wird nur noch das Gegenteil erzählt. Wer auf der Welt versorgt Leute, die einen mit Raketen beschießen, trotzdem mit Wasser und Elektrizität? Das haben die Israelis jahrelang gemacht, jahrzehntelang. Die haben doch hier anfangs damit argumentiert, dass das irgendwie Intersectional-Konflikt oder so wäre. Das ist ja auch nur Ja, an Geschichte der vergessen. Intersektion wieder zwischen Er ist ihrem einfach ohne Gehirn und Rede, der Realität. ohne jeden Blick auf irgendwas, was mal gewesen ist oder so. Lol, So sag mal, ein heißt komisches, dünnes, Elmo, lautes der Stöhnen. Arm im Popo, der seinen Mund bewegt. Wahrscheinlich, genau. Könnte durchaus sein, ja. Deny food to control everything that enters and leaves Gaza. Was? This is the Was? violence Moment. of an. Ich wusste gar nicht, dass Israel den Grenzübergang nach Ägypten in Rafah kontrolliert. Ist das so? Ist dem so? Controls everything. Ja. Apartheid-Regime. And it depends on Ha, Apartheid-Regime. wie stehst du dazu, dass 60% der arabischen Mitbürger in Israel sagen, sie leben da gut und gerne? Wie stehst du dazu? Wie Apartheid. stehst du dazu, dass es arabische Bürgermeister gibt und Beamte? Wie stehst du dazu? Apartheid. Weißt du, ich bin alt genug, um zu wissen, wie Apartheid ausgesehen hat. Auch nur aus dem Fernsehen. Aber ich habe die Bilder gesehen. Und du weißt einen Scheißdreck über Apartheid. Er ist entschuldigt, die Hormontherapie hat nicht richtig angeschlagen. Start on October the 7th. Western society looked away for too long, even in the face of obvious. Ja, das ist ein stabiles Handtuch. Ja, das was er jetzt gerade gesagt hat, das was er jetzt gerade gesagt hat, würde ich sogar zustimmen, aber nicht in die Richtung, wie er meint. Mm-hmm. We see the responsibility for this violence in the governments who have continued to support the oppression and subjugation of the Brazilian people to the violence of apartheid. Die Quelle der Gewalt liegt nur in Israel, weil die so böse sind. Und das wird völlig ignoriert, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat. Das wird einfach ignoriert. Das barbarischste Massaker, das ich in der Form in meinem Leben irgendwie medial miterleben durfte. Und das wird einfach fucking ignoriert. Enthauptete Kinder, scheißegal. Menschen werden die Augen ausgestochen, scheißegal. Menschen werden so lange vergewaltigt, bis die Becken kaputt gehen. Es ist scheißegal. Da wird einfach drüber gewischt. Israel ist der Unterdrücker, bla bla bla bla. Und alles mit dieser 20-Jährige, die dir mit dem Smugface sagen, wie die Welt funktioniert und wer der Böse ist, da könnte ich kotzen. Aber es war wichtig, dass sie, es war important, dass sie ihre Voices raisen. Oh mein Gott, ja. Ey. Ne. Ansonsten wüssten wir jetzt gar nicht, wo wir dran sind. Aber jetzt war vielleicht doch nicht so important. Was seid ihr denn? Endfossil? Warum redet ihr nur Scheißdreck? Kümmert euch doch um euer Thema. Warum sind alle NGOs auf einmal gleich? So, das ist so, als würden die alle die Maske abnehmen. So, haha, ich war zwar Amnesty International, aber guck mal, In Wirklichkeit bin ich Benno, der Regenbogenclown. Ja, es ist ja auch so, diese Leute sind ja auch alle Endwesten. Das sind die Endwest quasi. End the West, ja. Da, wenn sie ehrlich wären, würden sie sagen, wir sind gegen die Aufklärung, wir sind gegen das freie Leben im Westen, wir wollen auch so eine Art Kalifat. Und dann könnten wir sie da auch hinschicken, weißt du? Also Kalifat so Leute halt, will ich, ja. Hier kommt mir immer wieder die alte Weise von den Dead Kennedys in den Kopf, Holiday in Cambodia, weil das würde ich allen von denen empfehlen. Die neue Version heißt dann halt Holiday in Gaza. Ja. Und dann kannst du mal sehen, wie das da ist. Ja. In der Bowl of Rice a Day. Ja, und dieser Gaza-Trend von den Linken, den gibt es seit 68. Na, da gibt es ja diese ganzen Beispiele aus dem wunderbaren Buch von der Bettina Röhl, ne, von der Tochter von Ulrike Meinhof, wo sie da diese aus den Briefen von ihrer Mutter da drin zitiert, wo die komplett da teilweise drin abdruckt, wo die ja da in Stammheim gesessen hat, während das Olympiateam da angegriffen wurde und die sich da mit denen solidarisiert hat und das als Antifaschismus bezeichnet hat, was sie da gemacht haben. Na. Diese ganze Scheiße. Das war da damals schon Trend. Das sagt die Röhl halt auch, es gibt immer wieder so Trends bei diesen Linken. Und das ist halt heutzutage zu diesem ganzen Klimakram und so, sagt sie das Gleiche halt auch. Das sind immer diese Trends, die dann immer wieder kommen. Und diese Geschichte halt eben auch. Das ist mindestens seit 68 da schon auch schon drin. Wir wissen ja auch um die enge Verflechtung zwischen der Roten Armee-Fraktion und dem palästinensischen Widerstand. Ah ja, stimmt. Die waren runtergefahren, um Trainingslager zu machen. Die haben vielleicht von Leuten, die da heute noch als Senior-Berater bei der Hamas sitzen, hat der Bader mit dem Raketenwerfer schießen gelernt. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Was da für eine. Und die RAF hatte starke Sympathien in der Linken damals. Und das waren die gleichen dummen Kinder wie heute. Und ich war einer davon. Aber ich habe wenigstens eingesehen, dass Gewalt kein Weg sein kann. Und dass die linken Ideen irgendwo hinführen, später auch. Aber ja, die Kinder hier noch nicht. Und ich weiß nicht, ob sie die geistige Kapazität jemals entwickeln werden bei der Scheiße, die in ihre Köpfe reingestopft wird. And the support of apartheid, and the bombing and killing of innocent people, and to have real peace that includes the liberation of the Palestinian people. We stand in solidarity with Palestine. Ja, Liberation ist ja auch free. Ist ja auch der Unterschied zu Freedom, ne? Und Liberty ist das Liberation. Und das ist halt die Befreiung und nicht die Freiheit. Und die Befreiung ist immer die Befreiung von dem, was wir jetzt haben. Also quasi der Umwurf von unserer Gesellschaft, das Ende vom Westen, in Anführung von Kommunismus, das Liberation. And we call on the rest of the climate justice movement to do so as well. And not just when the violence is visible, but to continue to raise our voices against apartheid until there is justice. We cannot look away anymore, because looking away, not having a stance, and not raising our voices is what has led to this moment. We call. Hingucken und Scheiße drüber labern sind ja zwei Sachen, oder? Das hat dahin geführt jetzt, ja. Das hat dahin jetzt geführt, das finde ich hingeführt, dass wir nicht im Klimarechts-Movement drin waren, oder wie. Deswegen geht es den Palästinensern jetzt schlecht. Das ist der Grund, ja. Nur Aktivisten haben Recht und sind gut. All for true peace. An end to the occupation. An end to apartheid. The right to return and the release of all hostages. To finally put an end to the hate, anti-Semitism, Islamophobia and all other forms of violence. We believe that this... Boah, Islamophobie. Weil die dann einfach verschwinden. Ja. Weil Antisemitismus dann einfach verschwindet. Fuck, Israel hat den Gazastreifen geräumt, alle jüdischen Siedlungen abgebaut. Eine Selbstverwaltung ermöglicht diese Selbstverwaltung jahrzehntelang mit allem Nötigen versorgt. Was noch? Seid ihr doof? Habt ihr auch nur eine geschichtliche Zusammenfassung gelesen? Ja, sterben, konvertieren, das noch. Oder verschwinden. This is what the climate movement should stand for. To support the struggle, raise your voice in solidarity with Palestine and call your local climate group. Support the struggle? Dafür steht das Klimamovement. Solidarität mit der Hamas. Dafür steht das Klimamovement, haben sie gesagt. Wie wäre es, wenn wir das Klimamovement möglichst bald als terroristische Vereinigung einstufen lassen? Ja, ich wäre dafür. Und dazu muss man sich jetzt nochmal vor Augen führen, was unser Verfassungsschutz über diese Leute sagt. Nämlich, dass die doch eigentlich die Demokratie in Wahrheit verteidigen, dadurch, dass sie Ansprüche an die Regierung stellen und lauter so ein Bullshit. Wäre man Zyniker, würde man sagen, when we, my friends, come to power, they go to Gulag. Ja, ah, genau. Kommen wir nun zu weiteren Menschen, die sich äußern. Nämlich einmal haben wir die Quattro, Punkt, Punkt, Punkt. Nicht, dass wir wieder ab 18 eingestuft werden. Jasmina Kuhnke. Reimt sich auf Schilf. Ja, und die zeigt uns hier eine Autorin, die Gaza, die Israel Ethnic Cleansing vorwirft. Und ich weiß gar nicht, ist das sogar diese, die jetzt diesen Preis kriegen sollte? Mutschati? Ich glaube nicht. Ja. Aber nee, war, glaube ich, ist da mehrere. Auf jeden Fall hat die ja wohl auch irgendwas mit Buchmesse zu tun. In Solidarität mit all den zum Schweigen gebrachten Kulturschaffenden und Stimmen der Dissidenten. Bla bla bla. Ah ja, nee, das ist jemand, der auch auf der Buchmesse war und sich da wohl zurückgezogen hat. Okay. Weil da jemand gesilenced worden ist und die Quattro-Milf. Oh shit. Sorry. Springt einfach drauf. Kübra Gewischai. Jan Fleischauer hat gefunden. Ich habe gestern in einem Tweet Vertreterinnen des intersektionalen Feminismus vorgeworfen, seit dem Angriff auf Israel kein Wort zu finden, wo sie politisch stehen. Ich muss mich korrigieren. Kübra Gewischai hat sich vor 4 Tagen in einer Insta-Story sehr wohl geäußert. Und was hat sie da geschrieben? No water, no food, no electricity, no place to escape. There's yet another genocide happening right in front of us. Ist keiner. Schnauze, Kübra, ist keiner. Hör auf. Zeig mir eine Definition von Völkermord, die das, was da passiert, trifft. Nein, gibt's nicht. Es ist einfach eine Lüge. Es ist Hamas-Propaganda. Ja, und das andere ist Projektion. Wenn people are so demonized, so dehumanized, that those watching don't recognize their humanity. Ja, zum Beispiel, wenn man Leuten die Augen aussticht, bevor man ihre Kinder erschießt. Das soll ja auch nur Propaganda sein, ne? by standing in front of another human being in pain and suffering to realize you cannot be seen, heard, left alone, felt. What a scary world. Das ist doch irgendwo rauskopiert, oder? Das hat sie sich doch nicht selber ausgedacht, oder? Kann mir nicht vorstellen. Das ist vollkommen scheißegal, ob sie sich das selber ausgedacht hat oder nicht. Recognizing our oneness as humans. Und sie hat ein Kopftuch auf, das genau das Gegenteil sagt. Hm. Das Kopftuch sagt, wir sind nicht eins. Wir sind hier die Erleuchteten und ihr seid ungläubig. Das sagt das Kopftuch, Hybra. So ist es. When we fail at most basic. Ach, most basic, sowas wie Männern die Hand geben und sich nicht verschleiern oder so. Ja, und das war die Dame, die damals Obama, als er in Berlin war, irgendwie da so Fragen gestellt hat von wegen, ja, die Zukunft. Und gerade erst dieses Jahr noch auf der Republika wieder war mit ihrem, wir können es uns nicht vorstellen, wie die Gegenwart irgendwie, wie wir die Zukunft schaffen können und tralala und so ein Fili Fili Feinscheiß da irgendwie rausgehauen hat schon wieder. Progressiven Bullshit. Zukunft, ja, weil wir alles ja umschmeißen müssen, ne? Wir müssen ja diese ganze Gesellschaft hier auf den Kopf drehen, aber das sind die Demokraten hier und nicht, und die anderen, die das hier verkehrt finden, das sind die Delegitimierer, ne? Und die Hasser und so. Ja, und zum Schluss haben wir noch die Politologin Emilia Roig, in Klammern bekannt aus ZDF, BR, Dreisat und Weltraumaffen, will ich dazu hinzufügen. Also ich glaube, wir haben ja auch schon über die geredet, bevor die überhaupt diesen ganzen Dingern da erschienen ist, weil ich ja damals mit Ebel zusammen beim Center for Intersectional Justice da war, wo wir uns ja den Vortrag von der Erfinderin der Intersektionalität angehört haben, zum Jubiläum des Prägens des Begriffs Intersektionalität. Als sie da in Berlin war, die Kimberly Crenshaw. Und da haben wir die Frau Roig ja schon kennengelernt. Und das war so ein paar Monate, bevor sie dann irgendwie durch sämtliche Medien getingelt ist. Aber es ist schon auffällig auf jeden Fall. Die ist überall zugegen, weil halt die Scheiße, die sie verzapft, natürlich voll in deren Beuteschema passt. Ne? Also es ist Kapitalismuskritik, es ist Weltoffenheit, es ist sogenannte. Es ist hier das Patriarchat abschaffen. In ihrem Buch geht es ja darum, dass angeblich die Ehe so nachteilig für Frauen ist und nur vorteilig für Männer. Eine absolut lächerliche Behauptung, wenn man sich mal die Realitäten anguckt von Scheidungen und solchen Dingen. Also wirklich das absolute Gegenteil von dem, was eigentlich Phase ist. Aber ja, wenn es natürlich eine Dame mit dunklerer Hautfarbe, als sie an Europäer normalerweise hat, erzählt, dann ist es natürlich der Weisheit letzter Schluss. Und irgendwas daran auszusetzen, wäre natürlich rassistisch ohne Ende. Ja, und hier geht es um die Fridays for Future-Aktivistin Lisa Baas mit Kopftuch. Und über die hat hier Frau Roig gesagt, Menschen wie Lisa Baas geben mir Hoffnung. Eine wichtige deutsche Stimme. Hm. Und das ist eine fucking elende, billige Provokation, die bei dem Thema überhaupt nichts zu suchen hat. Diese Frau ist keine deutsche Stimme. Punkt. Weil wenigstens was Brauchbares von sich gegeben. Nein, nein, die ist auch voll Genozid, Apartheid, Hilfe, Hilfe. Das ist eine von denen. Die ist doch auch irgendwie bei, was ist die? Fridays for Future. Ne? Mhm. Ja, genau. Und was hat sie gesagt? Ich muss mal gerade googeln. Google mal kurz, ich muss mal kurz AFK und gleich muss ich noch was Längeres erzählen, deswegen schauen wir kurz nach. Ah, genau das war es. In Deutschland herrsche Pogromstimmung gegen PalästinenserInnen. Was halt auch wieder so, wie kann man was so umkehren, halt, wenn Brandsätze auf Synagogen fliegen. Aber ich, wir in dem Fall. Meine Gruppe leidet am meisten unter menschenbezogener gruppenfeindlichkeitlicher Bezogenheit. Ja, aber wie der Herr Mansour gesagt hat, wann werden wir begreifen, dass es genau solche Sprechpuppen hier sind und wie Sie oder Elmo oder die Frau Kracher, die unsere Zukunft zerstören? die verhindern, dass wir Probleme, die da sind, die verhindern, dass wir überhaupt über die Probleme sprechen, seit Jahren mit ihrem Gewäsch. Allerdings. Die halten uns eine Knarre an den Kopf und sagen, wenn du irgendwas gegen Muslime sagst, machen wir dich kaputt. Medial, privat, scheißegal, auf Twitter, überall. Und das muss aufhören. Das muss jetzt aufhören. Wir haben euer Gesicht gesehen. Verpisst euch. Geht in einen normalen Job, wenn ihr dafür irgendwie, oder bezieht Sozialhilfe. Es ist mir egal, aber verpisst euch. Es ist vorbei. Ich habe keine Geduld mehr für diese Leute. Die müssen bekämpft werden, und zwar mit legalen und intellektuellen Mitteln, um das ganz klarzustellen, wo die sich zeigen. Jedes Mal, wenn die ihre Nase rausstecken, müssen da 30 Tweets drunter sein, wo genau solche Zitate drin sind. Und ihnen gesagt werden, dass sie keinerlei Relevanz mehr haben, weil sie sich moralisch komplett bloßgestellt haben. Ihr habt keine Kleider mehr. Ja, sind da auffallend junge Leute, ne? Also dieser alte Spruch wegen dem Sozialismus, den man unter 30 pflegt oder so. Ja, aber halt, dass man ihnen zuhört, ist die neue Qualität, glaube ich. Weißt du? Ja. Naja, das ist so die öffentlich-rechtliche Nummer dabei, ne? Dass man das plötzlich so in den Vordergrund stellt, sonst ist ein Unsinn. Solange die Hippies nur die Hippies waren, war das auch egal. Erst als sie in die Strukturen reingewachsen sind. Und stell dir vor, diese Menschen wachsen bei uns in Strukturen rein. Dann kannst du von strukturellem Antisemitismus sprechen. Genau. Super. Dann hat die Frau Kracher wieder was zu tun. So. Ja, ich wüsste gar nicht, was dann überhaupt noch funktionieren soll. Ja, wir bleiben bei Frau Roig. Als nächstes habe ich hier nochmal die Webseite vom Center for Intersectional Justice, Who We Are, Unterseite. Und da wollte ich nochmal zeigen, ne? Also die Frau Roig ist Founder and Executive Director und die Frau Crenshaw ist Honorary President. Und dann haben wir hier Kopftücher und die Frau Gümüşay. Haben wir unter dem Punkt Cycle of Friends mit aufgeführt. Und zwar, wo ist sie? Da ist sie. Ne? Also die hängt da auch mit dem Center for Intersectional Justice zusammen. Und da habe ich sie da damals auch mal im Real Life gesehen, die gute Kübra. Ist ja an mir vorbeigelaufen, als wir da waren. Und was ja auch noch interessant ist, ne? Partner und Clients, alle möglichen Leute, Center for Feminist Foreign Policy, die gehören natürlich auch mit dazu. Und Columbia Law School, na, also in Amerika, Columbia University, das ist ja eine von den sogenannten Ivy League Schools. Lauter so ein Zeug, Europäische Kommission, Europäisches Parlament, ja. Friedrich-Ebert-Stiftung, Heinrich Böll, lauter Zeug. Und dann, der arme Heinrich Böll. Fanden das, ich mein, die Leute. Die anderen sind wenigstens alle Politiker oder so ein Scheiß, weißt du, aber der arme Heinrich Böll, der ist Schriftsteller gewesen, warum beschmutzt ihr das alles so? Ja, die nehmen sie sich wahrscheinlich, weil er einer von den RF-Sympathisanten war, ne? Nee, der war ja auch bei den Grünen, glaube ich sogar, aber trotzdem finde ich es komisch, gerade wenn eine Partei sich so verändert wie die Grünen. Ich weiß nicht, wie Böll über diesen militärgeilen Habeck und Baerbock irgendwie gedacht hätte. Kann man ja nicht mehr fragen. Ja, ich meine, dieser Friedrich Naumann war ja auch irgendwie hier Royalist und so. Der hat ja auch nicht viel mit Liberalismus an sich am Hut gehabt und so ein Zeug. Ja, normal würdest du sagen, wenn sie alle beteiligt sind, dann kontrollieren sie sich auch gegenseitig. Aber hier werden aber alle finanziert. Ne? Ich finde es bei dem Künstler halt ein bisschen komisch einfach. Ja, klar, der arme Kerl, der dreht sich bestimmt im Grab rum, wenn er das so sieht. Ja, was sehen wir hier? Wer bezahlt den ganzen Kram? Open Society Foundation unter anderem. Die Hertie-Stiftung. Aber ihr wisst ja, das ist der gute Milliardär. Und der andere, der mit der Brille, der Windows-Mann, das ist auch ein guter Milliardär. Und Jeff Bezos ist ein guter Milliardär. Aber dieser Elon Musk. Naja, Jeff Bezos ist auch nicht so unbedingt ein guter Milliardär. Das ist ja wegen den Fulfillment-Centern und so, da muss man doch eine Gewerkschaft gründen und so. Ja, und das ist hier noch eine ganz wichtige Geschichte, die man sich vor Augen führen muss. Also, na, was wir euch jetzt hier gerade zeigen wollten mit diesen ganzen Dingen ist, in dieser progressiven Bewegung ist dieses ganze Zeug halt Usus und nicht erst seit gestern. Und ganz wichtig, um zu verstehen, dass diese Leute halt eben nicht Gerechtigkeit in dem Sinne irgendwie haben wollen, dass man sich halt die Einzelfälle anschaut und dann irgendwie entscheidet, wer da jetzt im Recht ist, im Unrecht ist oder so, oder Teilrecht oder wie auch immer, sondern es ist halt Autopilot und Marxismus und Unterdrücker, ne, Automatismen. Gruppenmalus, ne? Und vor allen Dingen alles vorher festgelegt. Ne? Du kannst nicht ausbrechen aus diesem ganzen Zeug. Und diese unterdrückten Gruppen sind über jeden Zweifel erhaben. Und so diese Logiken, wo die so zum Beispiel geprägt worden sind, ist von dieser Dame Audre Lorde, heißt die. Und das ist eine Frau, so eine Rüberschwapperin, eine von denen, die nämlich auch viele Jahre in Berlin gewirkt hat. Nämlich in den 80er Jahren, frühen 90er Jahren bis zu ihrem Tod war sie regelmäßig in Berlin an der Universität und hat da ihren dunkle Hautfarbe Identitätspolitik Bullshit an einer deutschen Universität. Ich glaube, es war die FU, aber nicht die Humboldt. War die nicht in Wirklichkeit ein mittelalter amerikanischer Mann namens Randy Marsh? Eventuell, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die dieses Konzept entwickelt, the master's tools will never dismantle the master's house. Also von deinem Unterdrücker die Werkzeuge, die sind nicht geeignet, um das Haus des Unterdrückers kaputt zu machen, auseinanderzunehmen. Kalendersprüche als Philosophie, ist es großartig. Ja, aber das ist richtig influential, ne? Und das habe ich hier bei dem nächsten, also einflussreich gewesen, habe ich hier bei dem nächsten Ding halt eben auch, das sogenannte Combi River Collective ist ja im Zusammenhang mit der schwarzen Identitätspolitik auch eine wichtige Sache gewesen von Kommunisten, ne? Und schwarze lesbische Feministen, wie sie hier schreiben, und die haben sich ja auch selbst als Black Lesbian Feminists und so bezeichnet und dieses Ding mit dem Black Feminism da irgendwie gegründet, was halt eben so eine marxistische Strömung war. Und da hat diese Audre Lorde halt auch dran mitgewirkt und dieses Ding mit dem Master's Tools und When Never Dismantle the Master's House, das ist da halt mit reingekommen und seitdem ist es halt in diesem ganzen intersektionalen Ansatz und diesem ganzen Befreiungsansatz halt mit drin. Und das bedeutet halt eben, du kannst nicht mit rechtsstaatlichen Mitteln irgendwas erreichen, weil das sind diese Tools vom Master. Ne? Und du kannst nicht mit Rationalität, mit Humanismus oder so irgendwas erreichen, weil das sind die Tools vom Master. Logik ist die Waffe des Patriarchats. Genau, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Beweise sind ein Werkzeug des Patriarchats, nur halt in einer anderen Form. Und angewendet auf diese Sache jetzt mit Israel ist es halt so, du kannst nicht einen Friedensprozess oder sowas machen, weil das sind die Tools vom Master. Ne? Du musst da die Leute abschlachten und so weiter, weil das sind die Tools vom Unterdrücker und mit dem kriegst du das Masters House kaputt, weil alles andere sind halt die Tools vom Master und damit kriegst du halt das Masters House nicht kaputt. Und irgendwas war hier noch eine ganz... Schon ganz schön Panne, ne? So die, wenn man sich dann so eine Prämisse setzt irgendwie. Naja, so. Genau. Das hier ist halt so ein bisschen, also es ist noch nicht lang die ganze Geschichte hier, aber ich nehme mal nur den einen Absatz hier raus, wo sie hier schreibt... Also es ist so ein kurzer Essay halt, wo sie dieses Konzept halt geprägt hat, die Audre Lorde, Anfang der 80er Jahre und also auch nicht erst gestern. Und da schreibt sie halt eben, die Frauen von heute müssen sich immer noch hier breit machen, um den Gap der Male Ignorance, also den Graben der männlichen Ignoranz zu überbrücken und die Männer dann zu educaten, also zu unterrichten, über ihre Existenz und ihre Nöte. Veronika Kracher, irgendjemand. Und das ist das alte und primäre Werkzeug des Unterdrückers, um die Unterdrückten hier zu besetzen, ne? Hier Occupier, also das Ding. So, hoppla, jetzt bin ich Prinzessin da. Zu besetzen mit den Concerns, also den Überlegungen, den Nöten, den Ansprüchen des Masters, ne, des Unterdrückers, dann halt des Sklavenhalters und so. Und jetzt hören wir, dass es auch der Task von Frauen of Color ist, die weißen Frauen zu unterrichten, und das im Zusammenhang mit den mit ganz viel Widerstand als unsere Existenz, unsere Unterschiede, unsere relativen Rollen in unserer gemeinsamen Überleben. Und das ist die das ist irgendwie die Fortsetzung von rassistischen und patriarchalen Gedanken oder Denkens. Na, also hier hast du diese ganze Scheiße halt drin, die heutzutage halt Mainstream ist in diesem ganzen Zeug. Und das ist auch Ranging Mainstream. Und das muss sich jeder jetzt klar machen. Vor allen Dingen halt diese ganzen Leute aus dem liberalen Bereich, die halt meinen, ja, das ist doch alles nur irgendwie für Gleichheit und wir haben uns alle lieb oder so. Nein. Alle Dinge, die wir hier haben, um unsere Konflikte zu lösen, alles entgegenkommen, alles besprechen, Konsens finden und so Sachen, das ist ein Maß des Tools. Und das wird von diesen Leuten halt abgelehnt, komplett abgelehnt und verworfen, von vornherein schon. Die wollen es Das ist nicht ja haben, die lehnen es asozial. ab. Und es ist einfach nicht möglich, auf dieser Basis mit diesen Leuten übereinzukommen, weil sie es halt von vornherein ablehnen, weil es halt nicht in die Befreiung führt. Und das muss man sich klar machen. Als nächstes kommt ja noch Simone de Beauvoir und so ein Bullshit, die hat sich auch auf den Marx bezogen und ist auch nichts Die Freiheitliches. Probleme kommen aus der Sozialisation, wo ich soll dann irgendwie ein sozialer Umgang mit denen da irgendwie was verbringen, was Gutes noch. Der Robert hat, finde ich, eine interessante Frage gestellt, nämlich warum hat sich dieses Kollektiv von der Frau denn 1980 aufgelöst? Also das würde mich wirklich mal interessieren, weil wenn das so ein super Kollektiv war, ein kommunistisches und so, hat es nicht so lange bestanden irgendwie. Ja, ich glaube, die sind dann aufgegangen halt in alle möglichen anderen Sachen. Okay. Ja, dieses Combahee River Collective geht halt als Vorstufe von, ach, wie war das andere Ding? Black Lives Matter. Nee, halt Die von dem Critical grauen Race Panther Ding. hätte ich fast gesagt. Nee, ja, daraus sind halt die entstanden, die dann diese Critical Race Theory Mit geprägt haben. Und das Manufacturing waren ja auch alles mögliche Consent Kommunisten. oder so. Das Manufacturing Consent Nein, oder so. Moment mal, hat damit nichts Manufacturing damit zu Consent tun. war doch irgendein Gamer-Game-Blödsinn, oder? Nein, das Chomsky ist das ein Buch. Chomsky, Ah, das ja. war das. Nee, ich habe es aber schon wieder vergessen, wie dieses Treffen dann irgendwie hieß, wo ja auch die Crenshaw daran teilgenommen hat, wo sie die Critical Race Theory erfunden haben. Aber die waren halt geprägt von diesem Combahee River Collective. Das war die Vorstufe davon. Und da haben sie halt dieses mit diesem Masters Tools und Masters House. Und ich glaube, da stand sogar in diesem kleinen Büchlein drin, was ich da damals mitgenommen habe, war der Crenshaw. Müsste ich mir nochmal den Stream angucken, wo ich das damals Versuch mal das. vorgestellt Nee, habe. nicht. Ich glaube, das hatten die da auch schon drin. Aber das ist richtig wichtig, ne? Also diese Geschichte hier, ich bin da auch erst drauf gestoßen, als der hier der James Lindsay, der hat das ja ausgebuddelt, wie so viele Sachen. Aber das war richtig influential für diese ganze Geschichte. Und das ist halt genau dieses Ding, was man den Leuten halt klar machen muss. Na, dass sie halt diese Logik da drin haben. Dass diese ganzen Sachen, die wir halt irgendwie machen, um uns irgendwie zu vertragen, um irgendwo hinzukommen und um ein Zusammenleben zu haben, halt von vornherein von diesen Leuten abgelehnt wird. Und die wollen stattdessen ihre Liberation haben. Und diese Liberation bedeutet halt eben, dass sie uns loswerden. Na, dass sie die Juden loswerden und dass sie den Master halt wegkriegen, um sich von dem Was, den Master halt Mars zu befreien. wegkriegen? Ja, den Mars auch. Der ist auch ein Master. Und den Kapitalismus auch. Ja. Und Ja, genau, das gehört alles mit dazu. Ne? Du kannst halt keine Firma gründen, erfolgreich werden oder irgendwie ein Skill lernen und damit irgendwie erfolgreich werden oder irgendwas, ne, was du ja hier alles im Endeffekt kannst. Da fragt dich ja keiner, ob was irgendwie dein Background ist oder so. Und das lehnen sie halt alles ab. Von Und vornherein schon. ja, es können auch Schüsse fallen. Ja, vorhin hat jemand gesagt, was ist mit Gamergate und Israel? Das ist jetzt hier, ist ein alter Tweet, aber wir haben uns gedacht, wir holen das einfach nochmal aus der Kiste, weil es heute auch jemand gepostet hat. Ne? Anita Sarkeesian mit ihrem Hot Take zu Israel. Israel hat bis vor 73 Jahren gar nicht existiert. Und damals waren sie eine Siedlerkolonie, die Palästina übernommen hat und haben seitdem mit Gewalt ihre Position dort verteidigt. Hier ist eine ganz tolle linksradikale antisemitische Quelle, ganz schön krass. In der das drinsteht. Ne? A settler colony that took over Palestine. Kannst du mir Palestine auf der Karte zeigen? Zeitpunkt? Anita, du weißt ganz genau, dass es Palästina damals nicht gab und dass die Palästinenser seit den 80ern oder was oder 70ern existieren, seit das der Arafat mal ausgesprochen hat. Es ist völlig unhaltbar, was sie da geschrieben hat, aber nu, es ist Anita Sarkeesian. Ja. Ja, was lässt in diesem Cartoon hier das ist auch wieder das Ding. Eine weiße Dame und eine Dame mit leicht dunklerer Hautfarbe, die dann jetzt hier erklärt. In der Hand von der braunen Frau siehst du die Tools, die nicht die Tools des Masters sind. Und ja, die andere hat das blaue Tool, das ist das Tool des Masters. Genau. Das ist auch mit so ein bisschen Weissagungskraft, dass die beide sich einig einer Meinung sind. Dass man sich nur die sagt, nein, sie ist eine Siedlerkolonie in Form eines Kolonialismus, der versucht, die native Population, aha, okay, Great Replacement oder was? Da. Der Colorized Land einer neuen Society of Settlers. This is what Israel is. Palestine is the country they are colonizing. Und das ist auch noch so dumm und falsch. Ich meine, guck mal, wie viele Leute haben Israel anerkannt? Wie viele Leute haben Palästina in der Form anerkannt? Niemand. Ja, und hier die Barry Weiss hat dazu eigentlich auch was gesagt, was eigentlich offensichtlich ist, aber was ich so auch noch nicht gehört hatte. Und das ist halt die Tatsache, dass nun mal dieses Land Judäa, da ist halt das, wonach die Juden benannt sind. Ne? Und das irgendwie anzuzweifeln, dass sie daherkommen, ist schon ein bisschen wild. Der Witz ist, es gab ja damals die Aufstände der Juden gegen die römische Herrschaft. Und der zweite ist ja dann sehr brutal niedergeschlagen worden. Der Tempel ist zerstört worden. Jerusalem ist mehr oder weniger entvölkert worden. Und danach haben die Römer gesagt, lass das mal nicht mehr Judäa nennen, lass das mal Palästina nennen. Und das Mittelalter hat das Ganze übernommen, weil sie wollten halt die Erinnerung an eben dieses jüdische Land komplett auslöschen, die Römer damals. Für mich wurde vom Völkerrecht wäre doch wohl interessant, ob es jetzt Völker sind. Also die Juden, die da hingewandert sind, kann man wohl so bezeichnen. Und die da gelebt haben, ja, würde ich jetzt spontan sagen, irgendwie auch, ne? Die sich dann so sehen oder so, weiß ich nicht. Und das glaube ich letztes Mal mit dem Beispiel der Kurden. Also, ob jetzt ein Völkerrecht auch einen Anspruch auf ein Land hat, ein Staatsgebiet oder ein Staat oder Grenzen oder sowas, da bin ich mir schon gar nicht so sicher. Das weiß ich jetzt gar nicht so, ne? Dann heißt es ja teilweise, dass eben dass die Existenz des Staates, des Staates Palästina bedrohen würde. Aber wie gesagt, ob die ein Recht überhaupt auf den Staat haben, weiß ich nicht unbedingt. Sie haben natürlich Recht, irgendwie Völkerrecht sozusagen mäßig sich zu verteidigen und verteidigt zu werden. Ja, aber es sind eben so ein paar kleine ungeklärte Dinge, finde ich. Oder die mir nicht irgendwie so ganz klar sind, statt nur. Ja. Kommen wir zu einem Gastkommentar von Myrna Funk. Die Älteren werden sich erinnern. Ich bäume mich kurz nochmal auf wie ein Tier vom Tod. Lacht. In Klammern lacht, genau. Das war nämlich das, was sie bei Edition F mal in so einem grässlichen Interview irgendwie von sich gegeben hat. Oh, was sind wir nachtragend, ey. Ja, aber das ist auch wirklich eines der Highlights unserer Affenkarriere gewesen. Das war einer der niederträchtigsten Sprüche, die ich je gehört habe. Ja, das vergleiche ich vor allen Dingen auch immer mit diesen Sachen. Und ne, was Frau da, Funk schreibt halt... Das wurde auch noch nachträglich eingefügt, oder was? Das in Klammern lacht wurde nachträglich eingefügt, ja. Nachdem sich laut Frau Funk Männerrechtler ganz furchtbar beschwert hätten. Ja, Männerrechtler, sogenannte. Ja, da lachen erst recht nah, ne? Männerrechtler. Ja, und die hat jetzt hier einen Gastbeitrag in der NZZ geschrieben, wo natürlich ein paar Dinge stimmen, aber ein zentraler Vergleich, den sie jetzt sieht, ist halt auch wieder richtig Myrna Funk-mäßig. Und zwar geht es hier um die Palästinenser und deren Opferrolle und das vergleicht sie dann hier mit Am Anfang eines freien palästinensischen Staates, der Anfang eines freien palästinensischen Staates wäre gemacht. Aber so denken die Palästinenser offensichtlich nicht, im Gegenteil. Sie erinnern mich auf erschreckende Weise an einen bockigen 30-Jährigen ohne Freundin, der bei seiner Mutter im Souterrain wohnt und den ganzen Tag Videogames spielt. Immer wenn er die Mutter sieht, schreit er sie an, manchmal beleidigt er sie, aber meistens fragt er, wo sein Abendbrot bleibt und ob die Mami endlich die Wäsche gewaschen hat. Alles und jeder ist schuld daran, dass er da unten im Souterrain wohnt, außer er selbst, natürlich. Ja, jeder vergleicht aus der eigenen Lebenswirklichkeit die Dinge, ne? Also, das ist schon hergeholt und zu Hause rumhängt, wieso, der braucht ja denn frische Wäsche. Warum soll ihm das denn so wichtig sein? Das ist so ein Bullshit halt, ne? Das ist also, nur in ihrem Kopf, diese Scheiße. Mach mir endlich die Wäsche. Nee, mir hat das jemand, eilig wäre. Mir hat jemand zu dem Tweet dazu drunter kommentiert, ihr Schwager wäre ganz genauso. Und damit ist das, glaube ich, bewiesen, okay, dass Frau Funk recht hat. Wobei ich mich dann gefragt habe, wie kann er ihr Schwager sein, wenn er keine Freundin hat? Warum ist denn also Schwager? Irgendwo waren dann noch Löcher in der Argumentation. Aber Frau Kracher würde Frau Funk sicher zustimmen. Ach nee, nein, stimmt, diese spricht ja über die Palästinenser. Also wie sie würde sagen, ist ein guter Vergleich, aber trifft nur auf Israel zu. Sowas würden die wahrscheinlich. Ja, dann sagt sie ja auch den Kram mit dem jüngsten Gericht und so weiter und so fort, na, was in der Hamas-Charta steht und so, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das ist ja auch alles korrekt, aber halt, dass sie das dann... Ich finde das immer so geil, diesen Ausschnitt halt, den sie auch immer da drin haben, mit dem, dass die Steine und die Bäume werden rufen, hallo Muslim, ein Jude versteckt sich hinter mir. Und das meinen die ernst. Ja. Über so weit, mit auf welchem Niveau soll man denn mit diesen Menschen reden, wenn sie so einen Mist reden? Ja, der 30-Jährige macht hier sein Comeback mit, deswegen ist es wirklich so wie bei einem 30-Jährigen, der noch bei seiner Mutter wohnt. Der trollt im Internet, ist sauer auf die ganze Welt. Vielleicht ballert er sogar noch Kinder in einer Highschool ab. Sicher. Aber ausziehen, also das ist wirklich zu viel verlangt, weil natürlich die Emanzipation am schmerzhaftesten und am schwersten ist. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja. Ja, es ist ihr Hammer. Sie hat nur den Hammer für dieses, für alle Probleme. Ja, ja, und auch da wieder, ne, diese Männer, die so einen späten Start im Leben haben, wie viele von denen haben eine psychisch kranke Mutter? Ist dann sofort meine Frage. Und gehen die raus in die umliegenden Dörfer und bringen wahllos Menschen um? Ist auch eine Frage von mir. Also ziemt sich dieser Vergleich überhaupt bei so einem Thema? Ja. Unterdurchschnittlich, denke ich mal, das ist passiert. Und außerdem, also, wie viele Israelis gibt es wohl, die gern Computerspiele spielen und das auch können, im Vergleich zu Palästinensern? Ist auch noch eine Frage, die ich mir stelle. Das ist nur im Übertragenen gemeint. Ne? Schon alleine wegen dem Strom und so. Stimmt, der Ned Aronnax hat recht, indem sie ihren Bruder geheiratet hat. Ned, vielen Dank. Das Rätsel des Sphinx ist gelöst. Ja, endlich kann ich das Kreuz von Coronado aus dem in ein Museum. Ja. Aber die sind schuld, die Computerspieler. Insgesamt, die Aussage des Textes unterschreibe ich die. Also man überlege sich jemand an, man hätte irgendwen anderen da eingesetzt, irgendeine andere Gruppe. Ist wie Feministinnen, die ganze Zeit rumbrüllen und nie genug haben und trotzdem von den Männern dann das Gurkenglas aufgemacht haben wollen. Man stelle sich das vor, das wäre so gemacht worden, den Aufschrei von Veronika, Anne und den ganzen anderen, den könnten wir jetzt noch hören. Ja. Aber mit Gamern kann man das ja machen, man kann sie mit Leuten vergleichen, die, wie sie hier noch schreibt, Köpfe abschlagen, vergewaltigen, foltern, Leichen schänden. Super, Mirna, danke, tschüss. Ja, weil aus deinem Mund nämlich mit diesem hinkenden Vergleich sind so Sätze wie, es wird Zeit, der Welt zu zeigen, wo das eigentliche Problem liegt, die eigentlich stimmen. Dann ein bisschen schräg, weil du hier irgendwie nicht so richtig weißt, wo das eigentliche Problem liegt, liebe Mirna. Also weder bei den alten weißen Männern, die sich nochmal aufbäumen, so wie Tiere kurz vor dem Tod in Klammern lacht, noch hier bei irgendwelchen Computerspielern. Der Chefredakteur und kommt, sagt mir, humanistische Europäerin bist du auch nicht mit diesem aufrührerischen Scheißdreck, den du immer von dir gibst. Also. Spiegel gibt es bei mir in einem Haus nicht, sagt der Dominik. Ja, ja, wahrscheinlich eher nicht. Dekolonisieren bedeutet auch anzuerkennen, dass andere anders kommunizieren. Mit Raketen halt, ne? Wie Rauchzeichen bei den Indianern, macht die Hamas halt Raketen, muss man akzeptieren. Ja, das soll wahrscheinlich hier irgendwie, keine Ahnung, soll wahrscheinlich literarisch sein, dieser Text. Ja. Ist nur und aus Versehen unter Gastkommentar eingeordnet. War nicht der letzte von dir, ich verkaufe jetzt meinen Körper, weil das feministisch ist oder sowas? Kann sein, irgend so ein Quatsch wird schon gewesen. Ich glaube, sowas war da mit käuflicher Liebe und so. Ich glaube, jetzt wird es richtig brisant. Ja. Nee, war aber wirklich so. Also ich meine das ernst. Ich meine nicht, was jetzt kommt tatsächlich. Ach so. Sorry. Ja, zum Thema israelische Nerds habe ich hier mal eine kleine Empfehlung. Das ist nämlich der Nitpicking-Nerd bei YouTube. Der hat auch in etwa so viele Abos wie wir. Bei dem verfolge ich eigentlich diesen ganzen neuen Star Trek-Kram, weil das ist nämlich so ein alter Trekkie. Und ich gucke mir das alles nicht mehr an, weil ich es zu grässlich finde. Und bei dem kann ich immer ganz gut auch sehen, was da so grässlich dran ist. Der hat auch noch einen Zweitkanal, wo er so ein bisschen satirisch unterwegs ist, auch sehr lustig. Und der heißt Major Grin. Da kann ich auch sehr empfehlen. Und da hat er auch so Zusammenschnitte von diesen ganzen Sachen, die jetzt bei dem neuen Star Trek alle geklaut sind, von anderen Serien. Das sind richtig viele Beispiele. Und teilweise hat er auch wirklich komplett mit sämtlichen Dialogen und allem, was da so passiert und so. Also richtig übel geklaut bei Game of Thrones und irgendwelchen Geschichten. Also von Game of Thrones habe ich selbst auch überhaupt keine Ahnung, habe ich mir nie angeguckt. Deswegen hätte ich das auch gar nicht gewusst. Aber das ist halt echt richtig übel. Und der hat jetzt hier dieses Video gemacht, Did Picard Commit War Crimes Against the Borg? Also da geht es um so einen wiederkehrenden Gegner in der Star Trek-Welt. Hier diese Kollektivisten hier in dem Würfel, so Maschinenmenschen. Und Picard ist der Kapitän gewesen vom Raumschiff Enterprise und dieses ganze Video ist im Endeffekt, also dieser Nitpicking-Nerd ist ein Israeli, wie sich jetzt halt herausgestellt hat, und er hat halt in seinem letzten Video so gesagt, diese ganze Sache, die da jetzt gerade in meinem Land abläuft, die macht mich total fertig, und ich schaue mal, ob ich das eventuell nochmal aufbereite, in so einer Star Trek Allegorie, so heißt das Wort. Und das hat er jetzt gemacht hier mit diesem Video. Also hier geht es halt nur vornehmlich um Star Trek. In Wahrheit geht es um Israel-Palästina-Konflikt. Und ja, das geht 15 Minuten und ist sehr, sehr interessant geworden. Auf jeden Fall kann ich dazu sagen, wenn man halt weiß, worum es da wirklich geht. Und das fiel mir sofort ein, als ich die Myrna gesehen habe und ihrem, also normalerweise hätte ich das jetzt hier nicht vorgestellt, aber halt Myrna und ihre Nerds, also hier hast du den israelischen Nerd. Ja. Plot Twist, der wohnt bei seiner Mutter und schreit sie an. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Der Typ ist auf jeden Fall sehr sympathisch, aber ich glaube auch nicht, wenn jemand so viel Zeit hat, sich so Science-Fiction-Kram anzugucken, hat er bestimmt auch nicht viele Freunde, also will ich jetzt ihm nichts unterstellen, aber könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt auch nicht so der sozialste Mensch dieser Welt ist. Was es ja geben soll und was ja in diesen furchtbaren europäischen Gesellschaften auch funktioniert. Ne? Jawohl. Now for something completely different. Die Frankfurter Buchmesse und der Paukenschlag von Slavoj Žižek. Teresa Cossero fasst die Rede zusammen. Eigentlich hatte der Philosoph Slavoj Žižek eine ganz andere Rede vorbereitet. Doch dann zaubert der Argent-Provokateur ein neues Manuskript hervor. Und das hatte es in sich. Warten Sie mit dem Beifall. Am Ende werden Sie nicht klatschen. Zunächst eine Klarstellung. Ich verurteile bedingungslos den Angriff der Hamas, ohne Wenn und Aber. Sprach's, um dann doch eine Art Aber zu formulieren. Ich preise die Palästinenser nicht. Ich sage nur, man muss ihre Situation in der Westbank betrachten. Sie sind in einer Vorhölle. Das ist eine Tragödie. Im Saal wird es zunehmend unruhig. Es geht nicht einfach nur um Israel gegen die Hamas. es besser liegt. In dem Moment, in dem Sie hinnehmen, dass es unmöglich ist, gleichzeitig für beide Seiten zu kämpfen, haben Sie Ihre Seele verloren. It's not possible to fight for both sides at the same time. You lost your soul. Vor allem jetzt, wo wir etwas sehen, das ich nicht anders kann, als es antisemitischen Zionismus zu nennen. Wissen Sie, warum die europäischen Rechten so gerne Israel unterstützen? Den hessischen Antisemitismusbeauftragten Uwe Becker hält es nicht mehr auf dem Sitz. Das ist eine Schande an einem Tag, wo Menschen massakriert werden. Wo? In Gaza auch. Sie relativieren, was gerade passiert. Ich relativiere nicht. Es war ein grauenvolles Verbrechen. Ich relativiere in keiner Weise. Aber wenn Sie so reden wie jetzt, versetzen Sie Millionen von Palästinensern in eine Zwangslage, die am Ende den Antisemitismus steigern wird. Die Luft wird dünner. Žižek entrüstet. Hier gibt es nichts zu verstehen. Man muss das zu Ende denken, und zwar in beide Richtungen. Die Verteidigung der Rechte der Palästinenser und der Kampf gegen Antisemitismus. Sie können den Terror der Hamas nicht mit dem vergleichen, was auf israelischer Seite passiert. Ich vergleiche nicht. Das ist kein Relativismus. Ich gehe viel weiter. Hier sehen Sie in der Praxis, was es bedeutet, auf die Forderungen nach Diversität und Inklusion zu hören. Das ist die Logik der Cancel Culture. Ein denkwürdiger Abend, an dem die Emotionen hochkochten. Verzeihung, wenn ich explodiere. Viele Zuhörer hatten aus Protest den Raum verlassen. Andere beklatschten die Rede. Kein Dialog. Nirgends. Ja, hat er da nicht noch was gesagt, von wegen in Deutschland wäre es Verbot. Gibt's, wie war das denn nochmal, nicht? Meinungsbildungsverbot oder irgendwie sowas? Da hat er dann noch mal ein bisschen draufgehauen, das habe ich woanders gelesen. Ja, dass die Leute da rausgehen, finde ich schade. Hatte ich auch einen Fehler. Selber wissen, ne? Ich habe es jetzt auch nicht richtig verstanden, worauf er jetzt hinaus wollte. Also es lief wahrscheinlich auch in diesem Beitrag hier irgendwie, aber... Also grundsätzlich höre ich bei ihm, also er versucht einfach, glaube ich, eine Rolle von ja, einem unvoreingenommenen Beobachter einzunehmen. Ich verstehe auch, was er da will. Er sagt halt, man kann diese beiden Probleme, also man kann, es sind zwei Probleme. Einmal das Problem, dass Israel mit Palästinensern hat, immer das Problem, dass die anderen mit Israel haben und dass man diese nicht getrennt lösen kann. Und natürlich, ich meine, natürlich ist jedes Opfer, jedes Kind vor allem oder jeder Unschuldige, der vielleicht selber unter gar nicht irgendwie die Hamas irgendwie irgendwas anderem vorzieht, natürlich ist jeder Tote zu viel. Und ich glaube, das ist das, was er sagt. Ja? Und er sagt, man muss halt schon auch die Rechte der Menschen dort achten, weil ihm ist es, glaube ich, zu sehr, ja, es gibt ja auch genug Leute, die sagen halt einfach alles wegbomben und scheiß drauf. Und das ja, genau, die Logik und das ist halt auch nicht... Die ist doch im Prinzip schon länger ad absurdum geführt. Es wird am Ende wird dann verhandelt, wer was kriegt oder so. Das hätten sie in der Ukraine auch nichts machen können. Das wird ja auch so kommen. So, ja. Und da stellt er sich doch im Prinzip gegen, so versteht das jedenfalls. Und diese Schikane, die da passiert in der Westbank, ja, die ist eben real, ne? Und die hat natürlich auch alles Gründe und so weiter. Aber da bin ich auch der Meinung, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass man mal zurücksteckt. Du hast ja vorhin gesagt, dass wir auch eine Autonomie versucht haben, irgendwie anzubieten oder zu geben und so weiter. Ist halt alles irgendwie auch diffizil, die ganze Thematik, sehe ich auch so. Ne? Naja, die ganze. Weil so der Versuch, einen neutralen Standpunkt zu finden, ja, der auch gerechtfertigt ist, ja. Die finde ich auch nachvollziehbar auf jeden Fall. Von ich meine, Gaza und die Westbank sind ja nun mal Versuche, irgendwie mit Palästinensern auf ihrem eigenen Gebiet zusammenzubringen. Ja, die Westbank hat einen 5 Meter hohen Zaun drum, Mauern. Nun ja, ja. Ich meine, warum? Also, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja, das sage ich, es gibt immer wieder Gründe und so weiter. Ne? Der Astanaische sagt, Žižek spricht sich für eine holistische Sichtweise aus. Und das stimmt halt auch. Ja? Also alles zu sehen und nicht nur die Moral der Tat der Hamas und der Antwort der Israelis zu sehen, sondern halt auch die Moral der Situation und der Umstände. Ja? Das ist halt, und ich glaube ihm auch, dass er nicht relativiert. Ja? Und ich glaube ihm auch, dass er sagt, er verachtet das, was da passiert ist, zutiefst und will da nichts irgendwie beschönigen. Aber er sagt trotzdem, ob der, auch wenn jetzt gerade halt die Gemüter alle heiß sind und alle Seiten einnehmen, muss man dran denken, dass es halt nicht, man kann das nicht nur für einen lösen, ohne den anderen halt praktisch zu entrechten. Ja, genau, so sieht das auch. Und wie gesagt, ich sage trotzdem halt, natürlich muss man sich verteidigen und natürlich muss Israel sehen, dass die Hamas halt nie wieder sowas tun kann. Das ist so ähnlich wie in vielen Kriegen, dass der Angreifer halt dann leider auch die unschuldigen Teile des Angreifers halt die Last tragen. Ja, aber ich finde, man kann bei der ganzen Geschichte auch mal die Rolle der UNO hinterfragen, ne? Was sie mit ihren Resolutionen nämlich so anstellen, dass sie den einen im Prinzip da auch eine Rechtfertigung geben, irgendwelche Angriffe oder so durchzuführen möglicherweise. Oder eben den anderen die Möglichkeit geben, alle möglichen Kriegsverbrechen oder sonst was für Verbrechen ja dann doch durchzuziehen, weil sie irgendwie ein Veto einlegen. Also dieses Vetorecht, das finde ich auch irgendwie echt nochmal bedenklich. Ne? Also wie willst du denn Länder wie China oder Amerika dazu bringen, das Vetorecht aufzugeben? Ich halte die UN unter anderem auch wegen dem Vetorecht, aber auch inzwischen halt auch wegen der jahrzehntelangen Seilschaftenbildung und Lobby-Scheiße. Eigentlich müsste man den Laden auflösen, genau wie die EU. Ja, sie sind halt auch untereinander dadurch ja nicht so richtig schlagkräftig, ne? Wenn sie dann wirklich die Weltpolizei wären, sagen wir mal, ja, okay, dann müssten sie auch Leute, mal ich möchte, mit Blauhelm das, rein oder sowas. Ne? Das, ja. Ja. Das ist ein bisschen spekulativ, ja, ja. Richtig. Ne? Ja, das bringt uns vielleicht auch ein bisschen ab. Und wir haben jetzt mit diesem Thema auch schon ganz schön viel Zeit verbracht. Jetzt geht es ja schon ganz schön. Oh, die zwei Stündchen. Ja, es wird uns auch die nächsten Wochen und so noch beschäftigen und muss man halt mal gucken. Ne? Die Uni Cambridge ist eine der Institutionen in Großbritannien, die von jedem Verlag, wenn der was rausbringt, ein Belegexemplar verlangen können. Und dementsprechend ist die Uni Cambridge halt Besitzer von vielen Büchern. Und jetzt tauchen da irgendwie so Memos auf von irgendwelchen Arbeitskreisen. Ja, wir würden von unseren Kollegen in Cambridge gerne hören, welche Bücher ihr markiert habt, weil sie problematisch sind. Die Raupe Nimmersatt. Und zwar aus allen Gründen, nicht nur aus Gründen, die mit der Dekolonisierung zu tun haben, sodass wir eine Liste anlegen können, damit wir das Problem mehr im Detail sehen und dann unsere Aktionen planen können. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, was ihr schon selber tut, um solche problematischen Bücher irgendwie bei euch in der Bibliothek zu behandeln. Und dafür haben wir eine extra Decolonization-E-Mail-Adresse eingerichtet. Eine E-Mail an die Mitarbeiter, die Universitätsbibliothek macht gerade Listen von irgendwie offensive und schädlichen Büchern und hat mich gebeten, diese Aufforderung zu zirkulieren. Wir wollen eine Vorgabe entwickeln für die Büchereimitarbeiter, die Sache unterstützen, wie wir mit solchem Material umgehen und wie wir bessere Supportleser werden für die Kunden. Ja. Und dann ist einigen Leuten ein bisschen der Kragen geplatzt wohl, also Bücher identifizieren, weil sie problematisch sind, hat selber eine problematische Geschichte. Erinnert hier einer der Professoren an die Nazi-Bibliotheken, wo Bücher mit David-Sternen markiert wurden, wenn der Autor Jude war. Und ein anderer, oder nee, er auch sagt, Es ist absolut nicht die Aufgabe von hier Büchereimitarbeitern, zu Gericht zu sitzen, schon gar nicht in einer Universität, wo diese Leute überhaupt nichts mit der Lehre zu tun haben und wo es lebenswichtig ist, die freie Debatte zu fördern. Ein anderer nennt es düster, Orwellian und bestürzend, dass Bücher auf eine Blacklist kommen. Oje, da hat er sich aber auch gleich schon ins Ausgeschossen mit Blacklist. Dr. James Orr sagt, Forschungsbibliotheken sollten sich nicht an den Kulturkriegen beteiligen, einen Index von Büchern anzulegen, die für eine Seite irgendwie Probleme damit haben, wäre eine düstere Entwicklung, es würde die Freiheit der Universität untergraben und ja, und so weiter und so fort. Also da scheint auch ordentlich Widerstand zu sein, aber dass sich sowas überhaupt entwickeln kann, unter der Hand, dass irgendwelche fucking Büchereimitarbeiter sich verabreden, welche Bücher sie denn vielleicht jetzt mal verschwinden lassen. Ja? Da ist Mark Twain dann halt weg, ja? Um mal Belletristik zu nennen, oder Orwell. Ja? Wer weiß, wo der hinkommt. Ja? Cambridge, nicht irgendwie Universität Bielefeld, Cambridge. Oh, das Cambridge in England, nicht irgendein Dorf in Amerika oder so, ne? Stark. Ja, Buchmesse. Der Herr Rushdie war zu Besuch. Einer der ersten großen Auftritte, glaube ich, auch wieder, seit er genesen ist. Wir erinnern uns an das Attentat im Namen einer Denkrichtung, das ihn blind gemacht hat und teilweise gelähmt. Er hat dort in der Paulskirche gesprochen und er hat viele Dinge gesagt, die mir aus der Seele sprechen. Von links wie von rechts gerät die Freiheit unter Druck, sagt der Schriftsteller. Ach guck. Auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen. Ach, das ist wunderbar. Es geht runter wie Öl. Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt hätte, sie erleben zu müssen. Eine Zeit, in der Bildungseinrichtungen und Bibliotheken Zensur und Feindseligkeit ausgesetzt sind. In der extremistische Religionen und bigotte Ideologien beginnen, in Lebensbereiche vorzudringen, in denen sie nichts zu suchen haben. Darf ich dich heiraten, Salman? Ja, der arme Rushdie macht immer noch das, was er vor 30 Jahren schon gemacht hat, ne? Mit deutlicher Meinungsfreiheit und so weiter. Krass. Inzwischen gäbe es sogar im progressiven Spektrum Stimmen, die sich für eine Art gut gemeinter Zensur aussprechen, kritisierte Rushdie. Eine Zensur, die sich den Anschein der Tugendhaftigkeit gibt und die viele, vor allem junge Menschen, für eine Tugend halten. Noch deutlicher kann man es kaum sagen. Rushdie fordert hingegen die Meinungsfreiheit erbittert zu verteidigen, auch dann, wenn sie uns beleidigt. Statt mit Zensur zu reagieren, sollten wir schlechte Rede mit besserer Rede kontern, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass die Wahrheit sich selbst in Zeiten der Lüge durchsetzen kann. Frieden will mir im Augenblick wie ein dem Rauch der Opiumpfeife entsprungenes Hirngespinst vorkommen. Frieden, so mühselig er auch zu finden ist, so unmöglich es scheinen mag, zu unseren großen Werten zählen, die es leidenschaftlich zu verfolgen gilt. Ich habe nichts hinzuzufügen. Eine Zwitserin berichtet über die Westminster-Erklärung. Ja, unterzeichnet von 137 Akademikern. Wendet sie sich als Zeichen gegen die Einschränkung von Meinungsfreiheit. Also meine ich dabei der Michael Schellenberger, auch die Barry Weiss, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, dass ein Großteil der Medien darüber gar nicht berichtet wird, unterstreicht die These der Initiatoren, heißt es. Ja, ganz interessanter Artikel, eigentlich auf dem Titel, müssen wir mal eben aufrufen. Und uns kurz ein bisschen runter. Den zwar gelesen, aber auswendig auch nicht mehr. Also, hier wird ausgehend von der Corona-Politik, wo dann eben so viel gelöscht wurde und so weiter. Ein höherer Punkt erreicht die Form der Meinungskontrolle. Kurz vor dem damaligen Urnengang zur US-Präsidentschaftswahl. Die amerikanische Tageszeitung New York Post veröffentlicht damals einen Bericht um diesen Laptop und so weiter. Da sind sie ja eben auch von ausgegangen, dass diese Twitter-Files, die sie danach veröffentlicht haben, Das ist jetzt auch eher sozusagen ihr Ausgangspunkt hier, argumentativ. Ja, und reden dann auch von dem industriellen Zensurkomplex eben. Unter ihnen unter anderem Schellenberger weiß, genau, das ist das Ergebnis der Recherche an die Twitter-Files. Schon Kriegs und so lauert sich zurück, ja, das passt, ne? Die haben das eben auch unterschrieben. Ja, finde ich ganz gut. Also, wir haben uns ja länger schon gefragt, wann nicht männlich irgendwelche Professoren oder sonst was namhafte entsprechende Leute sich auch mal auflehnen gegen diesen Unsinn. Also ich, da ging es häufig um Gender oder so. Das sind aber Akteure der Zivilgesellschaft mit bei und NGOs. Ja, das fand ich auch gut. Genau, der Hinweis darauf führt tatsächlich in ihrer Erklärung darauf hin, dass moderne Zensur nicht nur von Regierungen und Medienplattformen ausgeht, sondern auch von einer Kombination aus NGOs, Universitäten und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft. Die Reaktionen teilweise sogar untereinander koordinieren. Naja, koordinieren. Das sind dann Allies im Guten oder Komplizen im Negativen, ne? wenn man Kracher ist oder so. Oh, jetzt habe ich das Bild verloren. Was John Cleese unterschreibt, kann ja nicht schlecht sein. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch wichtig, dass man das eben nicht auf irgendwelche, dass man auch nicht unbedingt auf den Staat oder sonst was schiebt oder irgendwelche Firmen oder so, sondern dass da ja so halb private Organisationen namens Zivilgesellschaft sich gegenseitig da die Vorteile zustande, wie auch immer man das dann sehen will, ne? Okay, und dann geht es Ihnen ja auch um solche komischen Gesetze, aber unser Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben Sie nicht mit dabei, oder wie? Ganz genau. Ja, das aber das Vorbild gewesen für all das, ne? Und eventuell, ja, weiß ich nicht. Ja, zumindest zeitlich gesehen war das ja ein Vorläufer, ne? Das ist dann eher fällig. Ja, sind auch Verschärfungen bei uns noch durchgesetzt worden. Ah, okay. Nicht zuletzt enthält die Erklärung der besorgten Wissenschaftler und Publizisten auch ein Hinweis auf den Paragraph 130 Absatz 5 des deutschen Strafgesetzbuches. Okay, das ist doch Holocaust-Leugnung, oder? Ja, im Prinzip schon, aber es geht um die... Ach, die Neuerung. Den Neueintrag, ja. Ja. Das ist eben die Leugnung von groben Kriegsverbrechen. Ja, womit sie dann auch gesagt haben, du darfst nicht sagen, dass die Russen nicht völkerrechtswidrig angegriffen haben oder sowas. Also, ja, das wollen wir. Haben die in Neukölln mal rumgefragt? Ja. Kann man nicht verstehen, immer so ein Akzent, weißt du? Frag die doch mal, was die Hamas gemacht hat. Aber dann müssen sie dich doch wieder educaten, das ist doch. Ja, im Endeffekt, äußern dann so praktisch nur so einen Wunsch, dass ich das doch mal wieder ändern könnte oder so. Was soll man da auch für eine Forderung daraus ableiten, ne? Ein offener Diskurs ist der Grundpfeiler einer freien Gesellschaft. Fördert, was der Freiheit dient. Kein Wort ist illegal, sehe ich da. Mir wird es gerade ganz warm ums Herz. Ich habe letzte Woche 300 gesehen. Der Tempel gleich so. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht reingeguckt. Ja, ist noch ein bisschen länger, wie ich sehe. Ja. Sonst hätte ich gesagt, wir gucken da mal ein bisschen rein. Aber mit der Ivy. Aber das ist auch wieder die Erklärung oder was? Okay. Genau, das ist auf Deutsch. Tim Robbins, okay. Der war doch eigentlich auch sehr woke unterwegs, oder? Keine Ahnung, kann ich nicht. Da sind auf jeden Fall immer die Leute dabei, die auch sagen, dass du das Oliver Stone, yes. Ne? Genau, die Leute, die man auch sonst so kennt. Lukianov. Ist da auch irgendwas aus Deutschland dabei? John Peterson. Peter Hitchens. Du Varoufakis, okay. So, Michael Schermer. Die deutschen kennen ja keiner, ne? Kannst du draufschreiben? Ah ja, nee, ist ja Kissin, das ist so. Kissin. Naja, ich meine, die Very Wise kennt Siegel, ja bestimmt irgendwen von der Welt oder so. Anna Henkel. Schau mal, sonst man. Stimmt, warum ist da keiner hier? Andro Henkel, Michaela Nährbaum, Thomas Fazzi. Da müsste die ganze News-Bagage müsste da draufstehen. Und die Frau, ah, guck mal, hier ist ein Deutscher. Ein Dirk Pohlmann, noch nie gehört den Namen. Kennt man den? Journalist aus Deutschland angeblich. Bröckers auch dabei. Und Matthias Bröckers, auch ein Journalist aus Deutschland. Und ein Robert Krips, Filmemacher aus Deutschland, auch noch nicht gehört. Robert Zibi ist doch, der macht da auch diese. Ach, die haben doch diesen komischen Corona-Ausschuss gemacht. Okay. Das hat er gefilmt. Wie war das? Ja. Okay, 2018 veröffentlichte Pohlmann den Nachtext, einen Text, der nach Darstellung der Amadeo-Antonio-Stiftung der Wikipedia unterstellt, sie werde vom israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad kontrolliert, der das Internet mit pro-israelischen Inhalten überfluten und dafür sorgen würde, dass Aktivitäten anti-israelischer Aktivisten zum Erliegen kämen. Der Pohlmann hat früher doch immer Dokus gemacht über der Arte, bei Arte und so, über irgendwelche Geheimdienstgeschichten. Ja, da ist er aber irgendwann mal zum Nagel gekommen. Das ist der Francis Foster hier von Trigonometry. Comedian UK. Comedian. Stephen Moore, nicht Alan Moore. Okay, auch nicht nur irgendwelche Wissenschaftler oder so, aber darum geht es auch in dem Fall nicht. Gibt ja Meinungsfreiheit. Können ja auch normale Leute ruhig ihre Meinung sagen. Marburger Ortsgruppe löst sich auf. Genau. Die Fridays for Future Ortsgruppe Marburg sieht keine Perspektive mehr. Cool. Dann löst sich deswegen auf. Und was würdet ihr denken? Was welche Perspektiven fehlen denn? Das Klima ist vorbei. Was denkst du? Ja, irgendwas Kommunistisches oder so. Genau. Ja. Genau. Intersektional genug. So unser Punkt ist, das kapitalistische System an sich ist falsch. Das müsste stärker benannt werden, kritisiert der Sprecher der Marburger Ortsgruppe. Die Bewegung setzt sich momentan falsche Ziele und appelliere an Politik und Unternehmen, die selbst im kapitalistischen System gefangen sind. The master's tools cannot dismantle the master's house. Ja, und deswegen lösen die sich auf, nicht kommunistisch genug. Halt. In Marburg ist so auch das Shithole der Linken oder was. Ich bin vor 30 Jahren. Also ich sag Marburg ja gewesen, gerne. Hat mir schon so eine Perle gesagt, ich soll nicht fragen, wo sie herkommt. Oder so, das ist eine Makroaggression oder so. Ja, Marburg ist wunderschön, die Altstadt. Da draußen rum ist es pottenhässlich. Und wir hier im Süden von Marburg, wir nennen das die sowjetisch besetzte Zone, weil es gibt kaum was Roteres und Grüneres an Studentenschaft und an irgendwie ganzer Stadt in der ganzen Gegend. Oh, schön, als touristischer Punkt. Ja, die Altstadt kann man auf jeden Fall mal und das Schloss ist schön. Ich habe mich noch nicht mal wieder durch so einen Podcast von der hier ehemaligen Piratenchefin Katharina Nokun durchgequält. Oh. Und da hat sie also ein Loblied auf Marburg gesungen. Genau. Und wie toll man da Fahrrad fahren kann in der ganzen Stadt. Das ist ja, was ich ja. Also der Gruppe fehlt, der Gruppe fehlt der Fokus auf die Menschen im globalen Süden, die am meisten betroffen sind vom Klimawandel. Außerdem, in der Marburger Gruppe gibt es Kritik, dass gesellschaftliche Themen wie Rassismus, Kolonialismus oder die Diskriminierung von LGBTQ-Menschen nicht genügend Platz bei Fridays for Future hätten. You never woke enough. Ja. Die Ortsgruppe wirft Fridays for Future Deutschland sogar selbst strukturellen Rassismus vor und bezieht sich auf eine Stellungnahme der Gruppe BIPOC for Future. Darin ist von Machtmissbrauch und rassistischem Mobbing die Rede. Erinnert mich, ich habe jetzt gerade so böse Karakaya-Talkback-Flashbacks. Ich weiß nicht mehr wie. Widerlich weiße Weihnachten heißt der Stream, glaube ich. Kannst du mal bitte die Abo-Geschichte einschalten? Auch wenn ich verstehe, was der Bot hier macht, kann der trotzdem bitte weg. Okay, Sekunde. Ja. Die Ortsgruppe Bremen hat sich übrigens schon aus ähnlichen Gründen aufgelöst. Die Bremer erklären sich als antikoloniale Gruppe solidarisch mit den Palästinensern. Und dann hat sich Fridays for Future Deutschland distanziert. Ja. Und dann haben die Bremer sich aufgelöst. Und dann haben sie einen Protestforscher, den Herrn Anderl, und der sagt, er ist nicht überrascht, dass die sich auflösen. Er glaubt eher, das kommt jetzt eher spät. Und dass es da brodelt, war bekannt. Und er weiß auch die Gründe, nämlich wenn man über Kapitalismus und andere große strukturelle Themen wie etwa Rassismus sprechen will, wird man in Deutschland schnell von Debatten ausgeschlossen. In denen wird man mit Geld zugeschissen, bis der Arzt kommt. Stattdessen habe man sich auf recht technische Forderungen fokussiert, wie etwa das 1,5-Grad-Ziel. Das entrücke den Klimawandel aus dem größten Kontext und daran gebe es zunehmend Kritik der deutschen Bewegung. Zum Rassismusvorwürfen sagte Anderl, es sei richtig, dass die Bewegung in Deutschland sehr weiß und akademisch sei. Das könne man den einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten nicht vorwerfen. Der Bewegung sei es aber nicht ausreichend gelungen, andere soziale Gruppen anzusprechen. Ey, Erkan, ja, also, Umweltschützen, kommst du mit? Warum soll ich aufs Maul wollen? Da gab es so eine Szene, wo die Grünen Stand hatten in der Innenstadt und ein Open Mikrofon gemacht haben. Und dann kam eben so ein Moslem und meinte, ja, finde ich eigentlich ganz gut, was ihr macht, aber das mit der Familie und so, wir müssen uns Senkel hier, müssen wir mal alles gleich machen und tralala, haben sie das Mikrofon abgedreht. Ne? So kommen die an bei denen. Ja, und die Fridays for Future Gruppe droht unterschwellig, wir überlegen, wie wohl wir uns mit zivilem Ungehorsam fühlen würden. Also in Marburg bald, nichts geht mehr, weil sich irgendwelche Amateure auf die Sachen auf die Straßen kleben. Die sollen das den Profis von die letzte Degeneration überlassen. Könnte sich nicht vielleicht Marburg auflösen? Dramedy-Serie? Dramedy? Dramedy? Habe ich das verpasst? Neo-Original. Genau. Das ist eine Wortschöpfung. Ist das schlimmer als bei der SPD? Ist ein Trailer für die neue Dramedy-Serie aufgestaut. Das Konzept stimmt. ZDF-Neo. Dann schauen wir noch mal. Und heute sind wieder groß angelegte Klimaproteste angekündigt. Dein Bruder in Ghana braucht Geld für eine neue Pumpe. Da waren es gestern 39 Grad. In Ghana waren es 39 Grad. Hilfe. In Ghana. Wenn die Felder nicht bewässern kann, dann fällt die Ernte aus. Mir egal. Der Typ da in der Trinkhalle, der hätte das Problem lösen können von Ghana. Aber es ist ihm egal. Eine Möglichkeit zu verschieben? Ja, sicherlich. Also der Herr Professor kommt extra aus Zeitdruck. Ja, für die Leute, die uns so zuhören, wir haben ja die Kinder, die sich gerade an der Straße ankleben mit einem Prittstift, weil das ja auch so gelaufen ist. Da kannst du nicht nur Papier miteinander kleben. Ja. So ein Prittstift. Euch haben sie doch ins Hirn geschissen. Ich hab keinen Bock mehr. Macht doch eure beschissene Öko-Scheiße zu Hause. Ja, alles ganz friedlich und plötzlich kommt die Gewalt, ne? Ja, genau. Die bösen Gekränkten, die ihre Privilegien nicht im Griff haben, ja, wenden die wieder Gewalt an gegen die Gewaltlosen, die einfach nur die Leute nötigen, dazu, dass sie in den Autos sitzen bleiben müssen. Wichtigste Termin in meinem ganzen Leben. Meine Tochter wartet im Kindergarten mit Bauchschmerzen auf ihren Papa. Aber es interessiert dich ja einen Scheiß nicht, du Arschloch. Das ist eine nicht angemeldete Versammlung. Wieso können die nicht machen, was normale Jugendliche machen? Ich verlege den Versammlungsort jetzt von hier auf den Gehsteig. Alles wird gut. Das mit dem Klima. Die Menschen sind schlecht. Wo läuft das rechtlich hin? Alles wird gut. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt. Alles. Och. Super Untermalung mit Musik, wie wir gerade hören. Ne? Die Gesellschaft versagt. Ja, dafür bezahlen wir den Rundfunkbeitrag, dass die uns sagen. Ja, die Lieder, wo es früher hieß, die ganze Gesellschaft versagt. Klang nicht mal anders, ne? So mehr so Hardrock oder so. Ja, es soll wahrscheinlich ironisch sein. Alles wird gut, die Gesellschaft versagt. Ja, die Frau, die eben noch zu ihrem Termin musste, die spielt jetzt hier, wie heißt das Instrument? Cello. Cello, ja, genau. Batalistisch, wie auf der Titanic. Ich weiß man, was der Treibhauseffekt ist. Alles wird gut! Scheiße! Dein Leben liegt im Scherben und das Haus steht im Flammen. Ob das hier und heute was bringt, das weiß ich nicht mit Sicherheit. Aber in 20 Jahren will ich nicht da sitzen und sagen, ich habe nichts getan und nichts versucht. Du hast nichts getan und nichts versucht. Und sich auf die Straße sitzen ist ja nicht so richtig aktiv. Der Hekaron merkt an, 17 Likes bei 107.000 Abonnenten. Naja. Ja, ich habe auf den Daumen nach unten geklickt. fast 1000 Aufrufe in 5 Tagen. In der Tat, 17 Likes. Das wären wohl Mitarbeiter gewesen sein. Ne? Ja, die Downvotes ist ja nicht. 17 Fridays for Future Kinder haben auch abgeholt gekriegt. Nee, das waren Mammon, das waren zufällige Passanten. Die haben sie angesprochen, haben ihnen den Trailer gezeigt und dann haben die. Doch stellte sich hinterher raus, dass sie gewisse Kontakte hatten. Oder so. Versuch. Alles wird gut. Aufgestaut. Oh mein Dir. Aufgestaut ist jetzt die Wut bei den Leuten im Auto, ne? Wir stressen alles, das Leben ist also schwer, ist jetzt alles aufgestaut. Ja, aber das müssen wir jetzt alles hier, da brauchen wir jetzt noch mehr, in dieser ganzen Debatte brauchen wir noch mehr Schauspiel. Das ist meine Meinung, ne? Also das ist ganz wichtig, weil das wird auf jeden Fall helfen, wenn wir jetzt noch so ein bisschen Drama, Künstliches und Schauspiel da reinbringen in diese ganze Sache. Das Drehbuchschreiber haben sie bestimmt aus dem Lager FFF da rekrutiert. Also wenn das jedenfalls nicht irgendwie das Klimaproblem löst und die Anerkennung für die Anliegen der Jugend stärkt, dann weiß ich auch nicht. Ich bin sehr dankbar für die Rede des Staatsratsvorsitzenden. Das hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt weiß ich, wenn ich jetzt nichts für unseren sozialistischen Staat tue, dann werden die Faschisten irgendwann kommen. Hm? Genau, deswegen bin ich bei den jungen Pionieren gewesen in der FDJ und habe alles mitgemacht. Jetzt bin ich ein trauriger Lackel in der Linkspartei. Erinnert ihr euch noch, als eine Schulklasse aus Berlin irgendwie nach Brandenburg gefahren ist und haben wir ganz schreckliche Dinge gehört über die Angriffe auf diese Schulklasse durch irgendwelche vermummten Rechten, wahrscheinlich mit AfD-Hintergrund, und alle waren ganz bestürzt und haben gesagt, können unsere Kinder nicht mal mehr auf Klassenfahrt fahren. Ja, sind sie an der Schlagzeile, Angriff aufgebauscht, Fragezeichen. Nach Rassismus-Eklat im Schülercamp haben Ermittler heiklen Verdacht. Und da musste ich so an die Veronika gestern denken, ne? Wie sie gesagt hat, aber irgendwer zeigt doch nicht irgendwen für irgendwas einfach so an. Das passiert doch nicht, macht keiner. Gut, jetzt ist hier aber beschrieben worden, also da sind irgendwie... Die Schüler und Lehrer sollen von einer Gruppe Einheimischer, die dort einen 18. Geburtstag feierten, da in dieser komischen Anlage, massiv rassistisch bedroht worden sein. Mehr als 5 Monate sind seitdem vergangen, doch die Ermittlungen sind noch immer nicht abgeschlossen. Und die Polizei sagt halt, das liegt an widersprüchlichen Aussagen von Zeugen zur Dynamik an jedem Frühlingsabend im Naturpark Dahmer Heideseen. Es geht dabei um die Aussagen, die betroffene Schüler und Lehrer gegenüber den Ermittlern des Staatsschutzes gemacht hätten. Zweifel gäbe es insbesondere, wie heftig und aggressiv die Drohungen wirklich waren. Zunächst sah es nach dem Vorfall so aus, als hätte es vor allem verbale Angriffe aus einer Gruppe von 28 einheimischen Feiernden heraus auf die Berliner Schulklasse gegeben. Einige der rund 30 Schüler seien durch Kopfbedeckungen klar als Muslime erkennbar gewesen. Hatten die einen Fez auf? Oder was? Wo in der Wildnis sehe ich Muslime, die irgendeine Kopfbedeckung... Baseball-Kappe reicht nicht. Oder war das, geht's um die Kopftücher oder was? Das könnte natürlich sein, ja, aber... So ein Meeting, aber dann sind die nicht als Muslime zu erkennen, ihr genderwütigen Gender-Heinis, sondern das sind dann Musliminnen, was auch immer. Die seien der beleidigt worden und so weiter und so fort. Gegen Mitternacht sollen dann 4 oder 5 der Partygäste versucht haben, vermummt in das Bettenhaus der Berliner Schüler einzudringen. Die hätten gegen Türen und Fenster geschlagen und den Schülern mit diversen klar fremdenfeindlichen Parolen gedroht, sie zu verprügeln. Ende Mai tauchen dann neue schockierende Details auf. Die könnten noch aggressiver gewesen sein. Eine Gruppe soll einen Ring um den Lagerfeuerplatz der 15- bis 16-jährigen Schüler gezogen haben. Sie war mit Sturmhauben vermummt, also vorbereitet und mit Knüppeln oder Ästen bewaffnet, berichteten Eltern und Schüler dem Portal Belltower News. Die Angreifer hätten die Schüler am Lagerfeuer langsam eingekreist. Ja, da fragt man sich ja, wenn so viel passiert ist, warum gibt es da immer noch keine fertigen Ermittlungen? Und heutzutage, wo jeder, aber auch wirklich jeder, jeden Scheiß filmt, waren da also 30, 14 bis 15-Jährige und keinem davon ist es eingefallen, obwohl sie sind nicht verprügelt worden und konnten das nicht mehr, sie sind bedroht worden und niemandem von den Leuten ist es eingefallen, mit dem Handy einen Beweis davon anzufertigen. Also es gibt bis heute offensichtlich kein Video mit Leuten mit Sturmhauben, mit Schlagstöcken oder sonst irgendwas. Bisher ließen sich die Angaben noch nicht glaubhaft verifizieren, sagt die Polizei. Im Detail möchte man sich nicht äußern. Aber mehrere Beobachtungen, die eine strafrechtliche Relevanz haben können, sind durch Hörensagen zustande gekommen, also bislang nicht von echten Augenzeugen bestätigt worden. Gibt es denn irgendeinen Anlass, dass die Jugendlichen Blödsinn erzählen haben könnten, dass sie irgendwie sonst ansonsten wegen irgendwas anderen überführt sind oder so? Mhm. Okay. Aber so, nee, die Geschichte hat noch einen anderen Drall, nämlich jetzt kommt eigentlich der wichtigste Absatz. Zudem hätten sich in den Fall auch schon früh Opferschutzverbände durch Kommentare eingemischt, was den Ermittlungen nicht genutzt, sondern eher geschadet hat, ergänzt die Polizeisprecherin. Der Verein Opferperspektive, eine Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer Gewalt, hatte Ende Mai in einem Gespräch mit dem RBB unter anderem pauschal erklärt, dass man sich über rechtsextreme Umtriebe bei den Jugendlichen in der Region nicht wundere. Also, ja, warten wir, ist es vielleicht sogar ein bisschen aufgehalten. Ich meine, die haben beim Weltschauer gesessen und haben da, und was haben die Faschisten mit euch gemacht? Erzähl's mir, hatten die Sturm? Haben, ja, ja, die hatten Sturm. Ja. Reichen die Vorwürfe gegen die angeblichen Aggressoren nicht aus, scheint eine Einstellung des Verfahrens denkbar. Die Staatsanwaltschaft hatte erstmals Ende Mai erklärt, dass Zweifel bestünden, ob überhaupt ein hinreichender Tatverdacht vorliegt. Ja, wenn sie Graben gezogen haben, das müsste sich ja irgendwie nachweisen lassen, ne? Zum Beispiel. Nein, nein, Graben, die haben einen Kreis, die haben die eingekreist. Ach so, okay. Aber wie gesagt, es gibt kein Foto, es gibt kein Video, es gibt nichts anscheinend. Sonst gäbe es ja, sonst würde die Polizei sagen, okay, wir haben hier ein Video. Noch nicht mal einer eine heimliche Audioaufnahme gemacht. Mensch. Nichts anscheinend. Nicht so. Ja, wenigstens eine heimliche Audioaufnahme, wo du die verfassungsfeindlichen Rufe hörst oder so. Nichts. Aber macht ja keiner, sagt Verona. Ja, schön, dass die Polizei was zu tun hat oder so. Ich weiß nicht. Man könnte es auch lassen, oder? Wenn da noch keine Täter sind, keine Opfer, kein Schaden entstanden ist oder so. Dann ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass die sich ein paar dumme Sprüche anhören mussten oder vielleicht auch Drohungen oder irgendwas. Ja, so, nach dem Motto, dann zeigen wir jetzt mal an oder so. Ja, wer weiß. Das ist schon ein bisschen schnell aus dem Fenster lehnen, zu weit. Mhm. Drohungen müssen sich genug andere Leute auch anhören von gewisser Klientel. Oh, was sehe ich da, die Frau Teuteberg. Ja, aber um die soll es jetzt nicht gehen. Die hat sich eigentlich ganz gut geschlagen bei Markus Lanz. Wir hören jetzt gleich von dem wundervollen Bürgermeister der unglaublich bunten Stadt Hannover, in der ich hier wohne, der von der Uni an in den Landtag und dann zum Bürgermeister geworden ist. In einer, wie jemand mal richtig gesagt hat, Klassensprecherwahl im Endeffekt. Weil es gerade irgendwie cool war, die Grünen zu wählen und deswegen und die Leute keinen Bock mehr hatten auf die SPD in Hannover. Und deswegen ist der gute Mann da in die Regierung gekommen und jetzt sagt er uns was zur Problematik mit den Flüchtlingen in Hannover. Dein Bürgermeister, ja? Genau. Also ich glaube, wir müssen erstmal, und das ist die Frage auch, worüber reden wir eigentlich? Ich meine, aus der kommunalen Sicht ist die Frage nicht, wer kommt rein, sondern wer ist schon da vor allem. Wir haben die Menschen ja bei uns in den Städten, in den Gemeinden. Und da ist die Frage über Integration, das ist das, was ich sagte, mit Kita-Plätzen, Arbeitsmarktzugang, Sprachkurse. Und darauf gibt es keine Antwort. Aber diese Frage stellen wir ständig als Kommunen. Wir haben da keine Ressourcen, wir haben da nicht die ausreichenden Verabredungen, wer das organisiert. Im Mai wurde doch, weil es auch finanziell überall drückte, eine Milliarde sozusagen Soforthilfe versprochen. Die hat man irgendwie Sie saßen damals hier. Wir haben uns beide gegenseitig vorgerechnet. Das sind 10 Millionen für Hannover. Für Hannover. Sie haben, habe ich das richtig im Kopf, ungefähr einen Etat von 170 Millionen? Also wir haben so insgesamt 160, 170 Millionen. Nur für den Posten Migration? Mit Investitionen, mit Unterkunftsorganisationen, mit Kosten, Gesundheitskosten. In einem Jahr, genau. Hannover, in einem Jahr Posten Migration knapp, also fast 200 Millionen Euro. Weniger, aber ja. Also mit Investitionen und allem, was dazugehört. Und da ist natürlich klar, dass ein 10-Millionen-Paket jetzt allein für unsere Stadt nicht reicht oder für die kommunale Ebene. Ich würde nur gerne wissen wollen, jetzt haben wir... Ja, 160, 170 Millionen Euro für ein Jahr für eine Stadt. Wie viel Einwohner hat Hannover? Ist the German public aware of this, sage ich dann nur zu. Bei mir war das nicht klar. Nee, ja, klar, am Ende muss ja irgendwer die so bezahlen. Also, ja. Wie viel Einwohner hat Hannover? Dann die Kommunen. Ja, Hannover hat irgendwie 250.000 oder so und außenrum wohnen nochmal so viele 20 insgesamt. Euro pro Person. Ach, das ist Oder ja nee, niedlich. 500.000 sind es. Wollte ich gerade 500.000, sagen, das ja. wäre doch sonst echt eine Nee, Kleinstadt. nee, 500.000. 250.000. Nee, 500.000. Ich Also denke mal, Frankfurt ist ich war klein. da jetzt beim Wahlkreis, weil wir haben zwei Wahlkreise und da wohnen so ungefähr 250.000 Leute drin. Ja, genau, 500.000 sind es. Und außenrum nochmal 500.000 und es sind Der dann. Noki sagt 340.000. Nee, das stimmt nicht. Der wohnt aber da auch. 5 Minuten vom Opernplatz. Hat er vorhin geschrieben. Okay. Das sind jetzt Das stand in Gesamtkosten oder eine Wikipedia. Unterbringung oder Gesamtkosten wahrscheinlich, ne? Ja, das sind auf jeden Fall die Kosten, die Stadt dafür bezahlt. Mhm. Und also, ja, Also also das hier fällt mir steht nichts mehr ein. 545.045 Das meine ein. ich nämlich auch. Also Wikipedia ist nicht verlässlich, aber das steht da. Ne? Ja. Immer dran denken. Aber es ist schon krass. Also so und halt, das ist ja, bei mir wird das nicht viel anders sein, nur ein bisschen kleiner, weil halt wir nur ein Fünftel der Einwohner haben. Aber. Ja, vom Pro-Kopf-Betrag her ist es jetzt irgendwie nicht so viel, aber ich finde schon irgendwie, dass sowas auch dann irgendwie einen Sinn haben sollte, dass man irgendwie nicht dauernd zugutan sollte. Und das ist irgendwie nicht so richtig absehbar. Ne? Ich Also. finde, das sollten die Leute zahlen, die es haben wollen. Da muss man halt Das wäre irgendwie auch gut, ja. da eine Regel Ja, das irgendwie, wäre ganz wer gut, das ja. gut findet, wer Aber diese überleg Parteien mal, wählt, ne, willigt damit ein. wie lange das jetzt schon geht. Gut, das ist mal mehr, mal weniger jetzt gewesen über die Jahre seit 2015. Aber jetzt ist halt mal wieder um einiges mehr. Aber diese ganzen Leute, die meinen, dass sich das alles rechnet in die Zukunft, wie soll sich das jemals rechnen? Das ist doch vollkommen utopisch. Und auch das, was er da gerade gemeint hat, so was jetzt irgendwie die Probleme sein sollen, Kita-Plätze, weiß der Himmel nicht was, was er da gerade aufgezählt hat, Investitionen. Was willst du hier investieren? Ich finde es eh merkwürdig, die Leute sagen, also gerade auch bei Flüchtlingen, ich flüchte doch nicht irgendwo hin und dann ist das erste, was ich haben will, eine Kita für meine ständig wachsende Kinderschar. Ich muss doch auch mal irgendwie, ich brauche doch auch Solidarität von den Leuten. Ja, Wir von haben doch Roman hier geht ja auch schon nur ein Männer. Wie muss belastetes sowas gehen? System und ich krieg noch 3 Kinder, geht ja. Oder was? Ja, ich meine, bei den Ukrainern ist es halt ein bisschen anders. Ich kenne das ja auch noch. Ich war ja in der Schule, als die Balkanflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, wo du dann auch plötzlich in der Klasse ein paar Kinder mehr hattest, die kein Deutsch sprachen, anfangs zumindest. Und total müde waren, weil sie irgendwie in so einem Containerdorf am Stadtrand da neben der Bundesstraße irgendwie wohnen mussten und lauter solche Dinge. Na, also, ja, aber, und diese Männer, die da kommen, die gehen ja auch nicht in die Schule und brauchen auch keinen Kita-Platz oder so. Also auch das ist ja wieder, da werden ja immer Äpfel mit Birnen halt vermischt bei diesem ganzen Zeug. Und diese ganzen Kosten kommen aber nicht von den Ukrainern, ne? Also natürlich auch, aber halt bei weitem nicht. Das ist ja nicht der ausschlaggebende Faktor, ne? Warum das jetzt so teuer ist. Und das ist jetzt nur das Geld, was er jetzt bezahlt. Na, da kommen ja auch die Ja, ganzen Sachen da drauf, allerdings. die jetzt dann noch das Land Niedersachsen da noch wahrscheinlich noch übernimmt und so. Der Bund und die anderen Städte natürlich auch. Ne? Also Dortmund ist genauso groß, das wird sicher nicht billiger sein hier. Ja. Okay. Und am Ende haben wir noch Robin Alexander, der sich über den AfD-Mann aufregt. Okay, da hat sich schon Also, wieder ein Hannoveraner ich lasse jetzt mal ein geoutet, paar der Sachen einfach durch. Robin. Das ist ein Nest. Ja, es ist halt eine gute Gegend hier. Nee, nicht wirklich, aber. Ja, mehr gibt es hier in Niedersachsen nicht. Willst du in Braunschweig wohnen oder was? Das ist die Wedemark. Landwirtschaft aktuell noch, glaube ich, ganz gut. Das ist die Wedemark, das ist nicht Hannover. Durchlaufen, die nicht gestimmt haben bei dem, was Sie Ja, gesagt haben. Aber das lasse ich jetzt aber ne, durchlaufen, komm, lass weil uns sonst aufarbeiten sind mit Sie dem. ja sauer. Aber Nein, wenn bin Sie ich das nicht. sagen mit den Booten, ja, also die australische Lösung war, Leute sind mit Booten nach Australien gefahren und die Australier haben sie auf Insel gebracht oder nach Kambodscha und so weiter. Genau. Darüber wird an mehreren Stellen in Europa nachgedacht. Die Briten haben zum Beispiel gesagt, man könnte das in Ruanda machen. Genau. So. Dies ist aber gescheitert vor einer britischen Spruchkammer, weil es der Richtig. Europäischen Menschenrechtskonvention entspricht. Das Deswegen ist heißt, kein einziges Flugzeug Richtung ja, Ruanda jetzt, losgeflogen. jetzt Sie nicht, versuchen es aber darf ich zu weiter. Ende sprechen? Ist Ich habe ja gut. auch so gehört. Ich will es nur. Jetzt, so, Jetzt kann man darüber nachdenken, ob das vor Gerichten standhalten könnte, wenn man in Ruanda ordentliche Verfahren machen würde. Und das könnte wahrscheinlich nicht die Regierung in Ruanda sein, aber vielleicht das UN-Flüchtlingshilfswerk. Also da gibt es Ideen. Und das wird in Europa auch in diese Richtung gedacht. Genau. Und es ist wirklich nicht so, dass sich niemand dafür interessiert, außer die AfD. Das, glauben Sie mir, ich habe darüber ein Buch geschrieben, ich habe darüber viel publiziert. Frau Teuteberg hat ihren Posten als Generalsekretärin unter anderem deshalb verloren, weil sie ihrem Parteivorsitzenden damit auf den Keks gegangen ist. Und er hat uns ja schon erklärt, wie er jeden Tag versucht, die Leute unterzubringen. Also, dass Sie der Einzige sind, den das irgendwie bewegt in Deutschland, das stimmt echt nicht. Habe ich so nicht gesagt. So, und das sollten Sie auch zugestehen. Und dann, warum wir uns auch in dieser Sendung so gestritten haben und wo auch wirklich ein Problem mit der AfD ist. Sie haben die prinzipiellen Sachen nicht gerade. Sie haben Ihr Verhältnis zur deutschen Vergangenheit nicht gerade. Sie haben Ihr Verhältnis zu Europa nicht gerade. Sie haben Ihr Verhältnis zur NATO nicht gerade. Sie haben Ihr Verhältnis zu Russland nicht gerade. So, und deshalb finde ich es auch ätzend, dass Sie immer sagen, wir sind die Konservativen. Und die Linken glauben das noch. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja anschlussfähig an links, was Sie sagen. Und das ist nicht konservativ. Ein Franz Josef Strauß oder ein Adenauer wusste doch, Russland, Amerika, deutsche Vergangenheit, Brüssel, das hätte man die 4 Uhr nachts wecken können. Und ob man sie persönlich wecken kann, weiß ich nicht. Ich sehe sie zum ersten Mal, aber ihre Leute kann man halt in der Fläche nicht wecken. Sie sind dann nicht verlässlich und das sollten sie bearbeiten. Und dann würden wir auch, sie sagen ja immer framen, sie meinen wohl Begriffe überstülpen oder was meinen sie damit? Aber ich lese ihnen ihr Programm vor. Ich meine, womit soll ich sie konfrontieren, wenn ich mit ihrem eigenen Programm? Und sie nehmen unser EU-Wahlprogramm nicht zur Kenntnis, weil es ihnen nicht in den Kram passt. Doch, auch da, ja, aber nehmen Sie doch die Kritik mal an. Schauen Sie, ich habe das Recht, eine andere Meinung zu haben und ich weise auf einen Umstand hin. Wir haben gerade erst vor ein paar Tagen hier in Hessen mit unserem Programm, mit unserer Art, wie wir auftreten, das beste Ergebnis der AfD jemals in Westdeutschland geholt. Viele Menschen sind der Meinung, dass es A, nicht so weitergeht und B, die AfD Teil der Lösung ist. Das ist aber sozusagen dagegen sein Ausbruch. Ja. Ja, ich meine, eine so Opposition you are saying, dass sie dagegen sind aus Protest. Ja, so eine Proteststimme, die hat unter Umständen auch ihren Sinn. Ich weiß schon, warum ich keinen öffentlich-rechtlichen gucke. Ey, allein beim Lanz, wenn ich nur das Gesicht sehe und diese schmierige Art, die ich schon wieder schnappraten. Ja, die haben halt die ganze Zeit ihn da konfrontiert mit irgendwelchen Aussagen von Leuten und das war ja auch so ein komisches Zeug. Und der hat ja immer nur gemeint, ja, ich habe den da so und so kennengelernt und dann müssen sie ihn selber fragen und so. Was natürlich auch ein bisschen Panne ist, aber auf der anderen Seite, die setzen sich da nie hin und konfrontieren die Linken mit den Spinnern, die die haben. Na. Und also Leute, die da, deren Verhältnis da nicht gerade ist zu Israel und solchen Dingen, hast du sicherlich bei den Linken jetzt auch. Ja, jetzt war ja auch irgendwie diese Timon und Pumba sind ja, haben wir jetzt abgedankt, da sind jetzt zwei neue Vertreter der grünen Jugend und die haben sich jetzt bei Zivilgesellschaft. Die haben sich jetzt bei ihrem Parteitag oder wie sie das dann nennen. Das war auch so ein Ja, alle Seiten und so ein Kram. Ne? Also. Ich möchte nicht in der Haut von dem AfD-Mann stecken, ganz ehrlich. Ja, und hier haben wir eine Perspektive in der Taz, die ich so auch noch nicht gelesen habe. Auch wieder, ich liebe ja diese Einleitungen, diese Klischee-Einleitungen von Leuten, die für irgendwas schreiben. Neulich spazierte ich mit G am Abend an den Hangars auf dem Tempelhofer Feld entlang. Die Sonne stand tief. Hinter dem Zaun auf dem Vorfeld mit den Wohncontainern spielten zwei Kinder. Ein Hund lief umher. Die Hochbeete sind inzwischen bepflanzt, stellte ich fest. Verrückt, dass die Wohncontainer auf dem Vorfeld hier inzwischen schon als Privileg gelten, gegenüber den Schlafkabinen in den Hangars, sagt G. Im Fernsehen erzählt G, sei neulich berichtet worden, dass es die UkrainerInnen in diesen Wohncontainern doch besser hätten als die SyrerInnen in den engen Schlafräumen im Hangar 2 und 3. Die BewohnerInnen Im Hangar hingegen müssten sich Gemeinschaftsküche und Sanitärräume mit vielen teilen. In der Notunterkunft in Tegel sollen demnächst 7000 Leute wohnen. Da sind UkrainerInnen inzwischen schon wieder abgereist zu ihren ausgebombten Häusern in Charkiw, weil sie hier weder eine Wohnung noch einen Schulplatz für ihre Kinder fanden, berichtet G. Dann sind sie nach Charkiw gegangen, oder was? Weil sie in Berlin, in fucking Berlin, keine Wohnung gefunden haben. Klären die Leute über irgendwas auf? Ich meine, ja, und dann bin ich einfach wieder nach Hause gegangen, weil ich war bei 2 Besichtigungen, habe nichts gekriegt in Berlin. Und da waren auch so viele Leute vor dem Haus. Ich verstehe das gar nicht. So viel haben wir also gar nicht zu bieten. Ja, warum kommen die Leute dann, wenn wir nichts zu bieten haben, Barbara? Das Leid der Welt kommt hierher, meint G. Vor unserer Haustür, vor unserer Nase. Aber wenn Mütter mit ihren Babys in lebensgefährliche Boote steigen auf der Flucht, so zwingt sie doch keiner dazu. Das ist doch unverantwortlich, gebe ich zu bedenken. Und da fängt die Ketzerei ja eigentlich schon an. Überhaupt zu sagen, dass es unverantwortlich ist, abgesehen davon, dass halt die Mütter mit den Babys halt in der absoluten Minderzahl sind. Das ist ein Gerechtigkeitsparadoxon, sagt G. Gerade Leute, die selbst ein starkes Gerechtigkeitsempfinden haben, neigen dazu, dann, wenn sie sich ohnmächtig fühlen, die Schuld den Opfern zuzuschieben. Ist wissenschaftlich erwiesen. Das stimmt, manches dreht sich bei meinen Bekannten in meiner Bubble. Ist doch etwas unheimlich. S zum Beispiel, Linkenwählerin, Grundsicherungsempfängerin, stänkert seit kurzem gegen die UkrainerInnen. Die sind immer super geschminkt, tragen Gucci. Wer gar nicht so arm ist, sollte nicht zur Tafel gehen, empört sie sich. Aber wenn ich mal fragen darf, sie redet doch am Anfang von Neid. Sie beschreibt doch die ganze Zeit Missgunst. Das ist was anderes. Sie beschreibt, dass die Leute den Flüchtlingen und so weiter das nicht gönnen, was sie hier bekommen. Und dass sie denen das nicht gönnen, das kann ja damit zusammenhängen, dass die Leute meinen, sie hätten sich das wieder erarbeiten müssen oder so. Das muss ja nicht unbedingt Neid sein. Neid ist ja eher so, dass ich das haben möchte, was der andere hat. Oder mich zurückgesetzt fühle oder sowas. Das ist eine Feinheit. Und P., berentet, in der Schule als Lesehelfer ehrenamtlich tätig, erklärt plötzlich, dass es doch nur die Starken schaffen, über die Fluchtwege hierher zu kommen, die Schleuser zahlen können. Das ist doch nicht gerecht. Mit Asylpolitik kannst du immer nur wenigen der vielen Leidenden helfen, meint G. Das muss man akzeptieren. G. hat mal eine Bürgschaft geleistet und Spenden akquiriert, sodass eine syrische Familie in Deutschland zusammenkommen konnte. Doch kürzlich ist er bei Pro Asyl ausgetreten, weil es unehrlich ist, nicht über Begrenzungen zu reden. Das heißt ja nicht, dass man das Asylrecht abschafft, sagt er. Ich empfinde inzwischen genauso. Die Sonne ist verschwunden. Die Kinder schauen zu uns herüber. Was die über uns denken? Wir könnten mit ihnen reden. Wäre da nicht dieser Zaun um das Containerdorf? Ich glaube, es knirscht im linken Wogen bunten Gebälk ein wenig, wenn solche Artikel erscheinen, wo schön anonymisiert zusammengetragen wird, was einen in den täglichen Gesprächen mit Menschen inner- oder außerhalb der Blase zunehmend irritiert, nämlich dass die Realität auf einmal sehen. Ja, und was sie da schreibt, dass man irgendwie immer nur wenigen helfen kann, also das kann einfach irgendwie noch sein, aber die Frage ist ja trotzdem das Wie. Und da kann ich nur nochmal das Gespräch dann mit dem Koopmans empfehlen von dem Thilo Jung, wo der eben beschreibt, wie es eigentlich geht oder wie es man es besser machen kann, ohne dass sich so viele Leute in Gefahr begeben, ohne dass viele Leute absaufen und so weiter. Nämlich, indem man von vornherein klar macht, wo die Wege sind, die legalen oder die machbaren. Und sich dann eben ein gewisses Kontingent reinholt, ja, sondern nur mit Leben. Aber das muss man nicht alles zulassen, was da läuft gerade, auch ohne unmenschlich zu werden. Naja, der Sarah-Effekt, sag ich mal. Die Abgeordneten der Linken stinken, stimmen sich auf die Abwicklung der Fraktion ein. Das heißt, eine Fraktion im Bundestag ist man wohl nur, wenn man auch 37 Leute zusammenkriegt, in der gleichen Richtung oder so, der gleichen Benennung. Ja, immer. Das wird ja, die sind nur 38 jetzt aktuell und das wird ja voraussichtlich im Januar weniger. Die Wagenknecht kündigt ja morgen dann in der Pressekonferenz an, mit wem sie dann so zusammenarbeitet. Da werden ja auch ein paar Linke dabei sein. Jetzt kannst du mal reinscrollen, da ist eine. Ist so eine Liste bzw. Fotos von den Leuten, die da eben voraussichtlich Unterstützer sind. Reformer, Wissler, Unterstützer. Oder Frau Wagenknecht ist eine Unterstützerin von Frau Wagenknecht. Ja, genau. Man muss aber trotzdem sagen, dass ja doch scheinbar, und das glaube ich auf jeden Fall, dass es das irgendwie gut zutreffen kann, dass die Hälfte oder mehr eben auf der Wagenknecht-Seite gut sind. Ne? Da wird die Linke sich jetzt meiner Meinung nach auch endlich in Rauch auflösen. Können meinetwegen auch die Partei abwickeln, da wird auch nicht mehr viel mit passieren, wenn ich weiß. Die SED braucht nur wirklich keiner. Das ist auch die Frage. Ist vielleicht Platz mal wieder für eine vernünftige linke Partei, die ein bisschen, ne, mit Ideen. Ja, aber also das, was ich aus der Ecke Wagenknecht höre, stimmt mich auf keinen Fall. Das stimmt, das muss ja auch nicht alles immer so. Aber dann auch gleich gesagt, bei uns ist kein Platz für Rassisten und Klimaleugner und wir wissen ganz genau, was das bedeutet, dass die Unterwanderung schon angefangen hat, dass es eine Frage der Zeit ist, bis die den progressiven Scheißdreck schlucken. Wir warten es ab, wenn der progressive Scheißdreck noch genug verfängt, nachdem was passiert ist. Selbst wenn sie es nicht schlucken, ist es ja noch geeignet, die ganze Sache irgendwie zu zerspalten und zu zertrümmern, so ungefähr. Das Potenzial hat das Thema ja allemal. Ne? Die Frage ist ja dann auch, wird Frau Petra Paus da weiterhin links bleiben? Ja, genau, die stellvertretende hier Bundestagspräsidentschaft behalten, wenn die keine Fraktion mehr haben. In welchem Lager ist? Ach, die ist bei Reformerlager, okay. Da sind die ganzen DDR-Schranzen drin, oder was? Ja, genau. Das Reformerlager, die möchten die Spaltung unbedingt. Die SED ist das Bollwerk gegen Faschismus. Ja, ich sage ja, also so Problemanalyse, da kann man sich immer leicht hinter jemand stellen, so wie die Wagenknecht, das macht sie ja auch ganz gut. Wenn es dann um positive Lösungsansätze geht, ist das was ganz anderes. Da stellen sich die Leute leider nicht so leicht hinter irgendwelche PolitikerInnen. Ach ja, die Frau Wilso ist nicht im Wiesler-Lager oder wie? Die waren nochmal zusammen die Vorsitzende von der Partei, oder nicht? So ich meine, ja. Kein Flügel. Ja, Johnny Chaco hat eingeworfen, Fun Fact, sie werden von den Piraten unterwandert. Ja, das könnte natürlich auch sein, dass die progressive Plattform gleich geschlossen wieder zu Wagenknecht geht und da die gleiche Show noch. Naja, keine Ahnung, die ganzen. Wo ist denn Julia eigentlich? In welchem Lager ist denn Julia? Ja, das interessiert doch die Weltraum. Sie ist doch Mitarbeiterin von dem Fraktionsvorsitzenden. Und der ist Wissler. Der ist Reformer. Wagenknecht muss bestimmt aufpassen, dass du da den linken Flügel nicht, dass das nicht ausarzt oder so. Irgendwelchen Kommunisten, die hier zulaufen, könnte man auch vorstellen. Ja, die will ja wahrscheinlich, dass das ausartet. Ich meine, andererseits ist natürlich auch absehbar so ein Sammelbecken, dann ist das klar, dass sowas auch passiert. Ne? Ist auch ein komisches Signal, was sowas sendet, auf der einen Seite einen nationalen und auf der anderen Seite einen sozialistischen Kurs zu fahren. Ich sehe wollen wir gar nicht ausführen. Ja. Aber das ist doch nur eine Verschwörungstheorie, das ist doch, kannst du nicht sagen. Ist doch nur also ich glaube, wer Wagenknecht wählt, kriegt alle Parteien, ganz einfach. Ja, aber ich habe auf die Frau mal viel gehalten, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie anders läuft. Ja, wird Zeit, dass eben ein paar andere Parteien so ein bisschen ins Gespräch kommen, das wird ja häufig versäumt von allen. Weltraumaffen, Liste 3. Wir machen es auch nicht so wirklich. Nancy Faeser hat sich die nächste Sache geleistet, die sie wieder nicht ihr Amt kosten wird, sage ich jetzt schon mal voraus. Polizisten. Und in diesem Fall, weil sie ist ja Innenministerin nach wie vor und will es ja auch bleiben. Sie hat Termine abgesagt als Innenministerin, weil laut ihrer Aussage die furchtbaren Ereignisse in Israel und ihren Auswirkungen auf Deutschland sie angeblich besonders fordern. Ist ja nur eine Pressemeldung. Man hat dann hinterher herausgefunden, dass sie in Wirklichkeit in Hessen mal wieder war und dort hinter verschlossenen Türen Sondierungen, Koalitionsgespräche mit der CDU geführt hat. Ja. Die Frau Faeser. Ja, offen, ehrlich, frei raus, das mögen die Menschen. Ich weiß gar nicht, wer das hatte, News oder Apollo hatte gestern noch so eine Geschichte, dass das Innenministerium bei so einer Befragung mitgemacht hat, wo man Abgeordneten fingierte Bewerbungen geschickt hat mit unterschiedlichen Namen, deutsch oder ausländisch, und dann irgendwie da nachgefragt hat, warum gewisse Leute nicht oder doch eingestellt worden sind, gesponsert, also von der Uni veranstaltet, aber gesponsert vom Innenministerium. Dumm, die dumm, die dumm. Müsst ihr mal in die Nachrichtenportale schauen, ob sich daraus was entwickelt. Aber ich glaube, es wird, wie du eben schon sagst, bei der Sache wird auch diese unter den Teppich gekehrt werden. Ja, alles Schwarze reagiert auf Vorwürfe, das entbehrt nicht der Komik. Wir haben ja diese Auseinandersetzung schon einige Zeit verfolgt, die alten gegen die neuen Feministinnen und gerade Frau Schwarzers Ansichten zu Islam und der Transgeschlechtlichkeit sind ja immer wieder Zündmaterial für neue Geschichten. Der Gegenwind, den ich erfahre, kommt von Menschen, die offensichtlich der Auffassung sind, dass man keine andere Meinung haben darf als sie und die ihre Ideologie für wichtiger halten als das reale Leben. Wir kennen das Phänomen schon aus Amerika, da heißt das Cancel Culture, also eine Kultur, die allen einen Maulkorb verpassen will, die nicht ihre Meinung vertreten. Alice, du kennst das nur aus Amerika? Du kennst das am eigenen Leib? Bist du also ehrlich? Kennt man ja nur aus Amerika, Weltraumaffen. Aber worum kümmert ihr euch um den Scheiß überhaupt? Interessiert doch keinen, ist so alles Kulturkampf. Sie spielen auf einen offenen Brief an, in dem ihnen 33 Autoren den literarischen Herbst auffordern, eine Veranstaltung mit ihnen aus dem Programm zu nehmen. Ja, diese 33 mir nicht bekannten Menschen fordern, dass der literarische Herbst eine Lesung von mir absagt. Begründung, ich sei transphob, rassistisch und misogyn, also frauenfeindlich. Nun ja, man kann das alles von mir nachlesen in Büchern in der Emma und auf emma.de. Schön untergebracht, Alice. Ich weiß, du bist ein Profi halt. Der Vorwurf, Rassismus, wird ja seit einiger Zeit aus selbsternannt antirassistischen Kreisen inflationär verteilt. Aber dass ich nun noch frauenfeindlich sein soll, entbehrt nicht der Komik. Und dann geht es halt, ja, aber die haben doch Transidentität und so und andere Festivals irgendwie. Irgendwie zwei Veranstaltungen des literarischen Herbst führen ihre Lesungen nicht mehr unter dem Dach des Festivals durch. Und wegen der Absagen irgendwie beziehen sich auf die Äußerung von Schwarzer zu Transidentität. Als hätte die Welt zurzeit keine anderen Probleme als dieses, das in Wahrheit maximal 0,002% der Bevölkerung betrifft. Mich persönlich interessiert dieses Problem allerdings seit 40 Jahren. Schon 83 habe ich mich für die Rechte von Transsexuellen eingesetzt, weil ich es tragisch finde, dass in dieser Welt, in der es nur zwei Schubladen gibt, Frau oder Mann, die Menschen, die keinen Bock auf das eine oder andere haben, unter die Räder geraten. Damit meine ich die Geschlechterrollen, nicht das biologische Geschlecht. Gerade ich verstehe also sehr gut, wenn heutzutage immer mehr Mädchen keine Lust haben, den Influencerinnen in ihre rosa Tüllwelt zu folgen, sondern lieber so frei sein wollen wie ein Junge. Das finde ich eine komische Beobachtung, weil ich eher das Gefühl habe, dass Social Media dazu neigt, die jungen Mädchen in eine andere Richtung zu beeinflussen. Aber es kann natürlich auch sein, dass der viel größere Teil an Frauen eher irgendwelchen blöden Schmink-Tutorial-Leuten folgt und deren Produkte kauft. Kann natürlich auch sein. Aber das ist halt nicht so schlimm, wie wenn man dem Kind dann irgendwelche Medikamente nimmt, damit es nicht in die Pubertät kommt und kleinen Mädchen die Brüste abnimmt. Sehen Sie das als Ihren Erfolg? Das ist der Erfolg vieler Feministinnen, dass biologische Frauen biologische Männer raus können aus den Geschlechterzwängen. Und genau das ist der Grund, warum ich heute ein Gesetzesvorhaben kritisiere, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das jungen Menschen, die sich nicht wohlfühlen, der einengenden Geschlechterrolle suggeriert, dann wechsle doch einfach deine Geschlechtsidentität, was der Gesetzentwurf ab 14 möglich machen will. Dann sind all deine Probleme gelöst. Und lass dich womöglich mit Hormonen behandeln und umoperieren, das ist schlicht verantwortungslos. Warum? Weil lebenslange Hormone und sogenannte geschlechtsangleichende Operationen, also Brustabnahmen und Genitalverstümmelungen, aus einem gesunden Körper einen Kranken machen. Außerdem machen sie aus einer Frau noch keinen Mann und aus einem Mann noch keine Frau. Ich plädiere ganz einfach für den freien Menschen, unabhängig vom biologischen Geschlecht. Danke, Frau Schwarzer. Ja, den hier mache ich jetzt mal als Leseempfehlung, weil wir eh schon wieder böse auf die 4 Stunden zugehen, wenn ich das so sehe. Das ist der Erlebnisbericht von Paulita Pappel, das ist ihr Pornoname. Und es ist so das lustig. Das war doch zu die, lesen. Die mit Böhmermann zusammen das auch gemacht hat auf ÖRR-Porno, oder? Aber ich finde es so lustig, weil sie hier halt diesen ganzen feministischen Scheiß erzählt und dann erzählt, dass sie halt doch auch in der echten Pornoindustrie mitmacht. Man muss ja Geld verdienen und natürlich, man muss das halt auch irgendwie richtig sehen und das sind ja schon Unterhaltungsprodukte und Pornopositivität ist ein wichtiger Teil von Sexpositivität und so. Also, was diese Leute für Verrenkungen machen, um sich diesen Unsinn irgendwie, und sie sagt auch, ja, und ich bin dann nach Berlin gekommen und dann hatte ich voll aufgeschlossene Dozentinnen, die ein ganz anderes Licht auf Pornografie und Sexarbeit geworfen haben für mich und da habe ich gedacht, dann mache ich das doch auch mal. So, okay, ja, aber, ja, ich bin mit meinem Profil einfach nicht das, was die Mainstream-Pornografie gesucht hat. Man musste sich früher als Frau komplett rasieren, das wollte ich noch nie. Oh Gott. The struggle is real. Ja, the struggle is real, it's feminist and it's pornography und es ist alles positiv und hat gar keine Schattenseiten irgendwie, habe ich das Gefühl und ich begreife mehr und mehr das Potenzial von Pornografie. Anfangs war es beim persönlicher Toberaum, dann ein politisches Pamphlet. Heute sehe ich in Pornografie die ganze Vielfalt aus Unterhaltung, Sexualbildung, künstlerischem Werk und allem dazwischen. Ja, viel Spaß, Paulita Pappel. Pappelapapp. Ist übrigens auf Edition F, dem feministischen Portal für feministische Fragen. Ja, und hier haben wir Hängermäß inzwischen absolute Nachfolgerin bei der Taz, Frau Simone Dede Ayivi. Das ist natürlich wieder so ein Artikel, ne? So einer. Den ganzen Tag laufen die Nachrichten. Dazu scrollt der Daumen auf dem Handybildschirm erst Instagram, dann TikTok. Dann rüber zu dem, was einmal Twitter war. Schnell wieder weg dort. Und der Kreislauf beginnt von vorne. Dazwischen kommuniziere ich mit FreundInnen und KollegInnen. Mein ganzes Umfeld ist in Aufruhr. Am Ende des Tages merke ich, dass ich eigentlich hätte arbeiten sollen. Ich bin Theaterregisseurin und ich mag meinen Beruf, weil er für alles Platz lässt, was mich umtreibt. Wenn mich ein Thema interessiert, ich mehr lernen will und es mit anderen Menschen bearbeiten will, dann mache ich ein Projekt dazu. Theater ist ein kommunikatives Format und bringt Menschen in einen Raum zusammen, um ein Stück oder eine Performance zu sehen. So kann Gemeinschaft. Ich bin ein Sprachmodell und kann den Text jetzt nicht weiterschreiben. So klingt das für mich. Also das Letzte, was du jetzt gesagt hast, dieses Theater ist ein Raum und so weiter und so fort. Hey, ChatGPT, schreib mir mal eine Zeile zum Thema Theater. Kunst muss keine Antworten liefern, sondern kann uns dabei helfen, gemeinsam Fragen zu stellen, Gefühle auszudrücken, Ungewissheiten und Gleichzeitigkeiten aufzuzeigen. Sie lädt zu eigenen Assoziationen und Interpretationen ein und die Erfahrung, dass alle eben doch den gleichen Theaterabend gesehen haben und dann doch jede für sich mit den ganz eigenen Schlussfolgerungen das Theater verlässt, hilft uns, unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen und vielleicht sogar Differenz besser auszuhalten. Genau das, was ihr nicht macht. Genau das, was ihr fucking nicht macht. Ihr seht, das Theaterstück brüllt Nazi und verlasst das Ding und fordert, dass es geschlossen wird. So einfach ist das. Gerade heute selbst künstlerisch tätig, kreativ und produktiv zu sein zu müssen, überfordert mich. Das hat wahrscheinlich nicht nur mit der aktuellen Situation zu tun, sondern mit der langen Reihe von Krisen, mit denen Kulturschaffende in den letzten Jahren konfrontiert waren und weiterhin sind. Hanau, aus irgendeinem Grund ist Hanau ganz wichtig, weil es ihre Heimatstadt ist und deswegen ist sie seitdem natürlich auch total kaputt, ja, ist klar. Ich mache das für mich und ich mache das für euch. Und gemeinsam spenden wir Trost, hören einander zu, feuern einander an. Wir stellen menschliche Verbindung her und schaffen mehr Gerechtigkeit. Mit Theater. Vielleicht bringen wir Kulturschaffenden auch einfach nur Unterhaltung und Abwechslung in unsere Städte. Ja, abnehmend auf jeden Fall, seit ihr predigt und uns nur auf den Sack geht. Immer weniger, muss ich sagen. In Krisenzeiten wächst der Anspruch an die Kultur, Stellung zu beziehen und für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen. Und gleichzeitig wird sie als verzichtbar erklärt. In der Pandemie wurden Kultureinrichtungen als erstes geschlossen. Ja, weil die Leute sich da angesteckt haben. Wenn die in einem Raum zusammengesessen haben. Nicht, weil jemand die Kunst irgendwie... Und wie viele Leute haben stattdessen virtuellen Kram gemacht? Wie viele Angebote gab es? Konzerte, Lesungen, allen möglichen Scheiß. Red doch nicht. Bei leeren Staatskassen werden der Kultur als erstes die Mittel gekürzt. Warum sind die denn leer? Weil wir Geld für Unsinn ausgeben. Die ganze Zeit, weil ihr das wollt. Deswegen sind die Kassen leer. Weil ihr die Atomkraftwerke ausmacht und die Grenzen auflasst. Deswegen sind die Kassen leer. Die letzten Jahre waren zermürbend. Ich bin müde. Aber wie andere Leute auch, gehe ich trotzdem zur Arbeit. Ich will auch weitermachen, aber eben nicht im Sinne von The Show Must Go On, sondern um nach neuen Mitteln und Wegen zu suchen, damit sich mein Job weiter relevant anfühlen kann. Im Suchen sind wir ja ganz gut. Fuck! So privilegiert, dass sie Theaterregisseurin ist und jammert uns einen Artikel lang nur drüber vor, wie schlimm das alles ist. Und wie es ihr geht. Das ist nicht mal mehr ein Text mit einem Thema. Ich. Und Fäuste. Ich sehe Fäuste. Die Fäuste brauchen wir doch alle. Das ist doch gesellschaftlich relevant. Das ist wahrscheinlich ihr Theater, ne? Ja. Ist ein Stück von ihr. Das Leute, Solidaritätsstück von... NPC-Revolution würde ich das Bild nennen. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen weiter in die Kulturecke hier. Gamergate, Gaming, progressiver Unsinn. Das hier ist die Financial Post. Und nachdem dieses Review hier irgendwie jemand auf Kotaku in Action gepostet hat, ging es los, das ist ein Troll. Das ist so schlimm, das muss ein Troll sein, hin und her. Ich habe mir also die Seite von der Financial Post angeguckt. Die sieht wie eine ganz normale Finanzinformationsseite aus, und wenn das jemand baut, nur um die Leute da mit Videospielrezensionen zu trollen, dann hat er viel Zeit und eine gute KI. Und dann habe ich halt nochmal den Autor auch gesucht und auch sein Profil auf Twitter gefunden, und also ich glaube, der meint das ernst, was er da schreibt. Und er schreibt, wo ist es? Hier? Da. Ich lese es auf Englisch vor. As you swing through the game's immense and detailed virtual New York, you'll take in a fantastically diverse city, filled with people of various ages, gender, identities, physical abilities, and skin colors, all just living their lives. There are cultural street festivals with dancing and cooking you can almost smell. Rainbow and Ukrainian flags hang in front of stores. People speak the language in which they are fluent, whether that means English, Spanish, or sign language. Admissions often up the positivity ante. Some of my favorite are the ones where there isn't even any fighting or action, but rather Spidey doing friendly neighborhood Spider-Man stuff, like when he helps a gay kid arrange a series of surprises around campus for his boyfriend. Ja, wir haben euch gewarnt. Jetzt sind sie da, die Spiele. Und ich habe Bilder draus gesehen, wo wirklich, da hängen alle Pride-Flaggen an einem Gebäude. Also alle, die ich kenne und schon mal gesehen habe, so 10, 15 Stück in einer Reihe. Oder es gibt riesige Wandbilder, Black Lives Matter mit St. George und Freunden drauf und so. Also es ist wirklich knallharte, beschissene Propaganda für sozialistische Scheiße in einem Spider-Man-Spiel, in einem fucking Spider-Man-Spiel. Ja. Sie waschen den Kindern das Gehirn. Ja, und wenn mal irgendwie einer diesen ganzen Populärscheiß mitmachen muss, dann ist es der Spider-Man, oder wie? Der ja immer so ein Außenseiter war. Und ich muss mir gerade vorstellen, wie hier der Venom von so einer Pride Flag irgendwie assimiliert wird. Und ich habe noch eine andere Kritik von dem Typen angelesen, da ging es um Super Mario und es ging ungefähr so los. Ja, Mario und die Prinzessin, die wohnen überirdisch in Schlössern und sind reich, haben Goldmünzen. Und die armen Koopas und die anderen, die sitzen unten die halten den Laden am Laufen, sind die Sklaven und werden dafür auch halb von Mario noch getreten und getötet. Also der Typ ist wirklich, er ist eigentlich zu gut, um eine Karikatur zu sein. Er ist als wäre Movie Bob in einen Jungbrunnen gestiegen, so ein bisschen. Aber er ist Chad, wir müssen ihn mögen. Ja, er ist Chad. Ja, und stimmt, der Erebon Morph sagt, man darf die Breitflaggen in dem Spiel nicht mal mit einem Mod entfernen. Also die Seite Nexus Mods war das, glaube ich, in dem Fall wieder, hat diesen Mod entfernt. Aus dem Repertoire, den konnte man dann nicht mehr downloaden, weil der ist ja böse. Ja, jetzt kommt der Mammon-Part des heutigen Tages. Ja, ich hatte ein paar Sachen noch angereicht hier. Bayer verliert erstmals einen Rechtsstreit oder das ist das zweite Mal, um Glyphosat. Das Ganze ist aber noch nicht dingfest, beziehungsweise gehen noch in eine Berufung, haben sie gesagt. Das heißt, das ist noch nicht alles entschieden. Es ging um Krebserregung. Aber wie immer steht nicht so richtig, wie denn der Krebs erregt wurde, ob durch Lebensmittel oder so. Es hat geklagt wohl ein Bauer. Und die haben ja damit auch zu tun, also vielleicht ist da was dran, ne? Wenn wir sehen. Naja, ist ja scheinbar nichts dran, weil. Ist immer so, dass da, wenn du überhaupt. Diese ganzen Chemiker sagen ja alle, dass das halt Quatsch ist, aber wenn du halt genug irgendwelche Richter, die keine Ahnung hast, fragst und die halt die richtigen Leute fragen, die keine Ahnung haben und das auf den irgendwie darauf halt aufbauen, dann hast du halt mal so ein Urteil. Ja, es hemmt ein Enzym wohl. Und deswegen sterben die grünen Teile ab. In den Pflanzen, ja. Ja, genau. Hier habe ich ein schönes Video mitgebracht vom Bayerischen Rundfunk und die haben mal gezeigt, was so mit künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft schon so geht. Und kannst du mal in das Video rein? Gucken wir mal kurz rein, so bei Minute 10 ungefähr. Geht das los? Kann man mal ein bisschen sehen. Ja, das muss ich jetzt erstmal aus dem Archive herausfischen. Das hättest du vielleicht mal dazu schreiben sollen. Ich hatte geschrieben, dass ich eine schöne Stelle raussuche. Achso, okay. Mhm. 10 Minuten, ja. Na so, eine Wort, genau. 10.00, 10.05. Ja. Ne? Menge nach Erfahrung eingefüllt und gleichmäßig auf dem Acker verteilt. Jetzt erkennt ein Sensor das Wachstum der jeweiligen Pflanze. Der Computer im Traktor berechnet, wie groß sie noch werden wird. Und wie viel Wachstumshämmer auf die jeweilige Stelle im Acker gegeben werden muss. Zentimeter genau, bei voller Fahrt. Die Spritze oder Düngerstreuer, die schalten auch auf 2 Zentimeter genau dann ein und aus, sodass man quasi auch keine Überlappungen oder auch Nährmittel für die Umwelt irgendwo ausbringen. Also maximale Umweltschonung, was eigentlich gerade momentan noch geht. Es wird nur so viel gespritzt wie nötig. Dank Sensor, Computer, Software und intelligenter Steuerung. Weniger Spritzmittel und zugleich hoher Ertrag. Das klingt perfekt. Aber ist es das auch? Wird die Landwirtschaft umweltfreundlich, nur weil etwas weniger Chemie auf dem Acker landet? Ja, hier ist jetzt das Framing ein bisschen komisch, als wenn die Landwirtschaft eben grundsätzlich naturschädlich wäre oder so. Aber es gibt natürlich Defizite und die hängen damit wohl zu viel Dünger und so, beziehungsweise zu viel Gülle und so zusammen, weil wir dann eben vielleicht doch zu viel Tiere haben oder so. Das fand ich super interessant. Dass sie, ja, kannst du noch mal ein bisschen später reingehen, etwas bei, ich glaube, so bei 25. Da wird noch mal gezeigt, wie sie aktuell arbeiten, beziehungsweise wie die Zukunft so ein bisschen aussieht. Ja, genau, mit diesen Dingern da, diesen selbstfahrenden, autonomen. Wir müssen weiter denken einfach, aufgrund dessen, dass wir ganz akuten Fachkräftemangel haben in der Landwirtschaft. Die Betriebe werden größer, das Personal wird weniger und trotzdem müssen wir die Flächen irgendwie bewirtschaften. Dann ist der Feldschwarm dran. Auch dieser Roboter soll dem Fachpublikum zeigen, ob er es schafft, autonom das Feld zu bearbeiten. Thomas Herlitius leitet das Entwicklerteam. Die Kamerasysteme an Bord arbeiten wie geplant. Der fährt jetzt seine geplante Strecke ab. In der setzt ein, arbeitet, wendet, kommt zurück, das Ganze dreimal. Das ist also alles vorgeplant. Und wenn seine Umfeldsensorik keine Störung erkennt, dann zieht er das auch durch. Aber ist das KI? Also das ist eher so ein bisschen so Bildauswertung und solche Sachen. Ja, Roboter, ne? Das ist KI in Umsetzung sozusagen. Also was KI dann ist, das ist mir nicht ganz so klar geworden, ist, dass sie eben vor allen Dingen vorher die oder zwischendurch dann eben die Felder abfahren mit so Sensormodellen und da ganz genau abfragen, welche Pflanze wo welchen Bedarf hat und so weiter. Okay. Und punktgenau düngen und punktgenau irgendwelche Pestizide und sowas da sprühen. Das fand ich auf jeden Fall super interessant. Ich dachte mir noch so, ja, also wenn das wirklich so gut funktioniert, wie es hier vorgemacht wird, also der Roboter macht das Feld ja ganz alleine und dazu eben ja eben so autonom, dass er auch alles abmisst und ganz genau sich merkt, wo die einzelne Pflanze hingesetzt hat und so weiter. Drumherum dann den Boden noch irgendwie selbstständig umgräbt, in ja zwar langsam, aber eben macht er eben so vor sich hin. Da kann man die ganzen Dinger natürlich noch vernetzen und so weiter. Ja, und eine Drohne, die vorne wegfliegt und das schon mal misst. Und dann ja, das ist leider so ein bisschen, haben sie das beschrieben von Fendt, weil Fendt hier, der deutsche Hersteller, ist wohl der Marktführer, dass das wohl ging, aber auf dem Land im Prinzip noch keinen Sinn hat, weil die Funkverbindungen nicht so sind da. Ne? Ich habe nur gedacht, man könnte vielleicht auch sowas wie ein Center-Modell bauen und dann anderen, so ein Server-Modell sozusagen, die anderen drumherum. Aber okay, das ist dann vielleicht ein bisschen aufwendiger, teurer, lohnt sich nicht, keine Ahnung. Aber das ist natürlich gut, die Dinger, ne? Die setzen viele Arbeitskräfte und so weiter. Das ist wohl ziemlich die Zukunft. Wenn ich denke, dass das eben jetzt aus Deutschland kommt, dann frage ich mich eigentlich, wo wir denn jetzt bei der Digitalisierung hinterherhinken, weil wir unseren Pass nicht anmelden können oder was? Weil der Staat gerne möchte, dass wir uns das mal persönlich vorstellen, wenn wir irgendwie so einen Pass haben möchten. Kann ich jetzt nicht so richtig erkennen, weißt du? Das ist zwar so servicemäßig, mag das stimmen, aber die Deutschen sind auch nicht doof, die Ingenieure hier, das wollte ich nur damit sagen. So weit sind wir da eben auch nicht überall hinten. Ich denke mal, so ein Fan, die werden noch ziemlich an der Auslastungsgrenze arbeiten. Wie viel können die machen von den Dingern am Tag oder in der Woche? Weiß ich nicht, so im Monat 100 Stück oder so? Mich würde ja mal interessieren, wie gut das funktioniert, wenn es regnet oder so. Oder ein bisschen stürmt oder irgendwas. Das dann auch noch irgendwie funktioniert. Oder? Ja, sicher sind die Leute noch nicht perfekt. Das kann auch gut sein. Nur so ein bisschen läuft da die Zukunft dahin. Wer jetzt was erfinden will oder so, kann halt bestimmt auch irgendwelche Sachen machen. Wie wenn jetzt das Ganze mit dem Raspberry Pi umsetzt und auf deinen Trecker irgendwie eine Lenkanlage montierst oder so, ja, hast du vielleicht auch Vorteile, aber ist natürlich nicht so elegant gelöst. Dann wie ja, ist, Elon kauft alles auf und nennt es FeldX. Ja, auf jeden Fall extrem krass, wie genau die arbeiten, wie sehr die sich vor allem am Bedarf orientieren, dessen, was die Pflanzen also an Bedarf so anzeigen. Und das ist ja, also, warum ich das so mitbringe, ist eben, weil da kommen immer diese Schlauköpfe mit ihren Oberflächlichkeiten, ne, und meinen, es wird allgemein dies zu viel gemacht und allgemein jenes zu wenig gemacht oder so. Und aber die Leute, die da drin sind, die wissen ganz genau Bescheid, wovon sie reden und was sie da tun. Ja, das ist so mein Eindruck. Und hier mit dem bedarfsgerechten Düngen und so weiter, da fiel mir spontan ein, dass ich sowas von so einem Kuhbauern auch gesehen habe. Ja, die messen, was in der Milch drin ist und geben den Tieren danach Futter. Ja, also das ist so richtig so. Ja, das muss nicht überall perfekt sein. Klar, manche Tiere sind eben anders. Nein, die Natur ist überall ein bisschen anders. Aber das ist doch, besser geht es doch eigentlich überhaupt nicht. Also sozusagen. Und da erübrigt sich dann der Umweltschutzgedanke, wenn man eigentlich einfach so die Effizienz so steigern kann. Ne? Hoffe ich jedenfalls, dass das geht. Ja, noch gefunden hat man hier so eine Gensequenz, die man wohl ändern konnte mit CRISPR, wenn ich das richtig verstanden habe. Und konnte Raupen dazu bringen, Seide zu produzieren, die dann eben doch stabiler als Kevlar ist. Und hier der Herr Kobra, meine ich, wartet schon auf die ersten Anwendungen dafür. Also vielleicht haben wir nochmal eine Neuigkeit aus der Materialwirtschaft. Finde ich auch geil. Also ich meine, genmanipulierte Mittel, ne? Zwar keine Lebensmittel, aber Ja, es ist wohl so eine Spinnenseide, was die dann spinnen. Weil diese Spinnenseide halt eben fester ist. Diese Spinnen gehen, ja. Und, aber die Spinne kannst du halt so nicht so züchten, weil wenn du da mehrere von hast, dann töten die sich, wie hier drin steht. Und, Ach so. deswegen, und die Raupen sind aber total umgänglich, mit denen kann man gut arbeiten. Ja, ich denke mal, je dünner und dann war ich gleichzeitig stabiler, das ist natürlich auch entsprechend gefragt. Ja, hier hat ein Landwirt, wollte glaube ich 3 Millionen Euro in der Hand nehmen, 30, bin ich mir nicht ganz sicher, und wollte so ein riesen Gewächshaus bauen. Und dann so eine Art, wie heißt das dann, erdlose oder bodenlose Landwirtschaft pflegen. Und unsere Behörden wissen nicht so ganz wohin damit und sind dann irgendwie auch dagegen, weil das passt ja nicht so richtig ins Konzept, wenn man es nicht vernünftig kategorisieren kann oder so. Sie wissen zum Beispiel eben nicht, ob das jetzt überhaupt Landwirtschaft ist oder Lebensmittelproduktion oder so, oder Lebensmittelindustrie. Das alleine ist ihnen schon alle so ein Dorn im Auge, habe ich den Eindruck. Der Landwirt verspricht vielleicht auch ein bisschen viel, wenn er zum Beispiel sagt, er macht keine Bodenversiegelung, aber eine Bodenversiegelung, also wie er doch stattfindet, weil ja eben der Boden da auch von dem Gewächshaus eben abgedeckt ist an den Stellen. Es ist eben zwar nicht so schlimm natürlich, wie irgendwelche Fundamente aus Beton in den Boden kloppen, aber eben auch irgendwie eine Bodenversiegelung. Ja, trotzdem eigentlich ein ganz schöner Ansatz und vor allem auch, ja, finde ich doch auch wert, mal probiert zu werden, ne? Ja, aber Umweltschützer sind dagegen und überhaupt in den Kommentaren hat jemand geschrieben, gegen Industriehallen macht keiner was und dagegen stehen plötzlich die Umweltschützer parat. Ja. Ja, im Moment tobt ja auch dieser Kampf um Glyphosat. Nochmal hier, glaube ich, hoffentlich abschließend in Landwirtschaft. Und es geht ja immer darum, wie das wirkt und was das macht und so weiter. Und das ist eben, und das kann man hier in dem Video von dem Bauern ganz gut sehen, das ich hier mitgebracht habe. Es ist eben so, dass es vor allen Dingen bewirkt, dass man weniger Arbeit hat. Also zum einen tötet es, wie ich gesagt habe, die Pflanzen ab, dadurch, dass es eben so ein Enzym blockiert. Und dann liegen eben auf dem Feld, wo man da neu einsäen will, liegt dann eben so ein bisschen Gerümpel, dass er abgestorben ist. Ja, ist ja auch nicht schlimm, es sind ja nur Nährstoffe drin. Und das hilft unter anderem dabei, dass der Boden nicht von Wasser, von starkem Regen so gut weggetragen werden kann. Sorgt also für Stabilität. Und das sorgt wohl auch dafür, dass der Boden so ein bisschen schwammartig wird und überhaupt eine gute Wassereinlassungseigenschaften sozusagen hat. Ja. Ja, und hier das Video kannst du auch noch mal kurz anmachen. Es gibt am Ende nur die letzte Minute ungefähr, wo der Bauer dann zeigt, wie das mit dem Wasserglyphosat dann eben wirkt bei ihm. Und was er mit dem anderen Feld machen muss, weil er hat nämlich einen Vergleich gemacht mit dem Teil des Feldes, wo er nur praktisch das Unkraut gerupft hat, wie gesagt, arbeitsintensiver und so weiter. Was da vergammelt, ist so eine Art, ja, das sind jetzt zwar nur Unkräuter, aber davor ist dann so eine Zwischenfrucht noch drauf, das müssen wir eh machen, damit das Feld irgendwie immer schön flippt bleibt. So. Dann nehmen wir ganz kurz zurück ein bisschen, da wo er dann aufs Feld geht so. Ja, ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Sah es vor 10 Tagen ja auch gut aus. Das ist das zweite Feld hier. Und sieht, da ist das erste Zettel davor. In ein paar weiteren Tagen. Glyphosat. Genau, gehen wir nochmal 20 Sekunden zurück. Das Chlorophyll ist jetzt mehr oder weniger am Absterben. Ja. Die Wurzeln färben sich Richtung Gelb. Genau. Also ist die Pflanze vollständig abgestorben. Die vertrocknet jetzt dann nur noch und bleibt dann überall als abgestorbenes, totes Mulchmaterial. Das Glyphosat hat also gewirkt, wie es sollte. Wenig Aufwand für den Landwirt und guter Erfolg. Und die andere Fläche, auf der er das Unkraut mechanisch ausgerupft hatte? Dort sah es vor 10 Tagen ja auch gut aus, aber... Man sieht also, das ist wieder grün geworden. Vor allem die Ackerunkräuter, die überleben. Deswegen müsste man jetzt das nochmal bearbeiten. Aber ich denke, man sieht, es ist also da schon nicht mehr viel Mulchmaterial da. Und wenn man es nochmal bearbeitet, dann wird es noch weniger. Ja, da kannst du dann auch nochmal wieder drauf pflanzen und so weiter. Aber ist klar, ne, das andere ist irgendwie stabiler, erfordert weniger Arbeit. Und das hatte die eine ja auch gesagt in dem Video mit den Maschinen, dass eben die schwindenden Arbeitskräfte in dem Bereich und ja, sowas da eben die Treiber sind. Ja, wie gesagt, also diese Vorstellung von der Landwirtschaft der Zukunft und so weiter, ich glaube, sowas, was da gezeigt wird oder wie das irgendwie überhaupt in Wirklichkeit funktioniert, das haben die allerwenigsten auch von den Grünen auf dem Schirm. Ja. Bitte ich mal ein bisschen um Ehrfurcht oder so vor den Leuten und vor dem Wissen und der Arbeit, die da drin steckt und den Erfahrungswerten, die gesammelt und so weiter. Es ist irgendwie echt komisch, wie mutwillig manche eben alles umstoßen wollen, dass da eben Jahrzehnte und Jahrhunderte herantrainiert wurde. Ja, eben entsprechend zeigt hier Tichy hier in so einer Argumentationsauflistung sozusagen, warum das eben alles schwierig ist mit der All-Electric Society, auch wenn die Bedarfe der Energie jeweils sich ein bisschen verändern. Das habe ich ehrlich gesagt nur hauptsächlich überflogen. Und ja, ich denke mal, es ist so eine, wie gesagt, Argumentesammlung. Das ist eben alles ein bisschen zu groß. Das ist jetzt, habe ich neulich noch gelesen, und heute glaube ich auch, dass wir so unheimlich viele neue Kabel oder Hagen bräuchten, Verdrahtungen und so weiter, möglicherweise irgendwelche Gleichstromnetze in kleineren Infrastruktureinheiten und so, also für jedes Dorf, für jede Vorstadt oder sowas. Ja, alles ganz schön aufwendig, auch das Argument aus der Ecke. Bis dahin werden wir wahrscheinlich wieder Kohlekraftwerk benutzen, also Kohlekraftwerke weiter laufen lassen. So sieht es jedenfalls aus bisher. Ich hatte ja schon mal erzählt von einem Kumpel, der da arbeitet. Er kommt mittlerweile auch so richtig in Rente und nicht nur in Frührente. Also es sieht so aus, als wenn er doch dann bald da aufhören könnte. Aber die Kraftwerke können deswegen noch lange nicht aufhören. Und das, wie gesagt, sieht so aus, als wenn sie dann nächstes Frühjahr erneut sondergenehmigen, wegen dem hohen Bedarf oder so. Ja. Wegen der Relevanz, so allgemeine Relevanz so, für den Bedarf. Ja. Es ist eine Augenwischerei. Stattdessen stecken sie 30 Milliarden oder 25 in dieses komische, in diesen komischen Netzwerkbetreiber aus Holland, womit dann nur kaschiert wird, im Prinzip, dass das Ganze sich nicht rechnet, dass sie da durchziehen wollen. Ne? Also die Regierung ist am Ende. Ja, auch den Artikel habe ich nur überflogen, aber hier scheint die EU sich richtig was überlegt zu haben zum EU-Strommarkt. Da gibt es schon einige weitreichende Änderungen. Kannst du mal drüber scrollen, dass wir jetzt mal die Überschrift haben? Also, weil ich es vor allen Dingen verstanden habe, ist, dass man ja jetzt eine langfristige Preisbindung da haben möchte, die man dann notfalls halt mit dem Geld der Steuerzahler einfach bezahlt, dann, wenn es teurer wird. Also mit anderen Worten, wir machen Umverteilungen, weil wir ja unseren Strompreis dann halt, dann ist ja halt teuer und dann bezahlt das halt die Allgemeinheit, ist doch super, weil sie es ja sonst nicht bezahlen. Das ist ein Strompreis, mit der sonst ja nicht bezahlt von irgendwem. Und aber dann können wir den halt vorlügen, dass es halt nicht so teuer ist. Dafür geht dann einfach die Steuern hoch und dann wird das schon alles funktionieren. Also. Ja, der Bürger, der Einzelne soll seinen Strom per App stündlich irgendwie abrechnen oder was, ja? Günstigsten kriegt, ne? Nee, das ist diese Geschichte hier, die du eingereicht hast. Ja, ja. Das auch. Mit dem wechselnden Strompreis. Das hier ist das Gegenteil davon. Das hier ist ein fester Strompreis. Also du bezahlst das. Ne? Für den Markt machen sie das und für den Bürger machen sie das Gegenteil. So. So. Und dann machen sie dann langfristige Verträge und der Bürger kriegt stündlich abgerechnet. Was ist das für ein Kack? Nee, das sind langfristige Verträge, wo einfach vom Staat garantiert wird, dass der Preis immer der gleiche bleibt. Und wenn dann der Preis fällt, dann verdient der Staat daran im Endeffekt, in Anführungsstrichen. Kann das dann für Diversität ausgeben oder weiß ich nicht was? Ja. Oder Sozialleistungen oder keine Ahnung. Und wenn der halt eben steigt, dann bezahlt der Staat das in Anführungsstrichen, also wir alle. Und so lügen sie uns vor, das geht ja hier um Stabilität und so. Und das ist dann alles prima und Strompreisbremse und tralala. Ja, und das ist das Gegenteil davon, was angeblich nicht funktioniert laut diesem Artikel hier. Aber ja, bin ich auch nicht ganz überzeugt. Also wohl ein Test zur Zeit ist ja nicht immer gleichbedeutend mit den Funktionsweisen, dann wenn es dann mal ausgebaut ist oder so. Ja, das ist im Endeffekt so, dass du wie die Player selber halt den Strom so immer so teuer ist, wie er halt an der Börse sozusagen ist. Und ja, dann kannst du quasi nachgucken, wie teuer der Strom gerade ist und dann kannst du dir zwar überlegen, ob du deine Wäsche jetzt wäscht oder ob du nochmal auf die Dunkelflaute wartest oder so. Irgendwie so. Wenn sie alle auf die Dunkelflaute, dann ist plötzlich ist plötzlich der Strom günstig, dann schalten alle ein und es ist eine halbe Stunde später, wenn die Maschine läuft, sind doch wieder teuer. Ne? Ja. Nein. Es geht eigentlich ab Punkt und Brunnen. Deutschland baut den Hyperloop. Ja. Elon Musk sagt irgendwas und deutsche Ingenieure schmeißen sich drauf oder so. Keine Ahnung. Endlich drei magische Bohnen. Da habe ich schon. Das deutsche gestartet. Ministerium schmeißt Geld drauf oder so. Auf dem Weg zur Hyperloop-Vision hat ein Team der TU München einen weiteren Schritt zurückgelegt. Passagiere durch eine neue Teststrecke befördert. Das ist hier die Teststrecke. Das richtig verstanden habe, soll die wohl auch mit einer Art Unterdruck oder so funktionieren, also mit irgendwie rausgesogener Luft oder so. Ja, das ist ja das Prinzip vom Hyperloop. Nichts mit Vakuum. Aber so was Ähnlichem so. Wie einem Vakuum durch die Gegend schießt. Das ist auch nur Energie, ne? Und da habe ich mich gefragt, kann man dann vielleicht an den Propellern, kann man da nicht dann ein Windrad anschließen? Aber bitte sag mir nur, dass die nur den Wagen gebaut haben in München. Sag mir nicht. Ich habe es gar nicht gelesen, das können wir mal eben machen. In Deutschland so lange war der nicht. Haben, oder? Nee, das ist ja eigentlich ein Video, glaube ich, oder? Oder ein so, Hörfunkbeitrag mit 6 Minuten genau. Länge. Mehr steht hier gar nicht. Ich habe das Ding gesehen und habe gedacht, ja, aber ich glaube, das ist die eine Teststrecke, die gebaut haben und die Münchner haben. Der hat das ja schon öfter gemacht, dass die Leute Fahrzeuge irgendwie pitchen sollten. Ja, die Schienen auf dem Boden sind schon ein bisschen. Weil ich das verstehe, haben wir das aber schon bezahlt. Das hat aber es kommt noch runter. Da ist oder nochmal Hinweis zu zwei anderen Artikeln, meine ich. Und einer hatte da so einen schönen Titel noch. Ja, ist zwar hier. Nein, Hyperloop-Teststrecke in Ottobrunn bei München eröffnet. So, da kannst du mich hinfahren, ich spiele das jeden Tag. Hättet ihr doch fucking Solar fucking Roadways gebaut. Wir haben es auch versucht. Die Deutschen machen das alle, sie schmeißen einfach Geld drauf. So. Können wir da nicht ein paar Flüchtlinge unterbringen, dann bringt das wenigstens was. Keine schlechte Idee. Oder get all the dangers of space travel on Earth, sagt der Gridmaster. Ist auch so. Ja. Und ich finde diese Formulierung ja auch so schön. In der Hyperloop-Teststrecke wird noch mit langsamer Geschwindigkeit simuliert. Ja, über diese Phase werdet ihr nie hinauskommen. Ja, vorhin willst du dann auch mit langsamer Geschwindigkeit was simulieren, was mit hoher Geschwindigkeit stattfinden soll. Und im Chat passiert das, was im Chat passieren muss. Der Transrapid wird erwähnt. Ja, wir hatten ein System, das echt cool war und das wir nur hätten weiterentwickeln und vielleicht mal zur Serienreife bringen müssen. Dann müssten wir jetzt nicht irgendeinem dahergelaufenen Milliardär irgendwie den Kram. Alles dem Jürgen Trittin zu verdanken. Der endlich was. Desaster Transrapid hat er verhindert, Gott sei Dank. Wir danken ihm heute. Endlich cool, da will ich hin. Ja, als passende Meldung dazu, ich dachte hier, Hyperloop 2, Schwebodrom, in Wuppertal gibt es ja die Schwebebahn. Und da kann man jetzt irgendwie so in so eine, ja, ich sag mal auch ein Kirmesgerät vielleicht so reingehen und sich mal die so eine Live-Durchfahrt von der ersten Schwebefahrt mal angucken. Ich glaube auf Video oder vielleicht sogar als VR was. Schwebex oder wie? Schwebex. Da kannst du einfach durch die Hyperschweb. Schweben ist immer schöner als unterirdisch durch so eine Röhre zischen. Das kann stimmt, ja auch Instinct sein. Der Average Atheist spricht gerade auch noch den Herrn Dings an, den Herrn Stoiber, den haben wir auch ganz vergessen. Wenn Sie in München in den Hyperloop einsteigen, ja, genau. Sind Sie in 10 Minuten dann in Wuppertal Schwebebahn aussteigen. Simuliert. Wenn der Elefant herausfällt aus dem Hyperloop, dann kann das Vakuum diesen konservieren bis zu 3 Jahre. Aber nur simuliert. Ja, so mit viel geringer Hyperloop, Geschwindigkeit. Ich hatte ja schon mal, glaube ich, die Vision, dass der Musk in seinem Auto saß und stand vor L.A. im Stau. Ja, und ich dachte, boah, jetzt möchte ich gerne einen Tunnel haben für mich und meine reichen Kumpels. So. Weil es ja so viel einfacher ist, einen Tunnel zu graben, als zum Beispiel sowas zu bauen wie eine Schwebebahn. Ne? Ja, also ein Tunnel, in dem man dann im Schritttempo mit einem Elektroauto hintereinander herfahren darf. Und wenn das Elektroauto zum ersten Mal anfängt zu brennen, dann kannst du den Tunnel direkt wieder beerdigen. Realistisch, das Einfachste ist ein kleiner Gyrokopter im Rucksack. Ja, das wäre cool. So. Über Promise der Mütze Jetpacks. Oben drauf. Hier, James Bond aus 1965. Das sieht ja schon. Also, ich möchte nochmal nachtragen: In der Schweiz hat sich das verfestigtes Ergebnis. Großer Wahlsieg für die Schweizer Volkspartei. Der Fokus hat schon einen Artikel rausgehauen, irgendwie im Idyll, die Rechtsradikalen, das Fiese, das eure wahre Gesicht, bla bla bla. Also. Ja. Macht eure Salzauffangbecken leer. Es kommt Neues. Der vielbeschworene Rechtshook, der kommt jetzt wahrscheinlich erst noch. Der kommt. Und du hast mir gesagt, den ich wieder getroffen habe von einem längeren. Und oh, wir stehen doch so ein Rechts. Kannst du dir gar nicht vorstellen, was wir für einen Rechtshook erwarten. Ja, flirtet recht, ne? Also manche Leute haben so eine Ahnung. Ich hätte, glaube ich, auch schon mal vor einer Weile. Also wegen mir hätte uns das auch erspart bleiben können oder so. Und ja, für die, los, die den Rechtsruck mit einer Stimme für das Bündnis Sarah Wagenknecht bekämpfen wollen, möchte ich hier nochmal was vorlesen. Das ist ein offizieller Tweet von @bsw_bund, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, wir stehen für Impfpflichten, gegen Abschiebungen und gegen Atomkraftwerke, weil wir allen Menschen hier ein sicheres Zuhause bieten wollen. Ja, wenn man die Einreise-Dings nicht übertreibt, so wie jetzt, dann braucht man ja nicht so viel abschieben normalerweise, sozusagen. Ne? Ist ja in Ordnung eigentlich. Ich will ja auch keiner diese Härten. Ja, wollen wir uns jetzt die Laune nochmal verderben mit den zwei Sachen, die wir gerade während des Streams noch reingekriegt haben? Oder wollen wir was machen? Können wir machen, komm, wenn du das so spontan alles machen kannst. Na gut. Dann schauen wir nochmal. Jetzt hier Magie vor laufender Kamera. Ja? Auf einmal erscheint ein Tweet auf dem Bildschirm. Ja, erstmal habe ich hier den NDR-Rapper Disaster. Laut NDR will der Rapper Disaster. Was geht ab? Mach mal hier! Disaster hat 6000 Fans in die Sporthalle gelockt. Disaster, das ist der Rapper, der sich Gedanken zu sozialen Themen macht. Er will, dass es allen in der Gesellschaft gut geht. Ich bin nicht gegen Ferrari, ich bin für Ferrari für alle. Medizin, Bildung, Essen und Dach überm Kopf, Bau auf die Kralle, alles für alle. Eigentlich heißt er Gerrit Falius, Mittelstandskind, das selbst dann harte Zeiten durchgemacht hat, samt Bewährungsstrafe. Ein Erweckungserlebnis für sein soziales Herz. Deutsche es ist Eminem. Nicht Zeit für irgendeinen gesitteten, entspannten Diskurs der Mitte und wir gehen das jetzt alles ganz gediegen an. So. Es ist Zeit für Ja, Masters Tools und Masters House und so, ne? Radikalismus. Ich glaube, das ist das Einzige, was den Karren irgendwie noch aus dem Dreck ziehen kann. Tod ja. Den Zionisten, Freiheit über Geld, wann wachst du endlich auf, westliche Welt? Danke, NDR. Wie schön, dass ich solche Zeilen auch mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hören darf. Der nicht-deutsche Rundfunk. Habt ihr komplett den Verstand verloren? Warum? Warum promotet ihr so eine Scheiße? Reichen euch die Arschlöcher auf TikTok nicht, die jeden Tag wieder irgendwie die jungen Leute aufheizen mit muslimischem Hintergrund? Ist das derselbe Text wie von Feine Sahne oder so, nur daneben nochmal gerappt oder so? Ja, und jetzt hören wir mal, was heute so auf dem Alexanderplatz gerufen wurde. Oh. Israel kann seine Gräueltaten an den Palästinensern vor Ort nur durchführen, weil es einen Ring gibt, der sie beschützt. Wenn es diesen Ring nicht geben würde, der sie beschützt, dann müssten sie damit aufhören. Aber die Regenten der arabischen Welt machen es nicht. Sie schauen zu. Wenn einer von uns die Macht hätte, wenn einer von euch die Macht hätte, etwas dagegen zu tun, gegen das Massaker in Gaza, würdet ihr es nicht tun? Würdet ihr nicht zu euren Nachbarländern gehen und sagen, wir sind doch Brüder und in Palästin sind das auch unsere Brüder. Warum helfen wir ihnen nicht? Würdet ihr das nicht tun? Ja, stimmt, die Mauer ist aus Angst entstanden, da ist schon was dran. Wenn wir sie nicht recht geben. Nee, die Mauer ist entstanden, weil ein paar Arschlöcher Allahu Akbar gerufen haben und dabei Raketen geschossen haben. Und die Position, glaube ich, von dem, wie hieß er denn immer? So ein Führer da in Israel, so ein Ministerpräsident. Kommen jetzt gar nicht drauf. Er hat gesagt, good fences make good neighbors. Ich weiß es nicht. Ne? Unsere Mauer in Deutschland war nicht so eine tolle Idee. Da ist es irgendwie anders. Aber wenn auf der anderen Seite jemand ist, der sonst da rauskommt und Leute massakriert, Mammon. Ich sage ja nicht, ich will das gar nicht verteidigen oder ablehnen. Anspruch, oder so. Dass sie alle jüdischen Menschen umbringen wollen, das ist das Problem. Ja. dass es dann so viele von gibt, die diesen Anspruch haben. Und da sehen wir auch wieder welche. Ja, wie wäre es denn, Brüder, wenn hier die Länder hier nicht zusammenstehen würden um die Israelis? Warum machen wir das? Also, das ist richtig. Militärisch habe ich so den Eindruck, da steht dann eben so ein Größerer vor einem Kleineren und hält ihn an der Stirn fest und der Kleinere schreit die ganze Zeit: Ja, ich bringe dich um, mach die alle. Ne? Ja, gut, ja, dagegen aber zig Leichen in den Kibbutz um Gaza rum. Die sprechen eine andere Sprache, Mama, und das war ein Verbrechen auf einer Ebene, die wir uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen können. Und gerade während wir hier sprechen, habe ich eben wieder zwei Tweets gesehen von Leuten, die behaupten, Journalisten, die behaupten, dass sie halt Zutritt zu den Fotos und zu den Containern bekommen haben, wo die Opfer halt aufgebahrt liegen. Mhm. Und wenn du das liest, da läuft es dir einfach scheiße kalten Rücken runter. Und mit solchen Leuten, vor allem nicht, wenn die in Brülllaune sind und ihren Gott anrufen, will ich das Land nicht teilen. Mhm. Nee, also... Ja, absolut. Und ich muss das jetzt auch mal... Ich denke auch, ich bin fatalistisch, also ich glaube, da ändert sich nicht. Das wird uns immer wieder begegnen, die wird auch nicht aufhören. Ja, aber wir können doch nicht auf der einen Seite sagen, der Faschismus, der sich darauf begründet hat, dass eine Gruppe gesagt hat, wir sind besser als alle anderen und das gibt uns das Recht, sie umzubringen. Wir können doch nicht sehenden Auges zusehen wie eine andere Gruppe, die im Endeffekt dasselbe sagt, nach der Macht greift. Wie blind und dumm und selbstmörderisch kann ein Land sein? Wie nach der Macht greift, wie meinst du? Was ist das denn hier, wenn 10.000 Leute auf dem Alexanderplatz stehen und Allahu Akbar rufen? Und die sagen ja, wenn wir die Macht hätten. Hast du die Ausschnitte von Leuten gesehen, die sie in Köln interviewt haben? Keine Macht in Deutschland. Wir machen hier Scharia, Alter. Wir machen hier alles Scharia und dann ist Schluss, Alter. Dann gehört hier Deutschland uns und so. Ja, die Islampartei ist überfällig, ne? Klar, das wird schon mal noch kommen, irgendwie demnächst. Da können wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Okay. Also ja, das ist also die Höllenaufsicht. Wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, weil wir hier den Anlass haben und hier die Fratze sehen und jeder von den Fackern, der hier keine Aufenthaltsgenehmigung hat und nach dem Abschaffung unseres westlichen Lebensstils brüllt, der muss nach Hause fahren. Ja, ich bin auch. Und wir müssen alle Rechtsmittel ausnutzen können, um herauszufinden, wo der herkommt. Wir können nicht sagen, oh, das geht gegen die Menschenrechte, in deren Handys zu gucken, während wir eine Komplettüberwachung für Normalbürger bauen. Das muss endlich alles aufhören. Ja, es muss zumindest mal auf dem Tisch, wer es macht und so weiter. Das ist richtig. Also. So, die Höllenaufsicht kann ich mir nicht angucken. Ist die auch relevant, oder? Nee, die Höllenaufsicht hat nur gepostet, ja, bald ist das Narrativ, dass alle Einwanderungsschübe seit 1949 die Idee der Grünen waren. So nach dem Motto, ja, ihr werft uns das vor mit den Einwanderern, das geht aber nicht genau hier. Die Grünen sind übrigens an der Migrationspolitik aller Bundesregierungen seit 1949 schuld, falls ihr das noch nicht wusstet. So. Nee, aber ihr seid Hauptschuldiger an dem Scheißdreck, der jetzt passiert. Die Leute, die damals eingewandert sind, das sind geliebte Leute hier in dem Land, die hier ihre Existenz aufgebaut haben zu großen Teilen, bis auf eine Merkel Gruppe. Merkel hat auf die Art auch nur dieses Wähler aus der Ecke eingesammelt. Also ja. Das ist natürlich auch eine, ja, das ist auch wahr. Und ich muss auch sagen, natürlich, das war mir halt schon immer Suspekt bei den Grünen, auch schon in den 90er Jahren, dass ich halt immer gedacht habe, naja, das ist halt irgendwie so eine Umweltpartei und die haben halt immer schon plakatiert mit irgendwas mit Zuwanderung und so ein Zeug. Ja, genau. Und da habe ich schon immer irgendwie gedacht, hä, wie passt das denn? Was hat das denn jetzt damit zu tun oder so? Was wollt ihr denn damit? Und da hatte ich noch wirklich keine Ahnung von irgendwas Politischem oder so. Da war mir das schon suspekt. Und ganz aufgehört hat es dann, als ich irgendwie mit 17 das erste Mal wählen durfte bei einer Kommunalwahl in Niedersachsen. Und ich dann irgendwie so einen Brief von denen bekommen habe, wo drin stand, wir wollen Marihuana legalisieren, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist hier eine Kommunalwahl und ihr schickt mir hier irgendwie einen Brief zum Marihuana legalisieren, meint ihr, ich bin komplett bescheuert oder was? Und da war ich 17, hatte auch noch keine Ahnung von irgendwas, da hab mir schon gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. Und seitdem sind die mir mega suspekt und ja, also. Natürlich ist das ein Strohmann, Dewey. Von Mareile kommt nichts anderes. Ja. Geht wieder, bis der Hund weint. War jetzt ein bisschen random auf jeden Fall. Ja, das war jetzt auch nicht eigentlich gedacht, aber ja. Ja, wusste ich ja nicht. Kann ich ja nicht sehen, ich bin ja geblockt von ihr. Aber gut, jetzt sind die Affen da, jetzt können wir... Ja, ich bin schon lange geblockt. Ich bin, glaube ich, geblockt, seitdem ich sie daran erinnert habe, dass sie mal den Christopher Hitchens so gut fand mit seiner Rede zur Redefreiheit. Und das wollte sie dann lieber nicht mehr hören. Ja, aber jetzt ist Zeit, einen Deckel drauf zu machen. Ja. Ich muss nämlich los, meine Kumpels mit der Quest warten und wir wollen noch eine Runde Demeo spielen. Ist ja gut, dass der Preis nicht da ist, hat er jetzt noch ein Stündchen gemacht jetzt. Da kannst du aber glauben. Da hätte ich einfach von dir weniger Sachen reingenommen, Mama, und dann wäre er schon gegangen. Stimmt auch wieder. Da sagt jemand, Austauschstream Mars in der Honigwabe Kaspar bei den Weltraumaffen. Ich war schon öfter bei Kaspar und wir haben die Weltraumaffen haben schon mal einen kompletten Stream auf Kaspars Kanal gemacht. Ein Republika-Sonderstream. In den Verlauf gucken, genau. Ja. Lest Knicklicht und Miete Burkhoff, geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin auf YouTube, denn es ist gut und kostet nichts. Fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Geht in den Wald. Weil heute nicht Disco, heute Wald. Ne? Sonntagabend. Ja. Und nicht gerne lassen. Ruhig. Und musizieren vielleicht mal gelegentlich. Ist auch nicht schlecht. Genau. Schlaf nicht in Rockschuppen. Gibt es denn noch einen örtlichen Rockschuppen? In Hannover. Sonst durchs einmal oder zweimal im Monat gibt es nur so. In Hannover gibt es irgendwie so einen Bluesladen, aber ein bisschen außerhalb. Deswegen komme ich da selten hin. Blues. Oh nein, ja, ist Blues richtig ist gut. Mir zu monoton. Ja, der heißt irgendwas mit Bluesladen, aber da sind auch, ist auch ein bisschen. Ja, gut, ich war früher auch sehr oft im Jazzkeller und wir haben da Problems. Ich bin nur beides, ne? Country und Western, ne? Ja, genau. Aber ich habe jetzt gehört, hier in Gießen hat jetzt irgendwer irgendeine neue Location, da soll es Samstage für ältere Leute geben. Da bin ich schon total heiß drauf, mal wieder auszugehen. Ja, aber was spielen die vielleicht was mit einer Gitarre oder so. Ach du, ich habe ja, nachdem ich länger mal nirgendwo war, mir auch gedacht, oh mein Gott, jetzt bin ich schon fast 40 Jahre alt, da bin ich bestimmt der Älteste, der da irgendwo hingeht. Also zumindest in Hannover, also bei weitem nicht. Da bin ich immer noch einer der Jüngsten. Ja, in Gießen hast du halt keine Auswahl. Und der Laden, der früher irgendwie so war, dass du da am Wochenende mal hingehen konntest, als du noch ein bisschen jünger warst, der ist jetzt auch voller Kinder und Elektromusik. Bei uns ist irgendwie die Auswahl abgeschafft worden. Es sind irgendwie bestimmt 5, 6 Discos verschwunden und so Live-Station, vielleicht mal gehört den Namen, Live-Station Dortmund, auch weg schon seit Jahren und so. Irgendwie haben wir das ausgedünnt, aber kann auch vielleicht mit dem Rauchverbot in der Gastronomie zusammenhängen. Ich weiß es nicht genau, ne, dass sie sich nicht mehr rechneten. Aber eigentlich haben sie auch einige so städtebaulich so ein bisschen vergrault und dann, was sie irgendwie ändern wollten, naja. Also ist bei dieser Woken-Geschichte, da die ich letzte Woche vorgestellt habe, gab es auf jeden Fall eine ganz gute Singer-Songwriterin, die ich mir eigentlich gerne angehört hätte, aber das Geld wollte ich nicht bezahlen für so ein ganzes Focus-Festival, nur um mir das eine Konzert dazu geben. Also hin und wieder verirren sich schon mal ein paar vernünftige, aber natürlich weniger bekannte Sachen nach Hannover. Aber könnte ich euch auch lange drüber erzählen. Wir haben noch ein paar. Wir haben auch ein paar von unseren, zumindest hin und wieder Zuhörern, kennen sich da auch ganz gut aus in der Musikszene von Hannover, sind auch selber mal aufgetreten. Ja, gibt schon ein bisschen was bei euch, das merkt man ab und zu. Also jetzt, wo man mit einer Hannoveraner zu tun hat, dann fällt dann auch schon mal auf, wenn genannt wird, Rhythmus Hannover oder so. Der Chris da in der Nähe wohnt. Ob es seine Nachbarn sind, die nerven mit der Musik. Macht's gut, Leute. Tschüss.